es ist Punkt 18 Uhr. Hier sind die Weltraumaffen mit einer Durchsage des Bundesfamilienministeriums. Allen weißen, männlichen, heterosexuellen Mitbürgern in Deutschland wird ab Montag sowohl die Stelle gekündigt als auch der Pass entzogen. Es ergeht ein Ausreiseverbot. Diese Menschen haben wiederholt und trotz besseren Wissens gegen ihre Privilegienauflagen verstoßen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in der Woche. Wir haben heute wieder, wie letzte Woche, ungefähr viel zu viel Themen, viel zu viel Material, viel zu viel Sachen, über die wir eigentlich reden müssten. Und deswegen fangen wir genau wie letzte Woche auch an, nämlich mit der diese Woche gestarteten No-Hate-Speech-Kampagne und unseren Freunden von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Niemand hat die Absicht, eine Gesinnungsdiktatur zu errichten. Nein. Na, was braucht man denn eigentlich gegen die Amadeo-Antonio-Stiftung? Kreuze oder? Nee, die braucht man, glaube ich, nicht. Die helfen, glaube ich, nicht. Silberkugeln? Ja, ist aber nicht so schlimm wie Hate Speech, glaube ich. Ne? Antifeminismus wahrscheinlich. Das ist so der Knoblauch. Dann du darfst dich halt keine antikahanischen Umtriebe schuldig machen. Ja, ich glaube, wenn man hier Gelder für Veruntreuung vom Bundestag stoppen würde, würde die Stiftung automatisch wegfallen. Obwohl, da gibt's ja, da kommen wir sicher noch zu, hatte ich auch irgendwo gepostet, zur Finanzierung gab es ein paar interessante Details, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei der Achse des Guten. Ja, aber da hatten wir auch letzte Woche schon drüber geredet eigentlich, ne? Ja, aber da war schon, auch schon so einiges. Ja, ja, aber da waren ja auch noch mal ein paar Firmen dabei, also Versicherungskonzerne etc. pp., die auch Geld in die Amantonio... ich kann es schon nicht mehr sagen. Sag Geld, einfach AA-Stiftung. Die AA-Stiftung gesteckt haben. Das passt schon. Ja, jetzt ist es ja soweit, ne? Es wurde uns ja schon angekündigt groß. Diese komische Seite nohatespeech.de, die hat jetzt ihre Arbeit aufgenommen. Freitag war das, ne? Genau. Angeblich ja zum Jubiläum von dem Amoklauf auf dieser Insel von, was war es, Norwegen, glaube ich, ne? Ytø, ja, in Norwegen, ja. Anders Breivik und die Anders Geschichte. Breivik, ja. Was die Scheiße mit Hate Speech zu tun hat, weiß keiner, aber so wurde das halt eben irgendwie verkauft. Ja, jetzt gibt es hier halt also diese Webseite und da sieht man jetzt hier, wer da alles so irgendwie mit im Boot ist. Zum Beispiel halt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die Bundeszentrale für politische Bildung, hier der Deutsche Journalistenverband, Demokratie Leben ist eine Sache, die auch irgendwie vom Familienministerium ausgerichtet wird, steht hier auch mit bei. Und Deutscher Fußballbund, diese Dame hier ist irgendwann schon mal aufgefallen, die hatte irgendwelche Verbindungen mit irgendeinem Islamistenverband. Da gab es irgendwie so ein Bild bei Facebook, kann ich mich noch erinnern, das irgendwie verteilt wurde, wo sie da irgendwie mit Kopftuch irgendwie saßen, die Leute irgendwie meinten, wem trifft die sich denn da, die Integrationsbeauftragte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ja, das Grimme-Institut kennt man ja auch. Und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Jugendschutznet ist ja auch in dem Trust and Safety Council von Twitter. Genauso wie dieser Verein Clicksafe.de, der ist auch im Trust and Safety Council. Die muslimische Jugend in Deutschland ist meines Wissens noch nicht im Trust and Safety Council, aber da sieht man halt mal wieder, was hier wichtig ist, gegen welche Leute man hier reden, nicht reden, wie auch immer darf. Netz gegen Nazis und nur Nazis Netz ist ja auch wieder eigentlich Amadeo, also AA-Stiftung und über die neuen deutschen Medienmacher haben wir ja auch schon ausgiebig hier erzählt. Das ist ja der Zusammenschluss von diversen Journalisten. Ja, alle möglichen Politiker sind ja auch dabei. Und was ist das hier? Da ist die USK, das ist ganz interessant, ja, dass die auch dabei sind. Zuständig für die Prüfung von Computerspielen in Deutschland. Siehst du mal, das ist mir beim ersten Durchlesen gar nicht aufgefallen. Und natürlich. Ja, Frau Witzorek und hier der netzpolitische Sprecher von den Grünen. Man vermisst so ein bisschen die Ausgewogenheit bei den Beratern, ne? Dafür, dass das eine staatlich geförderte Geschichte ist. Dann steht hier nochmal einfach mit dabei die Kybra. Die Kybra ist die beste, ich hab sie so lieb. Alarm für Kybra 11. Ja. Ja, sehr schön. Und das Auswärtige Amt, was das Auswärtige Amt hier mit Hate Speech in Deutschland zu tun hat, weiß man auch nicht. Aber was gut für Deutschland ist, kann natürlich für andere Länder auch nicht schlecht sein. Ja. Ich meine, die Kübra, die hat auch bei der Ausnahmslos Kampagne mitgemacht, wo es dann hieß, dass die Rape Culture schon immer in Deutschland war, nach Köln, also keine Ahnung. Ist gerade die dort mitarbeiten sollte. Ja, bei Staatsmemes, also. Die Homepage, also wo ja diverse Leute schon gesagt haben, dieser komische Banden hier, Bundestrollamt für gegen digitalen Hass, wirkt so ein bisschen wie, ja, wie eine Satire-Seite eigentlich, ne? So als wäre das gar nicht ernst gemeint, dieser Quatsch. Weil da wird dir laut und freundlich halt eben ja, gesagt, dass du ein Arschloch bist und dass du dich zu verziehen hast und dass irgendwelche Pox oder sonst irgendwie was irgendwie an deiner Stelle was sagen sollen. Das ist keine Meinung. Weltfrieden online. Das dachte ich mir auch so, dass wo es früher mal diesen Scherz gab, irgendwie von irgendwelchen Misswahlen und so, dass Leute da sagen so, ja, hier, ich will Weltfrieden und so. Nach dem Motto, sich irgendwie wichtig machen. Und sowas gibt es dann hier volle Kanne von diesem öffentlich finanzierten Witz hier. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ich habe so das Gefühl, dass die deutsche SJW-Clique das geschafft hat, auf Staatskosten zu shitposten. Halt für ihre Ideologie, keine Ahnung. Also ich meine, ja, die dürfen das auf jeden Fall. Also das kennen wir ja schon. Dass ja, die können da ja auch ironisch da irgendwie rangehen, die können das ja auch irgendwie witzig verpacken und so, aber wenn du irgendwie einen Witz machst gegen irgendwelche von diesen Aktivisten, dann ist es natürlich, weil du Frauen hast oder sonst wie was. Wer sind HaterInnen? Ja, wer ist denn das? Ja. Wer ist das? Wir sind ja Weltraumaffen, also von daher können wir ja keine HaterInnen sein. Wir sind Hater außen. Genau. Ich meine, brauchen wir sowas wirklich? Also, dieser Film, ich weiß nicht. Ja, die Trolle. Das die Leute werden doch schon hier verhaftet und die Wohnung durchsucht. Der Mars meint doch schon, dass man noch mehr rauslöschen muss. Und dann ist der Teil, der an der Grenze ist, der dann sozusagen nicht illegal ist, dann kommt dann da der Mob auf dich zu. Also ja, diesen Spruch kennen wir ja auch schon zu Genüge hier, dass das jetzt alles als Menschenrecht tituliert wird. Also sich nichts anhören zu müssen, was einem nicht passt, ist jetzt ein Menschenrecht, was man schützen muss, wie körperliche Unversehrtheit oder Meinungsfreiheit oder solche Sachen, was sogar vielleicht noch über dem Ganzen steht. Auf jeden Fall. Das wird was. In China gibt es auch so politische Akteure, die dann sozusagen im Internet immer Kommentare unter Artikel schreiben. Und die werden in China werden die halt die 50-Cent-Partei genannt, weil die halt 50 Cent pro Stunde verdienen oder pro Tag, glaube ich. Und deswegen sagt man, wenn man sozusagen die Partei veräppeln möchte, sagt man die 50-Cent-Partei. Weil dann jeder halt drauf eingeht, dass man sozusagen eine Meinungskontrolle braucht, wenn die Artikel dann draußen sind, um den offiziellen Narrativ weiterzuspannen. Daran erinnert mich das halt. Also wenn wir dann irgendwann mal unseren NATO-Ostfeldzug weiterführen, dann wird die dann überall dann kommentieren, ja, Putin, den müssen wir jetzt stoppen, der ist evil, keine Ahnung, ob er jetzt böse ist oder nicht, sei dahingestellt, aber ich weiß nicht, weißt du, wenn du zum Beispiel die EZB-Politik nicht gut findest, dann kommt dann so ein Kommentar-Troll irgendwann, so ein offizieller Regierungstroll und schreibt dann, nee, ihr habt alle keine Ahnung. Establishment ist alles gut. Tut mal nicht so haten. Ja, es war doch irgendwie mit was Gutenberg oder so. Irgendwer hatte doch so ein Buch geschrieben und dann waren da auch immer die gleichen Leute, die das irgendwie gepriesen haben als total super Idee. Ja, das sehen wir ja gerade aus den USA, wie das so ist mit den Medien und der Zusammenarbeit mit den Politikern und mit den Narrativen, wie das ausgetauscht wird. Hier im letzten WikiLeaks-Leak kann man das sehr gut nachvollziehen, wie sowas funktioniert. Ja, auf jeden Fall auch wieder dieser ganze Kram, den sie hier wieder in einen Topf werfen und das irgendwie behaupten, dass das alles so wäre und dass man es ja auch alles total leicht erkennen kann. Und hier haben wir dann auch wieder die Formulierungstipps, die tollen. Ach, das sind sogar nochmal andere Formulierungstipps hier, sehe ich gerade. Nicht die von norddeutschen Medienmachern, die wir schon kennen. Ach, das ist jetzt hier mit Behinderung, okay. Also wenn ihr euch hier ein bisschen Neusprech noch holen wollt. Haben wir dann sozusagen verschiedene Neusprechs für die Leute, die sich im Internet privat austauschen dürfen und für den Journalisten, oder? Ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Die Frage ist doch auch, was ist denn eine schöne Beleidigung, wenn du sozusagen ausdrücken möchtest, dass du jetzt gerade deinen besten Kumpel blöd findest. Was kannst du denn als Beleidigung nehmen? Sowas wie Fisch. Weil wenn du jetzt ihm Spasti sagst, dann ist das wieder für irgendeine Gruppe beleidigen. Also weißt du, du brauchst dann Leute, die neue Beleidigungen schreiben, die dann vom Staat gegeben werden. Ja, das ist wahrscheinlich die nächste Seite, dann, die sie sich ausdenken. Ja, und da steht dann wahrscheinlich nur Gamergator und Basement-Dwelling Neckbeard oder so. Und das ist halt eine absolute Überregulierung. Warum soll der Staat in so kleine Sachen eingreifen? Das macht keinen Sinn. Also. Ja. Oh, hallo Doktorand. Hallo. Hört man mich? Etwas leise, ich stell dich kurz lauter. Ich kann mich auch lauter machen, das ist okay. Kein Problem. Ihr müsst nur sagen, wenn es zu laut wird. Passt. Okay, gut. Hallo. Guten Morgen. Ah, ich sehe schon, ihr seid hier auf den richtigen Seiten unterwegs. Genau, wir informieren uns gerade. Wir lernen gerade, wie schlecht wir sind. Und wie man uns helfen kann, beziehungsweise wie man gegen uns sprechen kann. Mit den richtigen Staatsmemes. Genau, ja. Unbedingt. Mimetische Kriegsführung. Also in den USA erscheinen da auch immer viele Doktortitel, also Leute, die wirklich einen Doktor drüber machen und halt wissenschaftliche Arbeiten darüber, wie man sozusagen die psychologische Kriegsführung, die wir im letzten Jahrhundert entwickelt haben, wie man das auf das Internetzeitalter ausdehnen kann, wie man zum Beispiel einen Bot schreiben kann, der im Internet Sachen postet und dann zum Beispiel einen Propagandawagen, Radiostationen und solche Sachen, wie man das sozusagen integral verbindet, damit man die Bevölkerung besser unter Kontrolle hat. Also. Da gibt es ja auch dieses Spiel Junta oder wie das heißt. Da lernt man das ja, die Leute zu unterdrücken, habe ich auf Polygon gelesen. Da muss man ja auch die Radiostationen besetzen. Ja, deswegen, wenn also im Bosnienkrieg war die erste Sache, die NATO gemacht hat, die Radiostationen bombardiert, auch in Afghanistan und im Irak. Also du hast militärische Ziele, aber auch Radiostationen, TV-Stationen, die sind ganz oben. Ja, das ist ja auch hier der Verein Mensch e.V. Ich glaube, ich gründe bald meinen Verein Mensch ärgere dich nicht e.V. gegen Hate Speech Blödsinn. Wer laut und deutlich seine Meinung kundtut, muss aber mit Gegenwind rechnen. Ja. Ja, das ist wie, wo der Papst meinte, man kann nicht die Mutter von jemand anderem beleidigen, weil man ihm sonst eins auf die Nase haut. Nachdem Charlie Hebdo in der Redaktion die Leute niedergeschossen worden sind. Finde ich eine gute Anmerkung von unseren Staatsmimern. Vanessa Hugen. Ist sie verwandt? Ich glaube nicht. Meinst du, Brianna ist ihr Bruder, oder wie? Das ist Lori Penny. Oh Gott. Das schon wieder sehe. Ja, dass das einen Shitstorm gegeben hat, kann ich mir gut vorstellen. Sie hier schreibt, the real struggle is racist. Who never cared about sexism, ja genau. Habt ihr den Artikel von Laurie Penny auf Spiegel Online gelesen? Der ging gerade eben rum bei Twitter. Den habe ich ja auch schon hier oben in der langen, langen Liste. Unglaublich schrecklich. Kommen wir auch irgendwo noch an. Okay. Alles, was die Frau schreibt, ist so furchtbar. Ich habe das Gefühl, dass ich von Laurie so ein Hate-Fan bin. Das ist irgendwie wie so ein Zugunglück, wo man nicht weggucken kann, aus irgendeinem Grund. Ja, sie gibt dann auf jeden Fall ziemlich viel Material, um damit zu arbeiten, weil es so viel Bullshit ist, den sie von sich gibt. Ja, das ist wie beim Zirkus, so eine Freakshow, aber halt so intellektuell. Also, weißt du. Ich muss aber sagen, ich ertrage die Frau nur geschrieben. Sobald die spricht, das ist wie, als würde jemand Fingernägeln über so eine alte Kreidetafel hier kratzen. Ja. Oh, ertrage ich nicht. Diese Rechthaberei zusammen mit dieser Stimme, das ist unerträglich. Ja, das ist wie Michael Friedmann, der ist genauso. Doch dieses grauenvolle Video, wo sie in Berlin sitzt mit der Stefanie Lohaus von Missy Magazin. Und ja, die sich da überall wirklich kram und halt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr, wenn ihr ein bisschen Bock auf Schmerzen habt. Und da ist ja auch dieser Spruch drin, wo die Lohaus sie so fragt, so, ja, du bist ja in Deutschland total populär und so, wie erklärst du dir das? Und sie dann so, man, ja, ich weiß auch nicht. Das ist total toll und so. Und ich will unbedingt nach Berlin ziehen und so Kram. Naja. Ja. Als ich das gehört habe, hatte ich das erste Mal Angst vor Immigration. Ja, der Brexit. Ich hoffe, er kommt schnell genug. Ja. Gibt es auf der Seite eigentlich irgendwo eine klare Definition, was jetzt Hate Speech eigentlich sein soll? Weil darauf warte ich immer noch. Ich lese immer nur sehr vage Beschreibungen, was da drunter fällt und im nächsten Atemzug ist es meistens wieder... Ganz hier oben steht halt eben, die Definition wäre, es gibt keine einheitliche Definition. Ah, gut. Das ist auch immer eine gute Grundlage, um darauf dann Maßnahmen zu starten. Definitiv. Das kann ich nur stützen, auf jeden Fall. Ja, also, aber hier wird halt beschrieben, wer das möchte und ja, dann steht da halt eben, welche Leute da Probleme haben und und natürlich, dass du ein schlechter Mensch bist, der, wenn du das nicht auch so siehst. Aber da merkt man, dass die deutschen Feministinnen, die schauen halt auch echt viel bei den Amis ab. Ich meine, gut, bei den Amis ist noch im Drohnenprogramm Zivilist nicht eindeutig definiert, was denn ein Zivilist ist. Deswegen gibt es ganz wenige Opfer vom Drohnenprogramm. Und irgendwie generell ist in den USA halt, wird um so eine Definition in vielen Sachen einfach härter gerungen. Also das ist eher sozusagen die Politik, dass du halt ein Wort nimmst, das nicht genau definierst und dann versuchst damit ein Gesetz durchzuboxen. Und klar, das macht es natürlich deutlich einfacher. Und es ist natürlich auch, wenn man sieht, okay, in den USA ist quasi so dieser Spielplatz zum Ausprobieren für diverse Feministinnen und andere Personen aus der Gegend, die dann, wo in Deutschland dann halt Leute dann sagen können, hey, das hat da nicht funktioniert, da können wir uns jetzt eher die guten Sachen, Anführungszeichen, rausnehmen und dann bei uns verwenden, was dann besser funktioniert. Ja, und wir machen es umgedreht mit Islamunterricht in öffentlichen Schulen, was ja bei uns dann jetzt dann irgendwann kommt. Das werden dann die Amis eventuell auch nochmal übernehmen. Also denke ich, ich weiß nicht. Vielleicht. Oh Mann, jetzt geht es in unseren Chats auch los, oder was? Das ist ein Schwachsinn. Der Krebs verbreitet sich. Ja, so ist das halt normal. Blockieren oder vorübergehend sperren? Sperren, was macht man da? Ja, keine Ahnung, lass doch einfach drinstehen. Ja, aber lieber Reichspepe, Konzentrationslager. So einen Scheiß brauchen wir genauso wenig wie Laurie Penny. Ja, ist aber ein Troll, glaube ich. Ja, ja, ich sag's nur. Ah, wann kommen wir denn endlich zu den coolen Gegenmaßnahmen, die anbieten? Habe ich mal genug gelesen, ich möchte was tun, klicken. Ja, bitte. Aber das müssen wir mal gucken, wie spreche und schreibe ich, ohne zu diskriminieren. Aber ja, wer vorurteilsfrei kommunizieren will, geil. Aber ja, ey, wir sagen euch, welche Vorurteile ihr jetzt hier zu haben habt. Und das ist, nennen wir dann Vorurteilsfreiheit. Da gibt es wirklich gute Checklisten und Leitfäden. Es sind immer die gleichen Argumente, nur neu verpackt. listen and believe, also erstmal zuhören und dann entsprechend handeln und möglichst sensibel reagieren. Und also, aber natürlich immer nur, wenn es um die Themen geht, die dann in die Narration reinpassen von den Leuten, die eben das fordern. Das gilt niemals universell. Ja, und also ich hätte das auch alles schreiben können, was hier steht. Es ist ja auch immer derselbe Scheiß, ne? An wen die sich hier überhaupt richten, ist mir auch nicht ganz klar. Wahrscheinlich, damit sie es so rumschicken können, so nach dem Motto, ja, hier, educate yourself. Wir haben hier so eine tolle Seite, da steht das alles drauf. Gelesen. Also so, genauso haben die auch auf meine Nachfragen reagiert, ne? Also ich habe ja dann gefragt, wo ich das Zahlenmaterial der Studien finden kann, die sie zum Beispiel irgendwo erwähnt haben. Und da wurde mir einfach so, hier ist die Literaturliste, so ungefähr. Such dir aus den, was weiß ich, wie vielen Dingern auf unserer Seite was raus. Ja. Und auf die Nachfrage, wo denn bitte die Zahlen sind, damit ich mich nicht durch, was weiß ich, wie viel 100 Seiten Material quälen muss, um hinterher festzustellen, dass sie irgendwie wieder völlig beliebige Fragen gestellt haben. Ja. Nee. Das ist echt nicht wahr, oder? Das ist alles, was die hier haben, so ein paar beschissene Memes. Die ist ja von Montag bis Freitag posten. Finde ich gut. Da gibt es ein sehr geiles von bei Hate Speech gegen Menschen mit Behinderung. Da dachte ich mir, okay, wer hat sich darüber Gedanken gemacht, dieses Meme da reinzustellen? Haters gonna hate. Gar nicht. Oder was meinst du? Nee, da ist so ein kleinwüchsiger Mensch offenbar im Rollstuhl. Haters gonna hate. Ja, genau. Und also das hatte sehr unterschiedliche Nachrichten irgendwie gestreut, dieses Meme gefühlt. Wirkt etwas misogyn, aber gut. Ich habe es auch nicht verstanden, aber irgendwer wird es verstanden haben. Also offenbar. Da. Und irgendwer wird es finanziert haben, offenbar, dass diese Seite hier so professionell ist. Und ich meine, klar setze ich jetzt meinen Aluhut auf, aber es gibt da diesen Report für Nachhaltigkeit für 2050, wo man Verbarium drin hat, welche Wörter im Jahr 2050 ausgestorben werden sein sollen in Deutschland. Und Migrationshintergrund wird nicht mehr benutzt seit etwa welchem Jahr? 2040. Grund der nicht weiter erfolgten Nutzung nicht mehr benötigt, da Menschen so gemischt sind, dass jeder einen Migrationshintergrund hat. Und dann kommt der Staat jetzt mit so Kram, wie er den Sprachgebrauch regeln möchte, und tut auf der anderen Seite so Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, wo man sozusagen den Leuten so erklären möchte, wo es hingehen soll. Und das ist keine Satire, das ist ernst gemeint? Die Angela Merkel war auf dem Kongress, wo der Bericht vorgestellt worden ist, stand auf der Bühne und hat den Bericht sehr gelobt. Ich höre gerade wieder das Hörbuch von 1984 und da ist ja 1:1 übernommen mit dem Neusprech, wo dann 2050 in der Edition so und so viel, dass es dann noch weniger Worte geben soll, weil es nicht mehr notwendig ist und so weiter. Also es ist ja, es ist schon echt heftig, dass auch noch von oberster Stelle genehmigt wird sowas. Also das ist schon hart. Also ich weiß auch nicht, Neuregelung der Sprache. Ich meine, klar, Sprache entwickelt sich, Sprache verändert sich, aber irgendwie, wenn man der Regierung irgendwie zuhört, was die alles produzieren, dann kriegt man so irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl. Also, ich weiß auch nicht. Und vor allem auch diese Verrohung der Umgangsformen, gerade auch bei jüngeren Leuten, um mal wieder den Old Man Yells at Cloud raushängen zu lassen, ja, da geht es in diesen Sachen gar nicht drum. Ja. Also dieses, das einfach gedankenlos Leute, Opfer, Jude oder sonst irgendwas geschimpft werden, das taucht nicht auf, weil das kommt auch wieder aus so einer Ecke oft, wo man eigentlich gar nicht hingucken möchte und die Probleme auch gar nicht sehen möchte. Ne? Dass da Generation für Generation brav die Vorurteile weitergibt und nicht wie aufgeklärte Bürger in Deutschland ihren Kindern erklären, dass das scheiße ist, Vorurteile gegen Leute zu haben, nur weil sie anders aussehen. Ja, aber in die Richtung und da in das Wespennest reinstechen, das möchte die Frau Schwesig ungern und die Frau Kahane. Aus irgendeinem Grund, ich verstehe nicht ganz warum, weil wenn man Faschismus benennen will, dann kann man ihn ruhig überall benennen, wo man ihn sieht. Ja, ja, man sollte das machen, auf jeden Fall. Weil das Ding ist doch auch, ja, Nazis schlecht finden, das ist ja ziemlich einfach gemacht. Nazi-Methoden schlecht finden, das ist das, was ein bisschen schwieriger ist. Und so Sprachgebrauch-Neuregelungen, Es hat für mich schon so was Totalitäres, auch wenn die das jetzt ziemlich inkompetent umgesetzt haben. Klar, auch mit Steuergeld, aber einfach inkompetent, weil die sozialen Gerechtigkeitskriege in Deutschland einfach faule Leute sind, die einfach nur von irgendwoher Geld haben möchten, um ihren Scheiß zu verbreiten. Aber davon abgesehen macht es einfach Angst, dass du sozusagen Institutionen für so einen Scheiß schaffen tust. Also wenn da irgendwann mal dann kompetente Leute hinkommen, die wirklich den Neusprech durchsetzen wollen. Also, keine Ahnung. Das Missbrauchspotenzial ist auf jeden Fall sehr groß. Vor allem da, wenn ich absehen können, was in 20, 30 Jahren passiert. Ja. Ja, definitiv. Ja, die sehen das irgendwie nicht, dass die gleichen Sachen, die sie jetzt fordern, von anderen Leuten halt ganz anders benutzt werden können. Ich glaube, bei vielen Leuten gibt es aber auch nur diese, also gerade wenn es Richtung Politik geht, nur diese Denkweise auf, okay, die nächsten vier Jahre und das muss quasi dann umgesetzt werden, weil längere Projekte zu planen wird natürlich auch schwierig, das irgendwie auch teilweise parteiübergreifend zu machen oder sobald sich die Wählerschaft ändert und man dann nicht mehr die Möglichkeit hat, dann ist natürlich das Projekt auch meistens gestorben. Deswegen ist dieses kurzfristige Denken, glaube ich, bei vielen Leuten da sehr präsent. Ja, ich glaube eher nicht, weil ja so viel von den Sachen, die da ideell passieren, sowieso in irgendwelchen NGOs und so laufen. Ne? Also zum Beispiel diese ganze Nein heißt Nein-Nummer, die hat ja auch jahrelang schon, wurde darauf hingearbeitet von diesen diversen Frauenverbänden, bei denen sie sich ja auch lieb bedankt haben in der Bundestagsrede da. Und ja. Das ist mittlerweile, also vielen Leuten ist das auch einfach viel zu doof, sich dahinzustellen und irgendwie für irgendwas zu kandidieren oder so, weil ja, wenn du da irgend so ein Sozialverband bist oder so und sowieso das Ohr von den ganzen Leuten hast, die irgendwas zu entscheiden haben und da irgendwie deine Wahlempfehlungen rausgibst oder eine Gewerkschaft oder irgend sowas, ne? Was willst du dich dann noch groß damit aufhalten, da irgendwelche Leute von zu überzeugen, dass sie dich wählen sollen oder so? Aber hier auch der untere Absatz ist doch echt unglaublich. Das ist auch so eine Anti-Hate-Speech-Aktivistin. Jetzt sind wir also beim Parteitag, wo der heulende Psychopath Donald Trump als bla bla bla und so weiter und so fort. Und zum Horror der 15.000 Journalisten, also jeder, der ein echter Journalist oder Journalistin ist, für den ist das ein Horror, ja, dass Trump da gewählt worden ist. Das hat nichts mit Demokratie zu tun, das ist purer Horror. Unter Obama wurden mehr Journalisten verfolgt in den USA wie unter allen US-Präsidenten zusammengenommen. Und jetzt kommt Trump, der noch nicht mal mehr gewählt ist, und ist der Horror. Ja, und warum beleidigt sie ihn völlig sinnlos? Sie hätte ja auch irgendwie der Populist Donald Trump wegen mir, also was Seriöses. Warum darf die Frau hier Hate Speech verbreiten, während auf der anderen Seite unser Geld rausgeschmissen wird, dass wir sowas nicht mehr sagen dürfen über, was weiß ich, wen. Ich bin vorsichtig, man weiß ja heute nicht. Ja, habt ihr gehört, dass der Account at Heiko maßlos wegen Identitätsbetrug auf Twitter gelöscht worden ist? Okay, nein. Habe ich noch nicht gehört, nee. Haben die Leute sich gedacht, da gibt es so große Möglichkeiten, das zu verwechseln, ja. Unglaublich, echt. Ja, und der Witz ist halt, Twitter tut halt seine Plattform ruinieren darüber, dass er halt so Kram einbaut. Dann kann man doch auch gleich zu Facebook gehen, wo dann die Tweets nur angezeigt werden, wo der Algorithmus glaubt, dass es wichtig für dich ist, wo dann die Trends dann noch nicht mal mehr angezeigt wird, was Twitter tatsächlich macht, also die Community, bis dann jemand den neuen trendigen Hashtag wie typisch Typen oder Amadeo Antonio Filme sperrt. Also weißt du, wo man dann einfach sozusagen dieses Organische an der Plattform zerstört und es dann einfach nur noch, keine Ahnung, kann man auch zu Facebook gehen. Können die sich nicht einfach alle abmelden und zu Facebook gehen? Aber ich bin langsam irgendwie auch nicht mehr sicher, ob das wirklich von Twitter gesteuert wird oder ob wirklich deren System so scheiße ist, weil Killerspiele hat irgendwie vorhin nicht autocompleted und Amadeo Antonio Filme war öfter on-off bei autocomplete, als ich das bisher gesehen habe. Das mal an, dann hat der Don Alfonso was getwittert, dann war es aus, hin und her und bei verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten. Vielleicht liegt das auch einfach an dem scheiß System von Twitter. Keine Ahnung. Ja, das kann sein. Also das mit diesem autocomplete, ja, da war ich sowieso schon mal so ein bisschen skeptisch, inwieweit. Und? Also es kann natürlich sein, dass sie, also bestimmte Hashtags, die einfach zu lange da irgendwie sich aufhalten oder so, dass sie die dann irgendwann quasi nicht mehr mit aufnehmen. Mag ja sein, aber ansonsten ist das vielleicht auch irgendwie... Ja, aber DNC-Leaks, also hier mit den Demokraten und dass das ein abgekartetes Spiel war und dass sie bei MSNBC angerufen haben, um live während der Sendung oder E-Mail geschrieben haben, um live während der Sendung das Programm zu ändern. Das wird unter dem Hashtag gepostet, Journalisten ignorieren, so gut sie es können. Und der Hashtag, der ist nicht, also ist weltweit am Trenden, ist in allen Städten am Trenden und dann ist er weg. Also, ich weiß auch nicht. Aber weißt du schon, ich bin halt auch der Alu, ja. Um mal bei dem Penny-Artikel zu bleiben, ich meine, Milo ist mir relativ egal, ob er auf Twitter ist oder nicht. Wenn er da irgendwie die Regeln verletzt, dann okay, fliegt er raus. Aber Twitter tut sich halt keinen Gefallen damit, wenn es nur Kritiker aus einer Richtung so behandelt. Und es gab ja auch ein paar Tweets dann von Leslie Jones, die nicht gerade irgendwie politisch korrekt waren. Natürlich gibt es keinen Rassismus gegen Weiße, aber ist ja klar. Aber trotzdem ist das eher aufgeschaukelt worden. Das ist so ein Mediending auch einfach, dieser Streit. Alle haben sich draufgestürzt aus allen Ecken. Die einen free Milo, die anderen haha, Milo. Es ist eigentlich nur für ihn. Ja? Und das tut der Substanz von irgendeiner Debatte nichts Gutes, dass sich alles auf einen Selbstdarsteller und auf Selbstdarstellerinnen wie Penny konzentriert. Das Problem ist ja auch, dass dieses Zensieren in Anführungszeichen oder Verstecken von Hashtags, wenn es denn so gemacht wird, aus meiner Sicht zumindest relativ willkürlich passiert. Mhm. Wenn da auch vor allem für den normalen Nutzer keine Konsistenz zu erkennen ist, dass es halt klare Regeln gibt und die werden so angewandt und für alle Leute gelten diese Regeln, dann würde, glaube ich, Twitter damit auch sich selbst einen Gefallen tun und dann auch nicht so viel Backlash kriegen, wenn es eben nicht so inkonsistent gemacht werden würde. Und halt auch die Shadowbans. Es gab ja die Woche wieder zum Beispiel hier der NetReaper, den kennen ja einige, da waren Gespräche. Und wenn du die Twitter-Chain aufgerufen hast, die Twitch-Chain aufgerufen hast, hast du das gesamte Gespräch gehabt, außer den Beiträgen von NetReaper. Also die sind einfach verschwunden für andere Leute. Und das haben der Daddy Warpick aus Amerika hat das gleiche Problem gehabt. Ja. Also es scheint irgendwie... Kendall Warren von Honey Badgers. Scheint schon irgendwas hinter den Kulissen zu laufen, aber was genau? Ob das jetzt halt einfach eine unrund laufende, schlecht geölte, dilettantisch gebaute Maschine ist? Oder Randy Harper? Weißt ja, du? Und auch der Kram, mit dem sie ja schon, also dieses Targeted Abuse war ja das, was sie da schon mehreren Leuten auch damals, als diese WEM-Kampagne da lief, ne, wo ja dann Thunderfoot und Micro und so da gebannt wurden. Das war ja wegen Targeted Abuse. Und das ist ja, war ja eigentlich schon definiert, was Targeted Abuse sein soll. Und das, was die gemacht haben, fiel halt auch überhaupt gar nicht unter diese Sache normalerweise. Und also das war jetzt hier diese Woche halt auch nach dieser ganzen Sache hier, also twittert dann hier der offizielle Twitter-Account hier, die Leslie Jones, und dann sagt hier Love und so weiter. Also das ist schon ganz schön klar, auf welche Seite die sich da einfach stellen, ideologisch gesehen. Und da gab es jetzt auch einen ganz guten Artikel hier bei Tichys Einblick von dem Herrn, den ich bis heute noch nicht kannte, dem Herrn Wegener hier. Und der schreibt hier ganz viel über Milo halt eben und über diese Doppelmoral und das... Ne, dass sie da also auch so einiges erzählt hat und quasi, ja, dieser Jack Dorsey halt so ein, also von Twitter halt so ein Third Wave Feminismus Typ ist, Black Lives Matter mag und dass er dann halt dementsprechend da irgendwie seine Plattform da irgendwie ausrichtet, ne. Und dass sie im Prinzip also, er sagt ja so, ja, Milo steht halt so für die Lebensfreude und die SJWs halt für alles ist irgendwie scheiße und alle Leute sind irgendwie Rassisten und die Welt geht den Bach runter und so. Und das ist auf jeden Fall auch sehr gut getroffen. Es waren noch schöne Zeiten, als die Welt in der Lage war, einen Provokateur zu erkennen, wenn sie einen gesehen hat. Echt. Das ist so, als hätte es nie so Leute gegeben bei Milo. Als hätte es nie vorher irgendwie so Enfant Terribles gegeben, die sich Klaus Kinski haben sie damals auch in jede Talkshow eingeladen, obwohl sie wussten, es wird ein Desaster. So Leute funktionieren halt einfach. Ja, obwohl ich schon sagen muss, dass Milo verglichen mit einem Klaus Kinski aber doch noch mal eine Ecke vernünftiger ist. Und, beide halt völlige Egomanen. Ja. Wobei Milo teilweise schon extreme Grenzen, in Anführungszeichen, der Meinungsfreiheit austestet. Natürlich bewusst, aber es wundert mich natürlich nicht, dass er dann eben das gern genommene Ziel für solche Maßnahmen ist. Also so ein Spruch wie Feminism ist Cancer, ich wusste das ja gar nicht, dass das irgendwie, das stand hier glaube ich auch drin in dem Beitrag hier, dass das so eine Anspielung auf so ein Susan Sonntag Ding ist, wo die da irgendwie meinte, White People are Cancer oder irgendwie so. Okay, das war mir auch noch nicht bekannt. Also dass das mehr durchdachte war, was er da gepostet hat. Ja, das Ding ist halt, Jan Provokateur, das kann auch nervig sein und ich persönlich, ich mag Milo, er baut zwar auch einen Personenkult auf und testet die Sachen aus. Aber ich finde halt auch so, irgendwo macht es halt auch keinen Sinn, wenn du Leute, die aneckst, dass du denen gleich Small verbieten möchtest. Also es macht einfach keinen Sinn. Also wie willst du Meinungsfreiheit wirklich schützen und sozusagen die Regeln des Zusammenlebens, wie sollen die funktionieren, wenn nicht jemand dann auch an die Grenzen davon gehen darf? Also das ist doch... Ja, absolut. Also das kann man ja so sehen, weil im Zweifelsfall, ne, also die schaffen das ja auch nicht mit ihrem Kram widerspruchsfrei zu sein. Aber die sehen halt das Problem überhaupt gar nicht daran. Also ich würde schon deswegen anderen Leuten nicht den Mund verbieten wollen, weil ich selber nicht will, dass jemand diese Macht hat, mir das gegenüber mich zu machen. Und wenn ich irgendwo Facebook aufmache und da irgendwo steht, keine Ahnung, kauf nicht bei Kanacken oder so, dann bin ich wenigstens froh, dass man sowas sagen kann, weil dann weiß ich halt eben auch, wenn irgendwer was zu sagen hat, was man wirklich hören sollte, dann wird das halt auch nicht weggeblockt von irgendwelchen anderen Interessen. Lustig ist in dem Zusammenhang ja auch noch, dass die Woche auch Laser Uschi, die Dame in der hinteren Reihe, die dritte von links, ja, hat ein Foto von ihrer Geburtstagsfeier gepostet. Und man muss sagen, eigentlich sind die fast alle, wenn nicht sogar alle, auch auf diesem Bild. Also so groß ist die Clique. Die hängen also auch schön. Ich verstehe nicht, wie man sowas ernst nehmen kann. Das ist eine Clique. Das sind Mädels, die sich aus der Schule oder aus der Uni kennen und die jetzt versuchen, praktisch die sind schon aus unterschiedlichen Ecken von Deutschland, aber die kennen sich halt über so Sachen wie die Republika und über ihren gemeinsamen Aktivismus, diese ganzen komischen EVs, die es da gibt, dieses ganze Zeug. Weil früher oder später treffen die dann da alle aufeinander. Und haben ja, das heißt Berlin. Dann Berlin. Ja, Berlin, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich das dem Journalisten mal geschickt, weil das war ja hier quasi, also in Deutschland ist es ja auch halt eben Twitter mit diesen Leuten hier verbandelt, ne? Und diverse von denen sind auch, also die Helga Hansen, da war ja der Stapel mal bei einer Veranstaltung von der Stapelchips, der ja auch hin und wieder mitmacht. Und die Dame hier, das ist ja so eine Poetry-Slammerin aus Hannover, die alle naselang bei irgendwelchen grünen Veranstaltungen ist. Und die Tugendfurie, die war ja mal bei der Piratenpartei, macht jetzt, glaube ich, auch bei irgendwie allen möglichen grüne Jugendveranstaltungen ist die und erzählt irgendwas über Antifeminismus und wie furchtbar das ist und so. Ne, also und das ist ja hier die von Campus-Rassismus, die Trulla. Ja. Kyber? Kyber ist sie hier. Warte, ja, stimmt, das ist die Kyber. Die andere war die Eminine, oder wie die hieß. Ja, genau, ja. Aus Mainz, der Hochschulgruppe Mainz, diese Campus-Rassismus-Nummer. Emine Affler, ja. Die Antje Schrupp, die, ja, ist ja auch schon eine Weile da, also von der gibt's auch bei YouTube so einen Vortrag, den sie da gehalten hat, wo sie gemeint hat, so, nee, Gleichberechtigung, darum geht's überhaupt gar nicht bei Feminismus. Gleichberechtigung wollen wir ja sowieso, aber das reicht ja noch nicht. Also der Originalspruch, den sie dann erlässt, ist, das, was wir wollen, ist der Maßstab für Feminismus. Ah, okay. Das klingt überhaupt nicht nach Shifting the Goalpost. Ist aber ehrlich, wenigstens. Das stimmt, das muss man die dann lassen. Also da ist sie zumindest nicht so, dass sie versucht, mit blumigen Worten das zu schreiben, was man denn eigentlich möchte. Ja genau, sie ist da richtig schön genervt von, dass die Leute meinen, dass es beim Feminismus um Gleichberechtigung ginge. Ich finde ich gut. So muss das sein. Ja, diese Sache hier war die Woche auch. Soll jetzt mehr Geld gegen Extremismus geben. Noch mehr. Natürlich vom Familienministerium, was ja sowieso schon diese ganze Clique da bezuschusst. Also die AA-Stiftung und die ganzen Leute. Ja, die AA-Stiftung taucht sogar im Artikel auf als jemand, der gesagt hat, dass wir dringend mehr Geld für Gewalt, für hier Dinge, verbale Präventation brauchen. Aber das musst du auf der anderen Seite auch verstehen, weißt du, die müssen ja zu Qualitäts-Meme-Schmieden gehen und die sind weit weg und teuer. Ja? Sonst kriegen sie wieder nur so Pepes, wie sie jetzt da auf der Seite haben. Weißt du, ein Pepe, weißt du, der kostet halt 100 Keks und Frauen machen ja nur, wie viel waren es? 77 Keks pro Pepe und dann brauchen sie natürlich Geld vom Staat. Die machen das ja alles selbstlos, aber so ein bisschen Obolus wäre halt schon nicht schlecht. Damit es für einen Apple reicht und für einen Latte Mokka laktosefrei. Wir sollten einfach eine neue Kryptowährung erfinden, mit der die dann bezahlt werden. Fickles. Das ist dann so in der Cloud, so Internet of Things, dass man dann den Leuten da... Ich mache das dann mit Mensch, ärgere dich nicht, e.V. Da gehe ich dann zur Demokratie leben und sage hier, ich hätte gern mal ein bisschen Euros und dann baue ich da eine Plattform für euch. Da kannst du dich ja dann auch, weil wir ja unter Besatzungsstatut leben, kannst du dich nach Seerecht dann von der BRD lossagen. Und dann kannst du dein eigener Staat werden. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant. Das ist total interessant. Musst du dich mal mit beschäftigen. Google mal bei YouTube hier. Mach ich sofort. Ich bin schon dabei. Wie genau ist denn hier jetzt eigentlich der Zusammenhang klar? Also die beziehen sich ja auf den Angriff in Würzburg und dann mit ihrer Präventionsarbeit. Ist da irgendwo der Zusammenhang klar, was sie da konkret machen wollen? Oder geht es nur darum, ja, wir brauchen mehr Geld? Weil ich meine, es war ja offenbar überhaupt nicht absehbar, dass diese 18-Jährige, nee, es war 17-Jähriger, genau, dass da was passiert. Also das war ja, gab es ja gar keine Informationen drüber, sonstiges. Was macht denn da Präventionsarbeit besser in dem Fall? In dem Fall wäre rein theoretisch, was man hätte machen können, wäre mehr Geld in die Schulen stecken. Wir haben 10% der Schulstunden, die ausfallen. Schulpsychologen gibt es nicht wirklich oft, gibt es sehr selten. Und wenn du da tatsächlich das Bildungswesen mit genügend Geld ausstatten würdest, dann würde das so Fälle zumindest erschweren, dass das auftritt. Aber was die hier mit Präventionsarbeit meinen, ich weiß auch nicht. Da werden sie wahrscheinlich einfach mehr Geld in BND reinstecken, damit der besser, keine Ahnung, Online-Berns überwachen kann. Oder die AA-Stiftung weiter pampern. Ja, und AA-Stiftung. Also entweder musst du in BND Geld reinstecken oder in Schulwesen. Aber also ich glaube, das hat alles angefangen, als Tugendfurie gesagt hat, ich habe immer noch Hunger. Dann haben die anderen drüber nachgedacht, wie sie das finanzieren können und haben dann die Schwesig angerufen. Die haben die Kahane angerufen und die hat dann die Schwesig angerufen. Ja. Was mich halt stört, ist, dass niemals konkret gesagt wird, okay, das machen wir jetzt zum Beispiel damit. Jetzt sehe ich hier wieder die Amadeo-Antonio-Stiftung und so weiter, wo einfach irgendwie immer wieder der Zusammenhang mit der Online-Hassrede hergestellt wird wahrscheinlich und dass das quasi einen Einfluss darauf hatte, dass sich jetzt ein Jugendlicher radikalisiert hat. Also es wird für mich niemals in irgendeiner Weise auch nur versucht, dann Zusammenhänge zu stellen. Es wird einfach nur gesagt, so ist es und wir brauchen mehr Geld und dann wird das schon besser. Angeblich kann man das in sozialen Netzwerken gut beobachten, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum man die Leute da wegblocken muss, damit die sich da nicht weiter äußern können. Weil Gott behüte, dass sie sich in der Öffentlichkeit äußern. Da könnte man ja nachher noch irgendwie eingreifen und nachvollziehen, was da passiert. Ja, genau. Lieber die Echokammern schaffen, wo die Leute sich dann gegenseitig hochpushen. Ich stelle mir das so vor, dass ich gehe jetzt privat zur Bank und sage, ich brauche Geld für ein Geschäft. Und dann sagen die, okay, Geschäft, ja, was denn so genau? Dann sage ich, Import-Export. Und dann sage ich, ja, und mehr? Und dann sage ich, weiß ich noch nicht. Das ist bestimmt eine gute Idee. Aber und ich brauche so Geld. So ähnlich ist es für die. Also ich weiß auch nicht. Also wenn du keinen richtigen Plan hast, was die Stiftung macht, also sozusagen, wo die Stiftung eine Art Businessplan aufstellt, was sie denn machen kann, wenn sie jetzt vom Staat Geld in den Rachen geschoben bekommen. Hass wird bekämpft, sexualisierte Gewalt wird endlich angegangen, das schlimme Thema der sexualisierten Gewalt, ne? Nach all den Jahren kümmert sich da endlich mal einer drum, lauter solche Sachen. Also da kannst du schon dir mal was einfallen lassen, was da deine Abteilung da machen. Also die haben ja so ihre Buzzwords, die da überall immer drin sein müssen. Ne? Und die merken ja auch nicht, dass es von vornherein schon diskriminierend ist, solche Sprüche überhaupt abzulassen, von wegen sexualisierte Gewalt und irgendwas sei ja Hass oder man muss gegen irgendwelche Emotionen vorgehen, die Leute irgendwie haben. Und die man denen auch noch unterstellt quasi. Weil die wissen das ja nicht, wer da jetzt irgendwie hasst und wer da jetzt irgendwie nur shitposten will oder was auch immer. Oder edgy sein will oder so. Blend mal noch das Dokument im Chat ein. Ich habe ein PDF gefunden, was sie denn genau machen wollen. Und da haben sie einen 10-Punkte-Plan, wie sie wie die Staatsmemes die Wende bringen sollen. Und weiter unten haben sie dann ihr Punkt 1, die Arbeit für Demokratie und die Werte der Verfassung kann nur erfolgreich sein, wenn Bund und Länder in diesen Bereichen eng zusammenarbeiten. Gemeinsam soll daher in geeigneter Form ein Bund-Länder-Dialog aller mit Prävention befassten Ministerien eingerichtet werden. Sicherheit und Prävention müssen dabei Hand in Hand gehen. Das ist einfach nur bla bla bla. Abhören und Mund verbieten. Konkreter geht es, glaube ich, gar nicht. Dann Diskriminierung und Gewaltausübung jedweder Art werden verurteilt und nicht toleriert. Dazu gehört auch eine Vergleich zu jetzt, wo sie toleriert werden und naja, anerkannt sind. Aber dazu hat ja die anerkannte Expertin Anne Wiezorek diese Woche getwittert, verbale Gewalt im Internet ist auch reale Gewalt. Ja, also ist das schon Gewaltausübung. Und da haben wir wieder Gummi. Was ist denn jetzt Gewalt? Ja. Kann Gewalt wirklich mit Worten erfolgen, mit geschriebenen oder gesprochenen Worten im Internet? Und wenn ja, wo ist die Grenze zu ziehen? Aber nicht so ein Gummiding dahin stecken, wo das Bundesinnenministerium dann sagt, ja, das muss jeder Diskussionsteilnehmer selber wissen, ob er sich da angegriffen fühlt. Das ist keine juristische Grundlage für irgendwas. Ich meine, wo haben wir denn Schilder auf der Straße, wo draufsteht, Gewalt ist toll, was ja, du nicht willst, was man selber will, deinem Nachbarn verhexen. Das also, können wir doch auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen in Zukunft schreiben, das ist dann so ein roter Rand und in der Mitte steht, das können sie selber entscheiden. Ja, aber guck mal, weißt du, Punkt 3 ist dann nur so, keine Ahnung, tu noch in anderen Ministerien irgendeine Extrastelle schaffen, die guckt, ob man Arbeit braucht. Punkt 4, die Zusammenarbeit für Internetzensur muss zum totalen Informationskrieg führen. Keine Ahnung. Das ist, Wertekonzepte und funktionierende Strukturen. AA-Stiftung, AA-Stiftung, AA-Stiftung. Es ist halt lächerlich, weißt du, wir haben ja ein schönes Papier, wir nehmen uns vor zu arbeiten, da solltet ihr euch glücklich fühlen, liebe Bürger, weil sonst machen wir das nicht. Wir haben sogar ganze 10 Punkte aufgeführt, wie intensiv wir arbeiten wollen. Ja. Weißt du, da kann man doch einen Deppen hinhocken, der doch zumindest mal das annähernd ausführt, was man da machen kann. Der dann zumindest von allen Teilbereichen sich einen Bericht holen, was sie denn gerne machen würden. Wenn da Geld schon geflossen ist und das das Einzigste ist. Das Erlernen, Erfahren und Praktizierung von Sozialismus sind gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie müssen deshalb auch als zentrale Bildungsaufgaben verstanden werden und alle Lebensbereiche der Menschen jeden Alters von frühester Kindheit an erreichen. Wohl an, Pioniere! Ja, und die AA-Stiftung ist ja auch, arbeitet ja auch mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Sind ja da zertifiziert als politischer Bildungsträger von der Bundeszentrale. Ich meine, da steht in 10 Punkten, wir müssen Arbeit machen, wir müssen gucken, dass wir nicht jeder dieselbe Arbeit machen, wir brauchen eine Stelle, die die Arbeit überwacht Und wir müssen in den einzelnen Ministerien extra Stellen schaffen. Und wir wollen unseren Kumpels Geld zuschießen. Wir wissen nicht genau, was wir machen. Wir vertreten irgendwelche Werte, die wir nicht näher definieren, mit Methoden, die wir auch nicht näher definieren. Und wir brauchen 100 Millionen Euro. Geht mal bitte mit dem Papier zu Bank. Das ist gewaltfrei. Es gibt wirklich nicht einen einzigen konkreten Punkt. Das ist wirklich, das ist 10, weiß nicht, wie Zeilen das sind, aber einfach nur schwammige Politiker-Sprech ohne irgendeine Aussage. Wir machen das, was wir jetzt auch schon machen wahrscheinlich, und brauchen immer mehr Geld dafür, damit wir das noch besser können. Wie die alte Nummer von Loriot, wo er am Dingspult steht, am Rednerpult steht und nur Phrasen zusammenpackt und keinerlei Inhalt drin hat. Ja, ich sehe es kommen, irgendwann tut die Stadt Berlin sagen, dass der Flughafen, der neue in Berlin, dass er nur deswegen so fehlt, damit die Leute sich nicht gegenseitig hassen, sondern den Flughafen hängen. Keine Ahnung. Mhm. Weißt du, das ist das Kleingedrückte dann hier unten. Nee, ich vermisse auch den Paragraph 11. Früher war der noch drin, da stand was über gefüllte Kühlschränke immer bei den Sitzungen des Komitees und so. Aber die Erklärung steht unter Haushaltsvorbehalt einzelner Länder. Die Umsetzung erfolgt dementsprechend im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Das ist das Kleingedruckte, meine Damen und Herren. Also, das im Zweifelsfall man damit einfach nur die Stelle für keine Ahnung, für die Ehefrau oder den Ehemann macht, der zu Hause hockt und der dann als Beratungsgehalt 1200 Euro pro Monat bekommt, der dann nach 2 Jahren Bericht schreibt, dass man... Ja, wahrscheinlich so, liebe Länder, habt ihr denn Geld über für unsere Demokratie leben? Wie, ihr habt kein Geld über für die Demokratie leben? Meinungsfreiheit kostet ungefähr 3,50. Da würde ich aber nächstes Mal eine andere Regierung wählen, die Demokratie lebt. Ja, und das ist eigentlich fast hier Patriot Act. Das hat hier Demokratie gelebt. Sind da schon wieder die neuen deutschen Medienmacher an der Tür? Schick sie weg, gib ihnen kein Geld. Eigentlich müssen noch die Leute indoktriniert genug aus der Schule rauskommen. Also weißt du, du hast doch schon eine Indoktrinationsstelle, wo du von frühestens auf den Leuten das erklären kannst. Stell einfach Lehrer ein, die das dann mal auf den Lehrplan bekommen sollen, was ja, du denn den Leuten erklären möchtest. Wenn du gleichzeitig mal vergleichst, also ihr seid ja alle jünger als ich, aber ich denke, eure Schule war auch noch ganz anders als das, was man heute so sieht und hört. Mhm. Was ist doch klar, dass wenn die Umgangsformen völlig im Arsch sind, schon in der Kindheit, und sich jeder nur Wichser und Penner und was weiß ich und keine Autorität des Lehrers oder von Aufsichtspersonen oder irgendwas gelten lässt, wie soll das denn funktionieren? Das ist ein tief sitzender Schaden irgendwie in unserem Erziehungssystem. Ja? Niemand ist irgendwie an irgendwas schuld und alle werden schon irgendwie durchkommen und wird alles super, alle in Watte packen und am Ende hast du dann sowas im realen Leben. Versucht wirklich immer nur ein Pflaster auf so eine riesige klaffende Wunde zu kleben. Also irgendwie Symptome eingrenzen, aber die Ursachen bekämpfen. Das ist zu anstrengend oder zu schwierig. Das wird einfach nicht unternommen. Deswegen kommen dann solche Initiativen zustande, wo man dann versucht, zum Beispiel online irgendwie Leute einzuschränken in dem, was sie sagen, obwohl sie dann wahrscheinlich... Dafür wird jeder Mückenstich komplett verbunden, inklusive Infusionen und weiß der Teufel nicht was. Da wird noch ein extra Flügel ins Krankenhaus angebaut, um sich drum zu kümmern. Oh Mann, ey. Ja, früher hat halt die Kirche die Leute dumm und gefügig gemacht und heutzutage muss man halt das Schulsystem runterschrauben, damit die Leute... Ja, das ist in Deutschland ja gar nicht so weit auseinander. Ja. Alter Schwede. Die Zensur ist wohl auch schon im Chat unterwegs. Aber vermutlich zu Recht. Und es dauert halt 5 Sekunden, bis man einen neuen Account hat. Das ist gut. Ja, diese Sache hier, das war ja auch irgendwie diese, das war die Dame, die irgendwie geschrieben hat, jetzt wird irgendwie aufgeräumt oder so in der Türkei oder irgendwie war der Spruch. Ne? Dreck säubern oder so eine Art, hat sie, glaube ich, gesagt. Also war schon sehr krass, was sie von der Spruch meinte hinterher so, nee, das habt ihr falsch übersetzt oder irgendwie so. Sie meinte, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, dass Dreck säubern oder säubern generell im Türkischen wohl eine andere Bedeutung hätte als im Deutschen und deswegen wäre es okay. Ja, sie hat dann eine autorisierte Übersetzung veröffentlichen lassen. Da stand aber immer noch drin, dass jeder die Strafe bekommt, die er verdient, so ungefähr. Was ich halt für zynischer nicht nehmen kann, wenn man die Bilder von den Soldaten sieht, wie sie getötet worden sind und auch wie sie nach dem Putsch jetzt behandelt werden wie Vieh. Ja. Wie war das nach jedem das Seine? Ja, das für die nicht so versierten Zuhörer, das steht im Buchenwald überm Tor. Aber ich hab genügend Bilder gesehen, wie Soldaten dort behandelt worden sind. Also das ist, finde ich, schon heftig, das so zu sagen. Also von ihr so, okay, man braucht nicht, wenn das Heimatland im Umsturz ist und in der Revolution, dann auch noch sagen, komm, hopp, wir brauchen die Waldspirale, weil genau das ist das, was wir jetzt gerade brauchen. Grüße aus Damaskus. Keine Ahnung. Syrien. Also jemand, der in der Politik ist, der kann nicht so eine Kacke daherreden. Dafür haben wir die AfD. Auf jeden Fall war die Frau ja hier wohl in der Jungen Union und in der CDU, wo die Leute dann meinten so, ja, aber die ist doch islamisch, ja, aber das stört die doch nicht. Also das ist ja auch schon lange in dieser ganzen Gerede immer so dieses von wegen so, ja, aber wir haben doch alle den gleichen Gott und wir glauben doch alle an den gleichen Gott und so weiter und so fort. Also diese Sprüche von wegen Islamisierung und so weiter, die sind halt in der CDU und irgendwie bei der EKD und so nicht anzutreffen. Die sind halt eher bei irgendwelchen Freikirchlern und so, die da selber noch dran glauben, an ihren Kram zu finden. Von daher wundert mich das nicht weiter. Ja, vorhin bei der Bundeszentrale für politische Bildung waren, das ist ja sowas, was man sich da kaufen kann, Angry White Men, die USA und ihre zornigen Männer fühlen sich abgehängt und schieben Frauen, Schwarzen, Migranten und Homosexuellen die Schuld daran zu. Also wer in das Grauen eintauchen will, die Vorschau-Version umfasst 56 Seiten, auf denen euch das Blut in den Adern gefrieren wird. Ein echter Horror-Thriller. Also ich finde das unglaublich. Ich habe nur 2 Sterne bekommen. Ich nehme mal an, dass das ist doch der Nachfolger von diesen alten Heften wahrscheinlich, die wir früher mal hatten. Das waren so dünne, schwarz-rot irgendwie zur politischen Bildung von denen. Das ist wahrscheinlich so ein Nachfolger davon, aber unsere Themen waren damals irgendwie sinnvoller, habe ich das Gefühl, als ich, das ist doch, genau das ist doch das Problem. Man soll nicht von wir und die sprechen, aber wir Toleranten und die zornigen weißen Männer hier, das ist so unsinnig alles. Du bist nur ein zorniger alter Mann. Ja, bin ich. Über die so viel Dummheit muss man zornig werden. Das geht gar nicht. Das finde ich auch lustig, hier fremdenfeindliche Grenzpatrouillen. Gibt es auch fremdenfreundliche Grenzpatrouillen? Ja, aber sorry, ich meine, an der Grenze, Alter, was willst du denn machen? Willst du dann, keine Ahnung, Islamisten reinlatschen lassen? Oder weißt du, Ukraine, die hätten im Donbass auch Grenzkontrollen gebrauchen können, weißt du? Keine Ahnung. Entschuldigen Sie, kommt die Wurst aus einem tierfreundlichen Schlachthaus? Ja, aber das ist wie ein hinterhältiger Hinterhalt. Ja. Also, weißt du, ein Hinterhalt ist immer aus dem Verborgenen heraus. Wie soll der hinterhältig sein? Also, keine Ahnung. Sei denn, du versuchst zu stabreimen. Also ich glaube jetzt, wenn jemand in China an der Grenze rumsteht, ein Grenzsoldat, und sich dort die Grenze anguckt, und ich als deutscher Geist, wie sie immer gern die abwertenden Europäer nennen, ein Geist daherläuft, dann wird er mich eher kontrollieren, wie irgendeinen anderen Chinesen, der da rumläuft. Also, ja, weil er die Chinesen nicht auseinanderhalten kann. Ja, weiß. Ja, weißt du, das ist einfach nur, eigentlich sollte man das hier für Volksverhetzung melden. Aber wir werden ja sogar praktisch erwähnt in dem Artikel. Da steht rechte Radioshows. Für die fallen wir sicher darunter. Ich glaube, die meinen eher so Alex Jones und so. Was haben die mit Deutschland zu tun? Ja, das war ja auch ein englischer Artikel. Ach so. Der ist nochmal übersetzt. Ich habe das jetzt gerade zugemacht. Aber mit eurem Steuergeld finanziert und subventioniert, nehme ich mal an. Ja, wenn das günstig neu gedruckt gedruckt wird da, dann bestimmt, ja. Das ist halt politische Bildung, ne? Damit die Leute hier in Deutschland auch mal lernen, wie es abgeht. Weil sonst weißt du ja gar nicht, dass du dich gegen die Angry White Men irgendwie verteidigen musst. Ja, das Ding ist halt, weißt du, es kommt mir immer mehr so vor, als ob so die Message dahinter ist, Zusammenhang. Nichts, was sie nicht ohne ihren örtlichen Politiker, Medienleitfigur oder die Antonio Amadeus Stiftung herstellen sollen. Weißt du, keine Ahnung. Die Leute ja, werden. Aber am besten, egal wer es sagt, immer bei der AA-Stiftung nachchecken. Ah, genau. Da grinst du ja schon wieder. Täglich grüßt das Murmeltier da auf dem Bild. Links, dritte. Och. Kahanemon Go. Ja, diesen Beitrag hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen, aber einer von euch hatte den ins Forum gepostet. Den hatte ich, glaube ich, gepostet. Ja, es ist halt eine recht treffende Analyse einfach, aber es geht auch wieder um die Hate Speech Geschichte, es geht auch um die AA-Stiftung halt. Das ist im Endeffekt nochmal was Ähnliches wie das, was wir es jetzt schon, wovon wir es jetzt schon die ganze Zeit haben. Also wirklich Neues bringt es, glaube ich, jetzt nicht mehr für unser Gespräch zum Thema Hate Speech, aber es ist ein sehr guter Artikel. Tichy ist eine gute Sache auf jeden Fall. Und der letzte Satz ist schön halt. Wenn es aber tatsächlich so etwas wie Generationengerechtigkeit geben soll, dann kann ich jetzt nicht einfach nichts gewusst haben und zu diesem ganzen Unfug schweigen. Das bin ich sowohl meiner Kritik an der vorherigen Generation als auch künftigen Generationen schuldig. Sehr schön auf den Punkt gebracht. Wehret den Anfängen. Ja, empört euch alle mal. Es macht ja zumindest Hoffnung, dass man inzwischen da auch ordentlich Backlash bekommt zu den Leuten, die versuchen, eben Meinungsfreiheit einzuschränken. Das schlägt in die gleiche Kerbe auch, das habe ich auch gepostet, hat mich gewundert, dass die Wirtschaftswoche sich da so, ich meine, es ist nur eine Kolumne, aber sie positioniert sich ziemlich deutlich. Ja. Eigentlich mag ich es ja, wenn man mir zu denken gibt, von unserem Justizminister Heiko Maas allerdings möchte ich mir lieber gar nichts geben lassen. Er ist der falsche Mann für den Rechtsfrieden, auf einem für den Rechtsfrieden nicht ganz unwichtigen Posten. Also das ist schon, also von der Wirtschaftswoche, wie gesagt, hätte ich jetzt so pointierten Artikel nicht erwartet. Da ist auch wieder halt die ganze Information drin. Es geht darum, dass es halt nicht gegen links, sondern nur gilt Antisemitismus als biodeutsche Seuche. Da kommt die Frau Kahane und die Broschüre. Und da wird halt auch sich drüber lustig gemacht, über wir und die und Wirtschaftsflüchtlinge und das, die Tarnung der rassistischen Hetze als Satire, das ist ja das Fieseste von allen, ne? Machen die einfach Witze. Ja, aber Wirtschaftsflüchtling ist jetzt Rassist. Ja, haben auch gleich Leute Spiegelartikel getweetet, so wo drin stand irgendwie Wirtschaftsflüchtling, bla bla bla, so, ja, Amadeo Antonio, bitte übernehmen Sie. Ich habe auch schon zwei Leute gemeldet. Die eine hat gesagt, Pokémon Go hasst sie, die Nerds sollen ihre Killerspiele wieder im Keller spielen. Das habe ich sofort gemeldet. Als Hassspar. Eine klare Verallgemeinerung und da muss sofort die Sitzungspolizei eingreifen. Ja, Pokémon Go tut zu Hundekämpfen anregen. Deswegen muss es verboten werden. Oh Gott. Ja, ich glaube mal, aber diese Sirene, die du da gerade gemacht hast, die klingt sehr patriarchalisch. Also ich würde sagen, dann nimmt man lieber irgendwie so ein Lied von Beyoncé oder so. Ja, oder Jazzhands einfach. Die hältst du dann aus dem Seitenfenster vom Auto und damit zeigst du an, dass du dich auf dem Einsatz aber Beyoncé, das hat einfach alles. Das hat Feminismus, das hat Empowerment von People of Color. Also du kannst mir nicht sagen, so. Das ist nicht die beste. Ich könnte mich doch schwarz anmalen, um meine Solidarität zu zeigen. Und mit der AA-Stiftung, weißt du, früher hast du als korrupter Politiker einfach Familienangehörige beschäftigt, die einfach nie irgendwo hin zum Arbeiten gegangen sind und jetzt tun sie zumindest so tun, als ob sie irgendwas machen würden und nennen es irgendwie AA-Stiftung. Weißt du, aber mir wäre das dann auch wieder lieber, dass Politiker einfach so korrupt sind. Weißt du, und nicht noch eine extra Stiftung dafür machen. Ich kann das dort einfach nicht mehr ernst nehmen. Ich kann das mir nicht vorstellen, dass Menschen wirklich da hocken, sich ein Konzept ausdenken, sich niemand anguckt und sagt, vielleicht ist das eine dumme Idee, was wir da gerade machen. Also ich habe Probleme damit, mir das vorzustellen, dass Menschen so dumm sein können. Keine Ahnung. Ja, also sind sie aber. Und ich weiß nicht, ja, dumm, also das ist halt immer die Frage, ne, ob die selber an ihren eigenen Bullshit glauben. Also ich weiß noch genau, als ich dieses Foto da damals gesehen habe von das erste Foto von Zoe Quinn und Anita Sarkeesian zusammen, wo ich mich echt gefragt habe, so wenn die sich treffen, wie mag das wohl sein? So lachen die sich dann drüber schlapp, wie sie alle verarschen, oder denken sie von dem anderen, dass der wirklich ein Opfer ist und nicht nur so tut? Das würde mich echt mal interessieren. Also es würde mich eigentlich wundern, wenn es da also sowohl die einen als auch die anderen gibt, aber wahrscheinlich gibt es auch einfach viele Ja-Sager, die wahrscheinlich Teil der ganzen Sache sind und dann einfach nur mit konform gehen und sagen, ja, das müssen wir jetzt halt machen, weil es vielleicht eine Stelle weiter oben sagt oder weil es einfach das Richtige ist, in Anführungszeichen, auch gar nicht weiter hinterfragt wird. Es reicht ja, wenn ganz wenige dieser Mitarbeiter dort oder der Verantwortlichen diese Linie fahren wollen und der Rest einfach mitzieht. Ja, das stimmt. Ja, gut, aber es ist halt auch, ich denke, dass bei vielen auch noch ein drittes Ding dazu kommt, nämlich einfach Geltungsbedürfnis und dieses halt, ja, E-Fame, E-Penis, diesen ganzen Kram. Julia Schramm, sag ich jetzt mal zum Beispiel, die sich hinstellt und Bombenangriff auf Dresden verherrlicht oder diese andere Tante von Piraten, die mit ihren Brüsten irgendwie demonstrieren wollte. Da ja, gehört, ich glaube, das ist schon eher E-Penis, das sind wahrscheinlich so Sachen wie die hier die Gläser-Uschi, dass sie da irgendwie sich unterhalten kann mit allen möglichen anderen bekannten SJW-Trollers, da dieser Dina von Martina Manein und diese ganzen Leuten. Ja, übers Internet haben sich die ganzen Katzenladies organisiert. Ich meine, es gab da auch mal eine Frau, die hat eine Kampagne gestartet, dass man die Bundesjugendspiele verbieten soll, weil ihr fettes Kind heulend nach Hause gekommen ist, weil es ein Versager ist und kein Sport kann. Und dann meinte sie so, ja, das wurde irgendwie mal von den Nazis ins Leben gerufen und eine Ahnung, Bundesjugendspiele, und dann gibt man den Kindern eine Nummer, wie gut sie sind, und das kann doch nicht sein. Denke ich mir so, ja, in Mathe finde ich das auch immer blöd und Englisch finde ich das auch blöd, wenn ich eine 6 bekomme, wenn ich ein Versager bin. Weißt du, keine Ahnung. Und am Ende kam dann raus, dass die Frau, die Kampagne angestoßen hat, dass die halt kurz danach dann ein Buch veröffentlicht hat, nachdem dann in den Medien sie zigfach erwähnt worden ist. Also ein Buch über ein anderes Thema, wo ich mir dann auch dachte, also, hässlicher geht's doch auch nicht mehr. Also, keine Ahnung. Ja, also, es ist wirklich ein Thema, mit dem man natürlich sehr schnell sehr viel Aufruhr erzeugen kann. Und das wissen natürlich viele Leute und nutzen das dann auch für sich. Ich glaube, da gibt's halt wirklich eine klare Trennung zwischen den Leuten, die davon wirklich überzeugt sind und das auch wirklich glauben, und die einfach nur beobachten und sehen, hey, ich habe hier eine ganz andere Sache, für die ich irgendwie Aufmerksamkeit brauche. Und dann fange ich damit einfach mal an. Und dass dann nach dem Muster Effort oder Schema F einfach vorgehen und dann halt die Aufmerksamkeit erzeugen über solche Maßnahmen. Hm. Ja, so Sachen wie Campus-Rassismus, ne? Wo die sich dann dabei heute Plus hinsetzen kann und irgendwie sagen kann, so, ja, hier, ich werde diskriminiert, und die dann da irgendwie so ein Bild twittern, irgendwie mit der Tante, und dann irgendwie so, ja, hier, sie wird diskriminiert, wo ich mir so denke, ja, diskriminiert jetzt wegen, weil sie sich selber entschieden hat, sich ein Kopftuch anzuziehen, oder wie, gucken sie die Leute böse an, oder was? I learned that teleseminars can help a small business grow. Ich meine, ja, das nächste Ding ist halt, jedes starke Zuschaustellen von religiösen Symbolen ist halt im Normalfall auch ein Indikator für einfach eine geringere Intelligenz. Also ja, dazu gibt es Studien, die das einfach belegen. Ja, gut, mal abgesehen davon, also ich sag mal so, wenn du irgendwo dich in der Öffentlichkeit bewegst und irgendwas anhast, was irgendwie ein bisschen rausfällt, dann wirst du da ja auch Aufmerksamkeit verkriegen. Also wenn irgendwelche Schützen durch die Gegend rennen oder so, dann gucken die auch Leute an und denken sich, was sind das für welche, und vielleicht denken sich auch irgendwie welche, wie die, deren Hobby ist, irgendwie mit Waffen rumwursteln. Ja, genau. Das widerspricht aber meinen eigenen Überzeugungen oder so, und gucken die dann böse an oder so, kann ja auch passieren. Ne? Ich meine, zum Beispiel. Da würde ja auch keiner losgehen und sagen, so, ja, ich werde hier diskriminiert, weil ich Schütze bin in Deutschland. Also ich bin jetzt so einer, der sich jetzt nicht so arg für Mode interessiert und der dann irgendwie seine Klamotten noch länger abträgt, wie das normal wäre, dass ich dann halt manchmal schon ziemlich vergammelt aussehe. Wenn ich in den USA war, in New York, habe ich halt viele Obdachlose getroffen, die neuere Rucksäcke hatten wie ich. Und wenn ich halt in den Laden reingegangen bin, ist mir halt auch immer jemand hinterhergelaufen. Keine Ahnung. Aber weißt du, das ist halt, ja, ich könnte mir ja auch einfach neue Kleider kaufen. Weißt du? Ich verstehe aber auch einfach nicht, wie man immer und immer wieder diese Verbindung herstellt zwischen Kopftuch, Religion und Rassismus. Das ist einfach schon auch schon so oft totdiskutiert worden eigentlich, dass es nicht bedeutet, also dass es einfach eine Religion, eine Form von einer Ideologie ist und überhaupt nichts mit Herkunft. Also natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, aus einer bestimmten Gegend zu kommen, dass man dann auch eher zum Beispiel Teil einer bestimmten Religion ist. Aber diese automatische Zusammenhang herzustellen zwischen, okay, jemand mag meine religiösen Symbole nicht, und deswegen ist er Rassist, ist für mich einfach vollkommen unverständlich. Ja komm, wenn du grimmig guckst wegen Kopftuch, bist du Rassist, und wenn du lächelst, dann warst du extra freundlich, um deinen Rassismus zu überdenken. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie das hier in meiner Stadt für die aramäische Bevölkerung ist. Wir haben hier einen relativ großen Anteil an Aramäern. Die werden auch oft genug in einen Topf gesteckt werden, obwohl das eigentlich durchgehend Christen sind. Die sehen halt auch wie Türken oder Kurden aus, aber gehen halt nicht in die Moschee. Und trotzdem, das ist halt das Dumme an Rassismus, und das unterscheidet eine begründete Kritik an einer Übernahme und Eroberung interessierten Ideologie. Das Ding ist halt auch, dass Rassisten wenig rationale Gründe brauchen, um jemanden zu hassen. Also wenn da jetzt jemand ist, der eine ordentliche Kulturkritik vorbringt, ja, theoretisch kann dann auch irgendwie ein Rechtspopulist oder ein Rechtsradikaler sagen, ah, guck mal, der tut jetzt eine Kultur kritisieren, aber ein Rassist, der braucht nicht unbedingt den Kulturkritiker, der will halt nur hassen. Ja, apropos Rassismus und was die so machen, dazu ziehe ich ja schon mal dieses hier vor. Das habe ich mir ja die Woche immer angehört. Das ist hier ein Gespräch von dem Typen von der Regieren Analyse auf seinem Archivkanal mit diesem Dennis. Ja, wer sich von ihm schon ein paar Videos angeguckt hat von der Regieren Analyse, der kennt den schon. Das ist ein richtiger Nazi. Also da hört man mal, wie die Leute so richtig ticken, die solche, also ja, es ist ein Skype-Gespräch hier, es geht auch eine ganze Weile, und Dennis kommt da halt rein und auch diverse andere Kumpels von ihm, und ja, die reden halt dann da richtig irgendwie vom Ausrotten von irgendwelchen Leuten, und alle sind irgendwie, wie sagt er, immer vermatscht und verkötert oder so, und das sind so wilde Theorien wie, die Muslime sind ja gar keine Muslime und Leute aus dem Zeug, und die Juden sind keine richtigen Juden, weil die sind ja alle vermatscht und verkötert, und was du dann mal irgendwie alles erzählt. Und dann sagt dir der vulgäre Analysetyp an der einen Stelle so zu ihm, ja, so wie du so redest, die Muslime sind keine richtigen Muslime und so, klingst du wie so ein richtiger Gutmensch. Das hat keinen großen Unterschied. Und dann sagt der Dennis dann so, total so, nö, also ich will die halt alle ausrotten. So vollkommen selbstverständlich. Also, wie gesagt, wenn ihr euch mal anhören wollt, wie so ein richtiger Rassist denkt und redet und so, dann zieht euch mal dieses Interview hier rein. Das ist auf jeden Fall. Caps Lock, wieso kennst du Rassisten? Aha. Na, ich muss mal eine Torte bestellen. Der Titel ist schon mal klasse. Den musste ich einfach wegen dem Namen, also. The Hard-Hitting Issues. Das war einfach mal so ein zur Auflockerung, einfach nur, um ihn einzublenden eigentlich. Der Artikel selber ist nicht so spannend halt. War das ja nicht da, wo sie irgendwie nach Suchbegriffen geschaut hat, in Pornoseiten nach Bundesstaat, und dann gesehen und nachgeguckt hat, wo Trump am meisten gewonnen hat, und dann irgend sowas. Ja, aber ich fand ja, da würde ich empfehlen, dass es auf Forbes Online Games publiziert worden ist, fand ich auch sehr lustig. Aber da würde ich mal für den Mittleren Osten die Suchbegriffe empfehlen. Also in Irak war es jahrelang Classical Rape Porn der höchst gesuchte Begriff. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was der Unterschied zwischen Rape und Classical Rape ist. Aber auf jeden Fall, ja. Wenn es wie bei Classic Coke ist, dann ist das das Originalrezept. Ja. Ja gut, aber wo also das sind zum Teil, also ihr müsst es echt mal gucken, nach welche Länder welche Begriffe suchen. Er kommt zum Teil für viele, viele Länder sehr merkwürdige Sachen bei rum. Also schaut bitte mal danach. Also Irak ist doch nicht das einzigste Land, was da sehr merkwürdige Resultate hat. Also West Windows hin und her. Ja, ich weiß nicht so ganz, womit wir weitermachen. Ja, dann das Thema hier, was du gerade aufhattest, wurde ja schon im Chat laut als nachgefragt, vielleicht. Oder weiß ich nicht. Welches denn? Unser München. München ist das Beste. Ja, da wäre der Danisch vielleicht ganz gut zum Anfang. Also der Danisch, der hat einen interessanten Artikel geschrieben, wo er halt darauf hingewiesen hat, dass unsere Medien absolut desorientiert und desorganisiert waren. Und dass wenn du einfach so wie Bataclan-Style Terrorattacken in Deutschland hast und dann IS noch einfach ein paar Propaganda-Videos drehen lässt, die noch ins Internet einpflegst, dass du damit easy eine Massenpanik machen kannst. Und dass es einfach nur irgendwo fragwürdig ist, dass halt die Medien einfach sehr lange Zeit komplett keine Ahnung hatten. Also ich meine, musstest nur auf Twitter gehen, dann hast du dann die Sachen, die dann auf N24 eine halbe Stunde oder zwei Stunden später gekommen sind, könntest die halt instant auf Twitter anschauen. Was ich sehr abgefahren fand, war der Periscope-Stream. Das war so ein junger Mann mit so einem osteuropäischen Akzent, der das auch kommentiert hat. Und ich habe selten jemanden in so einer Situation so professionell und so cool. Also der hat das viel besser gemacht als alle, hat auch ständig gesagt, hier keine Spekulationen, bitte aufhören, ich sag nur, was hier ist und was hier vor sich geht. Ich will nichts über Schuldzuweisungen und so. Der war richtig gut. Ja, das war ein random Amateur. Ja. Also das war nicht der die Schüsse gefilmt hat, nicht, dass da durcheinander entsteht. Ja, der stand doch vorm Kaufhaus und ist dann auf und ab gelaufen. Genau, der hat dann praktisch dann die folgenden Geschichten, bis sein Akku leer war, übertragen. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ja, ich habe auch bekommen, dass ihr bei München seid. Da dachte ich mir, komme ich mal auch mal kurz mit rein. Weil du da Experte bist. Ich bin der Amokläufer-Experte, ja. Aha. Ich habe ja auch eine eigene Sammlung angefertigt und ich muss jetzt noch auf die 1000 Stunden Counter-Strike kommen, weil sonst ist mein Training nicht komplett. Also ich kann heute nur ganz kurz und danach trainiere ich mit der Glock 17. Nee, finde ich vernünftig. Ihr hattet es gerade von Periscope, richtig? Mhm. Gehören die nicht zu Russia Today? Nee, die gehören zu Twitter. Ach so, okay. Komisch, ich dachte, ich habe die mit dem in Verbindung gebracht. Sondern das war so ein einfach jemand, der einen Livestream angemacht hat auf die sozialen Medien. War ein Passant, der reagiert hat, glaube ich. Also, ich fand halt nur hervorzuheben, dass er das sehr gut gemacht hat und viele andere Leute haben ja, der eine CDU-Politiker, der gleich irgendwie die Willkommenskultur ist am Ende. Ich meine, okay, kann man drüber diskutieren, aber halt nicht eine halbe Stunde, nachdem da Schüsse gefallen sind und niemand weiß, was los ist. Da stehst du halt am Ende nur als Depp da. Wie der Mann hier auf dem Balkon auch, finde ich. Ich habe in den Stream auch kurz reingeguckt. Professionell war er ja vor allem, weil er halt nicht zugelassen hat, dass Leute da mit ihren Verschwörungstheorien ankommen und sagen, es hat sich so und so zugetragen. Und gut, ich war jetzt am Anfang auch so ein kleiner Endzeitprophet und dachte mir so, ja scheiße, das ist jetzt genau wie in Paris. Weil es hieß ja mehrere Schützen, mehrere Tatorte und so. Aber ja, was soll ich sagen, zum Glück hat sich ja fast so rausgestellt, dass es dann doch nur einer war. Und das relativ auch, wie soll ich sagen, jetzt also nicht irgendwie so eine Islamgeschichte ist oder so. Also ich habe den Eindruck, ich weiß es natürlich nicht genau, die Medien kurbeln ja auch in eine bestimmte Richtung mit ihrem Narrativ mal wieder, aber es sieht ja echt wirklich so aus, als hätte das jetzt erstmal nichts mit einer islamistischen Radikalisierung zu tun. Es gibt doch eine... Oder will einer hier widersprechen? Nee, es gibt eine Zeugenaussage von einem Schulkameraden oder von einem Counter-Strike-Freund von ihm, und der hat gesagt, er hatte in der Klasse keinen einzigen Freund. Und da hast du deinen Grund für den Amoklauf und da hast du den immer gleichen Grund für den Amoklauf, nämlich Mobbing, ausgegrenzt werden, anders sein, Probleme haben in der Schule. Und das ist immer das Gleiche mit den jungen Leuten, die das machen. Und natürlich kommt dann immer ein Idiot hinterher und sagt dann, das liegt an irgendeinem Medium, ja, an Büchern, an Killerspielen oder an Killerbüchern oder an Killerfilmen. Ja, aber es ist doch vor unser aller Augen passiert, dass jeden Tag, ja, es kommen Kinder weinend aus der Schule und sagen, Mami, ich werde da gehänselt, ich werde das, und die Leute scheinen wegzugucken. Naja. Das erzeugt diese Scheiße. Das ist auch so eine... Ist anderes, ja. Ich will jetzt nicht unbedingt komplett abschweifen, aber ich hatte da auch irgendwie so einen Gedanken dazu und weiß halt eben, also er ist Deutsch-Iraner, in München geboren, lebt in München, wie das jetzt zusammenpasst mit der Aussage, er hätte die letzten 2, 3 Jahre in München gelebt, das weiß ich nicht, aber da scheinen ja viele Missinformationen vorzuherrschen oder zu bestehen und die Einzigen, die das halt eben jetzt, sag ich mal, ins Dunkel bringen können, das sind ja die Polizisten, die jetzt zum Beispiel noch die Festplatte, den Computer von dem Typen untersuchen müssen und sowas. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, und zwar, ich dachte mir irgendwie, ja, okay, gut, er ist Deutsch-Iraner, er hat iranische Eltern, die waren Muslime und so, und ich weiß nicht, ob ich jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehne oder so, aber in der muslimischen Kultur ist es ja so, dass die halt eben auch, ja, die Jungs müssen halt hart sein. Ja, woher hast du das, dass deine Eltern Muslime sind? Das hab ich irgendwo aus dem Netz, müsste ich dir jetzt nochmal genau... Okay, weil das hatte ich so noch nicht gelesen, deswegen, weil es gibt ja einen Haufen Zuwanderer aus dem Iran, die vielleicht auf dem Papier halt auch nur Mohammedaner sind, weil die größten Auswanderungswellen halt waren, als der Schah in den 70ern, ja. Und da sind die ganzen Intellektuellen und die Linken geflohen und dann kam Khomeini an die Wacht, da ist der Rest von den Leuten und die halt... säkularen und Andersgläubigen geflohen. Naja. Also deswegen ist bei einem Iraner nicht 100% davon auszugehen, aber... Okay. Also deswegen gut. Trust but verify. Ja. Jedenfalls habe ich da diesen Gedanken gehabt, ja, dann kommt er da heute aus der Schule und kriegt halt auch nur gesagt, irgendwie, ja, reiß ich mal zusammen oder so, ja. Und, ja, keine Ahnung, also... Der war bestimmt ein Furry. Ja. Ja, aber ja. Nein, ich meine, keine Ahnung, du hast halt seit 2001 hast du halt auch 40.000 muslimisch motivierte Anschläge. Ja, ja. Da ist halt so. Aber da merkst du schon, wie programmiert du bist, das gleich anzunehmen, oder? Ja, bist du auch. Ich habe da in dem Moment. Habe ich ja auch erst gedacht, so scheiße, das ist jetzt hier wieder so eine Paris-Geschichte oder sowas. Und dann einen Tag später, nach der Pressekonferenz, dachte ich mir so, ah, da hast du aber auch überreagiert. Ja. Weil klar, sicher, ich meine, Amokläufer hatten wir davor auch schon. Und ja, Winden ist ja jetzt auch gerade wieder so ein Thema und so. Und dieses ganze, wie sagt man denn, dieses Schema, ja, von dem Außenseiter, der dann durchdreht und so. Das ist schon, also ich erkenne da schon Parallelen, ne. Ich habe mich auch mit Winden ein bisschen näher befasst, weil das halt eben auch wieder dann hieß, die Killerspiele und so. Ja, aber es ging natürlich dann eher so um die Außenseiter, die sich dann irgendwie, keine Ahnung, in sich zurückgezogen haben. Bis das war ein Columbine. Ja, jetzt räume ich mal auf hier, so, weißt du? Das war ein Columbine, so. Ja. Niemand konnte die leiden. Das ist dieses klassische, wer hat nicht Bowling for Columbine gesehen, diese Sache, was würden Sie denn machen mit den Teenagern, diese Frage an Marilyn Manson, wo er dann sagt, ich würde ihnen zuhören, das hat vorher noch keiner getan. Und da, das trifft es eigentlich bei all diesen Leuten auf den Kopf, und das finde ich extrem traurig, dass das hier ständig nach Pseudo. Jetzt sind es die Waffen oder die Spiele oder vielleicht die Hassrede im Internet, die ihn radikalisiert hatte. Oh, aber Gott, das ist einfach nur in der Gesellschaft, die so auf Wettbewerb ausgelegt ist und so auf Ellenbogen und Konkurrenz und du musst, dass da natürlich, wo gehobelt wird, Späne fallen. Und das, wenn diese Späne dann eine Knifte in die Hand kriegen und sich darüber ärgern, dass sie Späne sind, dass sowas passieren kann, das ist in jeder Gesellschaft, die so einen Druck auf Einzelne aufbaut, unausweichlich eigentlich. Ja. Weil ein Messer oder eine Mistgabel oder ein Truck können sich halt viele besorgen. Also ich habe das Gerücht gehört, oder eine Machete. Bernd genannt hat. Das Pseudonym. Echt jetzt? War er so ein Croucher, meinst du? Also das Gerücht, keine Ahnung, ob es jetzt also richtig ist. Also der Spiegelartikel nennt das Profil Hass. Ja, und er hatte den alten Spitznamen, der Bernd hieß, einmal dann Atatürk für Recke, dann einmal AfD, dann einmal Prophet 5. Irgendwie so, und er hat so einen Kommentar hinterlassen bekommen, irgendwie im letzten Jahr, so selten mit jemand so Hasserfüllten gespielt, richtig gut. Jemand anders hat drunter geschrieben, Tim K., hahaha. Und keine Ahnung, ob das jetzt aber dann halt auch so stimmt oder halt einfach nur ein eloquenter Fake ist, kann ich halt auch nicht bewerten. Also ja, es sind natürlich auch viele Trolle, die jetzt irgendwie versuchen, da ein paar LOLs zu extrahieren. Ja. Genau. Und aber deswegen ich meine, das war ja am Freitag schon, wo der professionelle Amateur gestreamt hat, war es ja auch schon so, dass jemand von einem von einer Schießerei aus Südafrika, aus einem Einkaufszentrum einfach gleich mal Bilder gepostet hat. Hier ja. Bilder vom Inneren, so, keine Ahnung. Aber halt die Medien haben auch nur alles irgendwie aus Twitter übernommen. Aber es ist halt eigentlich so extrem einfach manipulierbar. Ich glaube das selber immer noch, dass es Sam Hyde war. Also ich weiß auch nicht. Der Tweet von mir, der wird übrigens immer noch geshared, ne? Wo ich geschrieben habe, hier, der weiße Nationalist Sam Hyde hat... Nee, du hast den Sam Hyder genannt. Ah ja, genau, Sam Hyder, genau. Also das ist wirklich ja einige Leute, die gucken halt eben nach Fakten, die ihre komischen Theorien bestätigen. Ja, und das nutzen Trolle natürlich auch aus, ist klar. Ich habe auch mitgetrollt, gebe ich jetzt auch mal zu. Aber halt eben in einem Umfang, der dann nicht die Polizei verwirrt hat, so wie andere Leute es getan haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass einige Leute, die da angerufen haben bei der Polizei in München und dann angebliche Zeugenaussagen getätigt haben. Ich bin der festen Überzeugung, da waren ein oder zwei Leute bei, die wollten die gezielt verarschen. Ja, denke ich mir auch. Also die Motivation dahinter wird aus irgendeinem extremistischen Hintergrund kommen, aber irgendjemand wollte die Arbeit behindern auf jeden Fall. Weil sonst hättest du nicht sozusagen die drei Orte, die nebeneinander liegen, plus drei andere Orte, die als Falschmeldung gemeldet worden sind. Aber mein Alter, aus Österreich sind Einheiten angerückt. Es wird ja auch immer klarer, dass er gezielt Leute eingeladen hat. Der wollte sich an den Peinigern rächen. Wenn diese Facebook-Theorie, und die verdichtet sich ja immer mehr, dass er irgendwie da, wie unser Innenminister so schön gesagt hat, das Profil gehackt hat. Ne? und dass er da halt genau die Leute anlocken wollte, die vielleicht Freunde von diesem Mädel waren, dessen Account er genutzt hat, um gezielt Peiniger platt zu machen. Wie war das noch? Ein Pfund gehacktes, bitte? Ja, genau. Also, ich sag mal so, man kann sich auf Facebook einfach einen Fake-Account machen, indem man sich die Bilder von einem anderen zieht und dann hat man quasi so wie sowas... Ja, Satire-Profil auf Twitter. Also er muss es nicht gehackt haben, aber er hat es definitiv vorbereitet. Deswegen jetzt zu sagen, das war eine spontane Kurzschlussreaktion, da habe ich ein Problem mit. Weil das hat er auf jeden Fall vorbereitet. Die Medien sprechen inzwischen ja von bis zu einem Jahr akribischer Vorbereitung. Ich war gerade in der U-Bahn, da liefen Nachrichten durch von wegen ein Jahr Vorbereitung und die Waffe hätte er übers Darknet organisiert, das wäre eine ehemalige Theaterpistole, die wieder fesch gemacht wurde. Ja. Also und na gut, wenn der mit Darknet Bescheid weiß, theoretisch hat er dann auch das Wissen, wie man so einen Account hackt. Ist ja auch unter Umständen nicht schwer. Ja, du willst ja auch die Follower von dem Account dazu bringen, also ein Fake-Account nutzt in dem Fall ja nichts. Ja. Du willst ja die Follower haben, damit sie glauben, dass das von dem Mädel kommt. Du kannst ja auf Facebook, also ich will jetzt hier keine Anleitung geben oder so, aber du kannst ja dann ganz einfach sagen, ja, hey, keine Ahnung, ich habe einen Postblock und add mich mal unter meinem neuen Account oder so, ja, weißt du? Oder ich habe mein Passwort vergessen, add mich mal unter meinem neuen Account. Meine Schwester macht es regelmäßig, die hat jeden Monat ein neues Facebook-Profil. Es geht mir schon voll auf die Eier. Ja. Deswegen, ja, wenn es bei mir funktioniert, warum nicht bei den anderen? Ne? Deine Schwester nimmt nur den Datenschutz ernst. Ah ja, okay. Um die NSA zu verwirren. Ja, aber ich ist gar nicht so technisch unaffin. Ja, ich merke schon, ja. Aber am Freitag, was ich halt krass fand, als Bataclan war, da hatten sie, glaube ich, einen weiteren unbestätigten Ort, den sie dann korrigiert haben. Und am Freitag haben wir die deutsche Effizienz am Werkeln gesehen, die nichts hinbekommen hat. Wirklich nichts. Ja. Also, gut, aber es gab halt eben auch, wie soll ich sagen, viele, viele widersprüchliche Meldungen, ganz einfach. Ja, und je nachdem halt, wie die Journalisten ticken, hast du da teilweise halt eben auch dementsprechende Sachen gelesen, ne? Wie zum Beispiel vor dem CDU-Politiker, der dann sagte, war Islam, und dann haben aber andere geschrieben, ach, keine Ahnung, es war ein weißer Nationalist, er hatte Springerstiefel an, ja, Nazi-Stiefel. Hey, Sam. Ja, ja. Und ich kann auch verstehen, dass es widersprüchliche Meldungen gibt, weil wenn Leute in Panik sind, dann, das hatte ja auch der, ich weiß gar nicht den Namen mehr, aber das hat ja der von der auf der Pressekonferenz der Polizei auch gesagt, dass halt eben, wenn Leute in Panik sind, widersprechen sich die Aussagen teilweise. Und dann haben ja dann auch zum Beispiel in der Nähe einer Nachrichtenredaktion, da gab es so eine Punkerkneipe, und da haben Leute irgendwie wohl aus Spaß mit Schreckschusspistolen geschossen. Da gab es natürlich auch erstmal gleich eine Terrorwarnung. Ja? Und das war ja dann nachher sogar so, die Leute waren so in Panik, dass halt eine, die annahm, der Täter kommt jetzt hier in dieses Gebäude, die ist dann aus dem zweiten Stock gesprungen. Und der war dann nicht mal in der Nähe, ja, die hat dann irgendwelche Wirbelsäulenschäden gehabt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es war ganz, ganz akut bei ihr und sowas alles. Deswegen kann ich natürlich auch verstehen, dass halt eben, dass alles sehr durcheinander war. Aber ich sag mal so, die Aufgabe von Journalisten wäre ja jetzt eigentlich gewesen, abzuwarten, zu prüfen, an die Fakten zu halten und das, was sie immer so schön sagen, wir filtern das vor für die Leser, ja, das dann auch wirklich zu tun, ne? Ja, und nicht live hier Periscope-Stream. Wir laden jetzt einen Experten ein, den wir auf Twitter angesprochen haben, und der erklärt uns jetzt die Lage. Ja, ich meine. Ja, dass das, ja, das NTV und Co. das dann übernommen haben, um das zu senden, fand ich auch äußerst fragwürdig. Ne? Also Periscope im Internet, alles schön und gut und privat, und dann ist auch klar, wo das herkommt, aber sobald du irgendwie ein Sender bist, wer weiß, was der Typ in der nächsten Sekunde labert da. Ne? Ja. Ich weiß nicht, das Risiko würde ich nicht eingehen. Nachher war das ein Gamer. Die Außerirdischen von Aldebaran. Ja, Sam Hyde, die Außerirdischen von Aldebaran. Genau. Nee, ich meine, theoretisch könnten sie ja, ich will jetzt mal in den Teufelsadvokaten spielen, aber sie könnten ja sagen, okay, wir haben jetzt diesen Livestream, aber wir verzögern den um ein paar Sekunden und filtern den quasi so weit vor, dass sobald er anfängt, irgendwas zu erzählen oder irgendwas passiert, dann brechen wir das sofort ab. Das hätte man machen können. Ich weiß nicht, ob das im Fall von NTV und so gemacht wurde, aber das wäre jetzt eine Option, um das so ein bisschen zu puffern. Ist trotzdem sehr fragwürdig, natürlich. Also zumindest am Anfang kurz war es bis auf ein paar Sekunden Verzögerungssynchron. Also, wobei das vielleicht auch für einen guten Techniker genug ist, um auf den Knopf zu drücken, wenn jetzt da der Volker Beck in der Amphetaminpsychose aus dem Gebäude rausspringt und Leute erschießt. Ja, wir rechnen jeden Tag damit. Das ist halb ernst gemeint. Ich will den niemals davon gekommen. Ich kann niemals davon kommen. Ich will niemals als Verteidigungsminister haben, weißt du? Ein Politiker auf Amphetamin, keine Ahnung. Gut, er ist zumindest wach, wenn er im Bundestag ja, sitzt. Also Soldaten okay, aber Politiker doch nicht. Ja. We start bombing Russia in 10 minutes. Nee, braucht kein Mensch. Aber nur um nochmal ganz kurz auf diese allgemeine Debatte, die ja jetzt so anscheinend wieder läuft bezüglich Killerspiele und auch in gewisser Weise auch bezüglich der Hassrede und so weiter. Das hat ja eigentlich, ist das ein Zeichen von Machtlosigkeit, meiner Meinung nach. Weil man weiß wahrscheinlich jetzt schon, dass man solche Vorkommnisse nicht verhindern kann. Sowas müsste wahrscheinlich im sozialen Umfeld durch die Eltern und so weiter schon viel, viel früher irgendwie erkannt werden, geregelt werden. Und ich meine, er war ja offenbar bereits schon in Behandlung. Also es war ja wohl offenbar bekannt, dass er irgendwelche Probleme hatte. Hat auch nichts gebracht. Und was man jetzt natürlich tun kann, ist, man kann halt populistisch sagen, hey, wahrscheinlich sind es die Killerspiele, wahrscheinlich ist es der aggressive Umgangston im Internet oder wenn die da sich bei ihren Steam-Chats da irgendwelche Sachen an den Kopf geschmissen haben und so weiter, dass das jetzt natürlich eine Maßnahme ist, wo man zeigen kann, hey, wir machen irgendwas. Die Effektivität ist wahrscheinlich vollkommen irrelevant, aber es ist wohl offenbar besser, als gar nichts zu tun und zu sagen, hey, jetzt ist halt so, müssen wir mit leben, dass es passieren kann. Ja, das Ding ist halt auch, dass der absolut überwiegende Großteil der Leute das Internet irgendwie als das versteht, was es ist. Also das ist kein direkter Kontakt zwischen Menschen. Das ist nicht auf der Straße jemanden anbrüllen. Das ist es einfach nicht. Es ist nur eine andere Form, unsere Gedanken mitzuteilen, ein bisschen direkter, als das bisher möglich war. Naja, ist halt, vieles ist auch einfach mal so, wie sagt man, in die Wüste hineingerufen oder so. Ja, dass halt eben irgendwie du deine Meinung auf Twitter rauspostest und so, dann ist halt gut, ja. Ja. Und ja, wenn du dich dann halt mit jemandem anlegst, also wenn mir das passiert und ich habe die Schnauze voll, ja, dann logge ich mich aus oder so. Das ist mir doch nicht lange gehört. Das ist das Internet, fertig. Ich mute jemanden, wenn er mich zu sehr nervt halt. Genau, ja, ich kick jemanden aus dem YouTube-Chat für 300 Sekunden. Sorry, nochmal Reichspepe. Ich dachte, ich könnte dich wieder entkicken, das sollte nur ein Gag sein. Aber man hat ja eigentlich viel mehr Möglichkeiten im Internet zu sagen, hey, den Typen da, der labert mir zu viel Müll. Den blocke ich jetzt einfach. Das, was du auf der Straße nicht unbedingt machen kannst, dann ist nicht so einfach. Und trotzdem sind diese Diskussionen viel, viel extremer, als wir sie jetzt, sag ich mal, in einer realen Situation da führen würden. Ich habe so langsam das Gefühl, wie du schon gesagt hast, die Leute sind ratlos, sie wissen nicht, wie sie das Thema angehen sollen. Und diese Killerspielgeschichte ist einfach so eine Art Ausweichen, ja, so nach dem Motto, ja, gut, genau. wir können halt diese Diskussion nicht führen, dann führen wir doch eine, die wir schon ein paar Mal hatten. Ja, wo das wir ist auch das Symbolpolitik einfach. Also, ja, wo wir auch das Ergebnis kennen, ne? Ja, wahrscheinlich wissen Politiker, die halt sowas fordern, bereits jetzt schon, das wird wieder im Sande verlaufen. Wir machen jetzt mal so ein bisschen Wirbel und dann nach 2, 3, 4 Wochen ist das wieder vergessen, bis zum nächsten Mal so ungefähr. Das Bundesministerium des Inneren hat mir heute gesagt, es sei in da keinesfalls um Schuldzuweisungen gegangen bei der Rede von Herrn de Maizière. Also das wäre nur eine Diskussion, die man anregen wolle. Ja genau, es geht halt generell darum, ob das nicht alles schlecht ist für die Gesellschaft. Solche bösen Spiele. Ich glaube da schon, dass... Aber was will man denn machen? Rückwärtsgang einlegen und dann eine Multimilliarden-Dollar-Industrie einfach mal Deckel drauf oder so? Also wohin soll dieses Gespräch überhaupt laufen? Ach, das ist doch die ganze Argumentationsführung. Also bitte, komm, ja, das kennen wir doch alles schon. Und außerdem, es hat doch auch früher schon nichts gebracht. Ja, das ist doch derselbe Käse und er hat auch früher schon keinen Sinn gemacht. Ja, ich meine, wenn du Killerspiele verbietest, willst du dann auch Killerfilme verbieten und Killer-Comics und Killer-Zeitungen und Killer-Bücher. Ja, das ist doch alles Schwachsinn. Genau, das wissen wir doch schon. Erkannt. Aber die Sache ist, das gab es ja alles. Also Killerfilme wurden in England zumindest verboten. Das war irgendwie List of Nasties oder sowas. Video Nasties waren das. Zum Beispiel Cannibal Holocaust war da drauf. Ja. Und das waren Filme, die konntest du in England dann nur unter dem Tisch kriegen. Insofern, die Anstrengungen gab es bei allen Sachen. Bücher verbieten gab es auch schon. So Jack Thompsons gibt es in Deutschland auch genug. Ja. Also irgendwelche besorgten Eltern und irgendwelche Kirchen und alle möglichen Leute. Naja, was war das? Pokémon, plural, is a way to the satanic. Ja, die Polizei von New York wird trainiert, hier decentivized to use violence because of Pokémon. Hatte ja Anita Sarkeesian in ihrem UN-Report für Cyberviolence als Quelle drin. Dass Polizisten damit Leute erschießen, weil sie Pokémon spielen. Ich meine, die Leute, die hier schon öfters zuhören, die wissen, wir waren mal ein Gamergate-Stream und da haben uns 2 Jahre damit auseinandersetzen müssen, dass Spiele angeblich sexistisch sind und sexistisch machen. Und die machen genauso wenig sexistisch, wie sie gewalttätig machen. Also diese Diskussion ist für mich, da brauche ich überhaupt nicht zu diskutieren. Ich weiß, dass ich recht habe, wenn ich sage, dass Videospiele nicht gewalttätig machen. Das ist ja auch das Lustige jetzt wieder, deswegen habe ich dieses Jahr auch mal gerade eingeblendet hier von der Katharina Nokun, wo dann hier die ganzen Leute dann plötzlich alle wieder sagen, ja, kein vernünftiger Wissenschaftler kann mit Sicherheit behaupten, und so weiter, und weil das kein Wissenschaftler kann, kann das auch kein Minister. Ja, aber diesen ganzen Bullshit, den sie aus der Soziologie haben, über irgendwelche Geschlechterrollen, die sich angeblich aufweichen müssen und so ein Scheiß, ne? Da können sie dir das um die Ohren hauen und sagen, hier, das ist alles verbrieft, da muss man sich drum kümmern und das kann doch nicht sein. Alles andere wird wegignoriert, wie diese eine Studie da, die es ja auch gab aus Deutschland, wo die Amis alle zugesagt haben, ja, das haben sie ja nur in Deutschland gemacht, das ist ja gar nicht übertragbar auf Amerika. Und in Deutschland hat es auch keiner vorgezogen, kein einziger. Also ich habe das eine Zeit lang den Leuten da immer verlinkt, wenn wir da Probleme hatten mit SWR und wie die alle hießen. So nach dem Motto, hier, ruf doch den Typen da mal an, der diese Studie gemacht hat, wo sie da keinen Zusammenhang gefunden haben zwischen sexistischen Attitüden und irgendwelchen Darstellungen in Computerspielen. Für uns könnte aber ganz ehrlich diese machen Computerspiele gewalttätig Debatte wieder, die könnte ganz gelegen kommen, weil wenn die wieder zeitnah bei den Leuten im Gedächtnis ist, dann ist die machen Videospiele sexistisch Frage für die auch geklärt. Der Putsch ist ein Geschenk Gottes. Kriegen die alles getrennt in ihrem Hirn durch ganz prima Doppeldenken. Ja klar, die Ideologen, also, aber die Leute, die unentschieden sind, die, also ja, jetzt vor einem Jahr, die haben sich doch nicht an die vor 10 Jahren stattfindende Killerspieldebatte erinnert. Das ist doch so lange her schon. Nee, du meinst, die Leute sind so verrückt, die Red-Pillen ihre Gegner und Leute, die für sie sind. Ja, also alleine schon diese Killerspiel-Doku da von diesem Heini von, wie heißt dieses Magazin? Was? Ja, ist ja. Und da hatten sie ja zum Schluss bei dem zweiten Teil irgendwie diese ganzen Medienschaffenden, die alle meinten so, ja, und dann guckst du dir die Berichterstattung dazu an und du weißt ganz genau, du weißt es besser als der Journalist und alle reden irgendwie davon, dass die Spiele so und so sind, aber du weißt es besser und dann denkst du auch so, wie kann das so sein? Und ich auch dachte so, ja geil, das klingt ja 100 pro nach Gamergate-Kram, ne? So, wo schon, du dir auch denkst, so, das kann doch alles nicht sein. Wie kommt ihr darauf? Und das steht ihr doch falsch da, das weiß ich doch besser. We're not Jack Thompson. We're like video game. Ich kann mich dazu ja vielleicht ganz gut äußern, weil ich ja halt eben auch so ein bisschen außen vor bin bei der ganzen Nummer. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht Gaming-Kultur irgendwie verinnerlicht über Jahre hinweg und diese Kinderspieldebatte habe ich natürlich damals auch mitgekriegt. Und ja, also irgendwelche Leute, die da keinen Plan von haben, wenn du denen da irgendeinem vom Pferd erzählst, es gibt genug Leute, die meinen so, ja, ist doch alles frauenfeindlich und die Gesellschaft ist doch sowieso so frauenfeindlich und die ganzen furchtbaren sexualisierten Darstellungen und so. Also auch ganz normale Leute, die sich nicht groß mit den ganzen Thematiken beschäftigen, sind da irgendwie der Meinung, dass das doch alles so sein muss und das klingt doch irgendwie plausibel und auch Gott, die armen Frauen. Ich glaube, das ist heute auch so, wenn du sowas hingelegt kriegst, wo so Buzzwords draufstehen, schreibst du einfach deinen Minister oder deinen Staatssekretär drunter und gut ist. Gar nicht weiter drüber nachdenken, gibt nur Ärger. Ach, Gender, nee, ach, ich unterschreib's einfach. Also in Deutschland war das ja auch so, dass nachdem dann die Killerspieldebatte abgeebbt ist, dass sie natürlich noch zeigen wollten, dass Videospiele abhängig machen. Und dann haben sie Forschungsgelder bekommen, um eine Studie zu machen, wo sie mit MRT-Scans verschiedene Gruppen haben, die dann Videospiele spielen. Und haben dann auch verschiedene Spiele genommen, also Lernspiele oder auch nur sowas wie Mario Kart. Und dabei ist herausgekommen, dass dass Videospielspieler, Gamer, intelligenter sind wie der Durchschnitt der Gesellschaft, weil gewisse Teile im Gehirn einfach stärker ausgeprägt sind. Hippocampus zum Beispiel. Rechtsklick und Linksklick, ne? Und das halt einfach sozusagen... Hand-Augen-Koordination geht hoch, taktisches Denken geht hoch und dass man sich zwar sicher ist, dass es durch die Videospiele auch trainiert wird, dass man, also dass man intelligenter wird, dass man aber abschließend nicht sagen kann, ob nicht einfach nur intelligentere Spieler eher dazu neigen, Videospiele zu spielen. Das kann man noch nicht abwertend klären, man hat aber Hinweise darauf, dass es wortwörtlich intelligenter macht und man konnte es sozusagen, als man versucht hat zu zeigen, dass Videospiele abhängig machen, hat man gezeigt, dass er die Intelligenz fördert. Ja, ich spiele seit 1979. Demnächst steige ich auf Tetan-Level auf, glaube ich. Ja. Also die Frage nach Korrelation und Kausalität ist bei solchen Studien eh immer sehr, sehr schwierig. Schweig, also, Sterblicher! Also ich kann ja vielleicht ganz gut so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja da in diesem Fachbereich auch tätig bin. Ja. Und zum Beispiel Hippocampus, der hauptsächlich für das räumliche Lernen zum Beispiel zuständig ist, dass der natürlich bei Spielern, die vor allem so 3D-Shooter spielen, die nicht orientieren musst, über langen Zeitraum halt einfach größer werden, ist völlig nachvollziehbar. Das Gleiche findet man auch bei Taxifahrern zum Beispiel, die langjährig Taxi fahren müssen in großen Städten, die haben auch im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung einen vergrößerten Hippocampus, einfach weil sie ihn häufiger nutzen müssen, um sich in der Umgebung zu orientieren. Also das sind natürlich Sachen, ob man da dann sofort eine höhere Intelligenz von ableiten kann, ist halt wieder fragwürdig. Man könnte halt sagen, diese Personen können generell besser sich orientieren zum Beispiel. Aber das ist ja eine Art von Intelligenz. Genau, richtig. Das ist ja bei Intelligenz halt immer, also es ist halt nur so, ich sage jetzt, man nutzt mal diesen allgemeinen Intelligenzbegriff. Und das ist halt, sage ich mal, so ein bisschen segmentiert im Gehirn, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Fähigkeiten, für die bestimmte Gehirnareale zuständig sind und die verbessern sich natürlich, wenn du halt Aufgaben machst, die eben genau dieses Areal ansprechen. Das ist ein bisschen wie Muskeltrainieren, ne? Ja, es ist wirklich, es gibt auch Studien, die Zusammenhänge herstellen zum Beispiel, dass man parallel, wenn man sportlich aktiv ist zum Beispiel und dann parallel andere Aufgaben macht, die dich geistig fordern, dass halt diese Areale wirklich sehr, sehr ähnliche Wachstumsphänomene, sage ich mal, zeigen, wie es bei Muskeln der Fall ist, dass da ähnliche Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden zum Beispiel. Also das kann man da schon zumindest, kann man da Parallelen finden. Ja. Klar, nee, ist natürlich die Frage, ob das nachhaltig ist, aber wir verlinken da die Studien dazu, dann ist es einfacher, also dass man das dann direkt nachschauen kann. Weil wir sind jetzt auch nicht wie du als Doktorand, der Superfachmann. Der Superfachmann. Nee, aber das, ja, dieser ganze Intelligenzbegriff wird ja eh immer mehr, immer differenzierter. Also es gibt soziale Intelligenz, es gibt halt diese räumliche Intelligenz, dann gibt es halt, was weiß ich, so, also räumliche Intelligenz in dem, den du siehst, aber auch räumlich im Simulieren praktisch, dass du halt so dir vorstellen kannst, Sachen zu drehen und das halt besser visualisieren kannst als andere. Genau. Hm. Diese speziellen Fähigkeiten kann man eben trainieren und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade das Orientieren in der 3D-Umgebung, dass man da natürlich auf lange Zeit besser wird. Und ganz kurz zu der Suchtfrage, das würde mich zum Beispiel auch nicht wundern, wenn man, ich weiß nicht, ob es diese Studien gibt, aber dass man suchtähnliche Aktivität im Gehirn finden würde, wenn man Leute untersucht, die zum einen Videospiele spielen, die halt bestimmte Regeln haben und wenn man, oder Ziele haben, wenn man diese Ziele erreicht, dann quasi ein Belohnungsgefühl bekommt. Ja klar, ich meine, guck dir doch mal diese, alleine die MMOs an, die so viele Spielemechaniken haben, wo du dann halt eben irgendwo noch was machen musst und so, ja, wo dann hast du da die Dopaminausschüttung, wenn du da irgendwas Neues lernst und so, ja, und das halt eben, kann auch so tief machen, kann ich mir vorstellen. Genau, also da würde man die gleichen Prozesse im Gehirn führen, die angeworfen werden, wie zum Beispiel, wenn jemand Drogen konsumiert. Das heißt aber nicht, dass es automatisch bedeutet, nur weil jemand Spiele spielt und die gleichen, also es ist das, dieses Belohnungssystem ist ja für uns generell notwendig und solange es jetzt im Rahmen bewegt, dass es halt nicht sich verselbstständigt und man, wie es beim Drogenmissbrauch zum Beispiel wäre, dass man einfach immer nur diese Substanz zu sich nehmen muss, ohne eigentlich einen wirklichen Effekt davon zu haben, dann kann man nicht daraus schließen, dass das Spielen selber dazu führt, dass jemand abhängig wird. Also da müsste man schon ganz klar abstecken, ab welchem Punkt ist jemand so süchtig nach etwas, dass es eben unter diese Kategorie fällt, er ist quasi wirklich abhängig von diesem Spiel oder von diesem Vorgang, den er da macht. Ja, und dann gibt es ja auch noch Leute, die halt eben eher zu so einer Sucht neigen und so. Also genau. Und das kann dir ja durchaus auch mit gesunden, in Anführungsstrichen, Sachen passieren, wie Sport oder so. Gibt es ja auch Leute, die dann irgendwann übertreiben. Es gibt auch einfach Leute, die sind neurotisch und die machen dann halt solche Dinge einfach verstärkt. Also das ist irgendwie, Im Prinzip kann man ja von allem abhängig werden, im Prinzip. Genau, und es geht vor allem genetische Prädispositionen, wo einfach Personen von vornherein schon, ich weiß, in der Familie vererbt wird zum Beispiel, oder weil es eine Kombination gibt mit verschiedenen Umweltfaktoren, dass diese Leute dann dazu neigen, eher solche Verhaltensweisen zu entwickeln. Also das ist, kann man nicht ausschließen. Kannst du bitte mit so biologisierenden Erklärungen aufhören, das triggert mich. Das ist ein patriarchales Konstrukt. Es gibt nur zwei Geschlechter, es gibt nur zwei Geschlechter! Oh mein Gott, jetzt hat er es gesagt! Und ich meine, was theoretisch ist ja eine Videospielsucht wäre ja noch theoretisch eine Amphetamin- oder Alkoholsucht definitiv vorzuziehen. Also so gesellschaftlich gesehen. Also kann man noch was theoretisch Geld verdienen. Ja, also weißt du, ja gut, das kann man mit Amphetamin theoretisch auch. Nein, ist aber was anderes. Ja. Wir reden hier mal über zwei verschiedene Arten von Geldeinnahmen. Ja. Ja. Und nicht über den Volker Beck. Ach Gott. Ja, bei dem hat Machtrausch einen ganz, ganz komischen Beiklang. Ja, aber das Schöne ist ja, dass wir zwei Jahre lang geübt haben für diesen Fall. Ja. Die Gamergate-Flinten sind geputzt, die Katapulte sind mit Steinen bestückt und so. Kommt nur! Ja, ganz ehrlich, der Typ hatte ja drei Steam-Profile und auf einem Steam-Profil war der in der Gruppe Ego-Shooter-Spieler sind keine Amokläufer. Ja. Er hatte auch VAC-Bands. Ja, klar, okay. Mann. Das zeigt aber, dass er kein Gamer ist. Ist ja noch viel schlimmer, ey. Ein Cheater war er auch noch, ja. Ach du Scheiße, ernsthaft. Und ja, echt, ohne Witz, er hat Counter-Strike gecheatet. Ich meine, weißt du, das ist schon irgendwo hart, du bist ein Mobbing-Opfer und dann machst du einen Amoklauf, stehst auf dem Parkhaus, fuchtest mit deiner Waffe rum und da steht dann ein Serbe und ein Bosnier auf dem Balkon und brüllt irgendwas auf dich runter und beleidigt dich. Und selbst in dem Moment, wo du dann mit deiner Waffe rumfuchtest, nimmt die Person dich nicht her. Tja, Alter, gibt halt kein Aimbot im Real Life. Ja, ganz ehrlich, der Typ ist mein Held. Ja. Der Kerl war einfach, das sollte man überall und immer so machen, die Reaktion. Einfach, oh, fick dich, du Wichser, das war scheiße. Oh, ein Wichser bist du. Oh, ein Wichser. Dann mal kurz in Deckung gehen, während er schießt und dann wieder rauskommen. Na, du Wichser. Welche Taste muss ich da drücken? Der G oder C oder was? Ja, und der Witz ist, der war selber sogar noch Muslim. Weißt du, und trinkt ja, der gefilmt hat, war Muslim, nicht der geschrien hat. Ah, okay. Glaube ich zumindest. Also, und brüllt dann aber halt runter und sagt, was soll das, geh mal weg, ich will mein Bier trinken, was soll das hier? Keine Ahnung, irgendjemand muss das nachher putzen, keine Lust, das, weißt du. Das ist auch was ich mich immer wunder bei ISIS, ja, die schmeißen Leute von den Dächern runter, also von den Gebäuden. Ja. Wer putzt das dann? Lässt du dann die Leichen auf der Straße liegen? So, das ist, keine Ahnung. Ja, warte mal auf den nächsten Regen. Ich meine, wenn Counter-Strike dich zum Amokläufer macht, vielleicht macht er dann dieses Visceral Cleanup-Game, wo du dann halt eben die Gedärme wegmachen musst und so, vielleicht macht dich das ja dann halt eben zum Post-Amoklauf Reinigungs Fachmann oder so, ja. Habt ihr denn irgendwelche Prognosen so mal in den Raum geworfen für die nächsten zwei Wochen, was jetzt mit dieser Debatte, weil wir gerade dabei waren, bezüglich Killerspiele laufen wird? Also wird es wirklich im Sande verlaufen oder wird da jetzt ein bisschen mehr Wind drum gemacht? Ich glaube, die Debatte ist durch. Mir hat dieses Zitat Angst gemacht, ich möchte heute nicht über gesetzgeberische Maßnahmen sprechen. Das hört sich an wie, ich habe da was in der Schublade, aber das machen wir Montag. Ja, Bundestag hat aber, glaube ich, Sommerpause im Moment. Okay. Ich glaube, wenn es opportun ist, bleiben sie da dran und wenn es nicht opportun ist, dann nicht. Also sie haben ganz schön Backlash kassiert. Und sie haben heute auch, irgendwie, was denn dazugehören würde, hat, glaube ich, jemand das BMI gefragt. Ich habe darunter geschrieben, vor allem würde dazugehören, dass die Erziehungsberechtigten von Jugendlichen ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Und da haben sie gesagt, das zum Beispiel. Also sie sind schon auf Verhandlungskurs eigentlich. Ich glaube, das hat sie ein bisschen überrascht. Das war ja gestern relativ schnell auf Twitter, dass ziemlich viele Leute sich beschwert haben und das auch so, und das dann halt auch noch die SZ und hier andere Medien kommen und auch sagen, nee, also jetzt lass mal die 90er bitte irgendwie. Ja, klar, Mann, ich meine, ich bin ja auch sauer, weil, ey, anstatt dass sich um die wirklichen Probleme, um die sozialen Probleme gekümmert wird, wird so eine Scheiße wieder aus der Schublade rausgeholt, damit man bloß nicht drüber reden muss, dass halt eben junge Männer in unserer Gesellschaft halt eben auch Probleme haben, ja, und da keiner drüber spricht und das dann eskaliert und so. Ja, das ist halt eben das Ding. Und wenn da wieder so eine Feministin ankommt und meint, eben jetzt wäre die toxische Maskulinität, ey, ich dreh durch, ja, ey, das ist... Die sollen sich gefälligst mal mehr mit dem sozialen Umfeld der Täter befassen und sich vielleicht auch mal angucken, was denn da schiefläuft, verdammt nochmal, ja, was soll denn immer diese blöde Debatte, ist wenn Killerspiele oder ist wenn dies und das, ja, und dann wird darüber gesprochen, nichts ändert sich und irgendwann passiert es wieder, ja, also hast das ist wirklich... Hast du diesen Retweet von Don Alfonso, von dem Grünen gesehen, der ein paar Stunden, die Leichen waren noch nicht kalt und er fragt, warum gibt es immer nur männliche Amokläufer? Also ein Idiot, es gibt auch weibliche Amokläufer. Ja, natürlich, also, aber wie respektlos und wie dumm und wie scheiße muss man eigentlich sein, frag ich mich mal metaphorisch, um so eine Kacke abzulassen. Ja, ja, das ist halt eben, aber das sind wieder diese typischen Ideologen, die es nicht sein können, weißt du, sowas für ihre eigene Propaganda zu missbrauchen. Ja, ja, das ist natürlich absolut taktlos, klar. Der hört ja auch nichts anderes. Seiner Umgebung, da die erzählen mir so ein Kram ja von früh bis spät. Ich meine das. Und das war auch letztens, das war glaube ich nach der Würzburg-Sache, da hatte sich irgendwer bei Twitter beschwert, ich glaube das war auch eine Journalistin oder eine Politikerin, dass irgendwo die Herkunft da erfragt wird, so nach dem Motto, die Herkunft, du musst doch nicht von der Herkunft reden, Hetze und so weiter. Und in so einem Artikel, den sie da verlinkt hatte, wo halt die Herkunft drin stand, stand halt auch drin, dass es ein Mann ist. Und ich habe dann so geschrieben, ja hier, muss man da überhaupt darauf hinweisen, dass es ein Mann ist? So kann man auch sagen, Person. Was ist das denn für eine Hetze? Das kann man Ding ja auch ist, sagen. Das Ding ist halt auch von dir. Von wegen männlich, Amoklauf ist schon ein Stück weit eine männliche Sache. Wobei wenn eine Mutter ihr Kind umbringt, haben wir dafür hier die Wochenbettdepression, mit der man dann sogar noch einfacher davonkommt. Mhm. Also da frage ich mich dann so mal, okay, wir haben jetzt typisch geschlechtsspezifische Gewalttaten, und aber bei Frauen führen wir eine extra Definition ein, nach der man dann weniger Strafe bekommt? Habe ich das falsch im Kopf, oder war das so, dass halt eben bei Morden, wo die Kinder sterben, dass es dann meistens Frauen sind? Oder? Ja, also erschlagend viel mehr, also um ein Vielfaches. Oder wenn man sich einfach mal überlegt, wie das ist, wenn man der Außenseiter in seiner Klasse ist und wirklich keiner was mit einem zu tun haben will. Das heißt, du bist allein und da sind 34 andere beiderlei Geschlechts. Und die Frauen ignorieren dich genauso brutal und eiskalt wie der Rest, weil es hip ist und weil sie In-Group sind und du alleine Out-Group. Und das ist scheißegal, welches Geschlecht. Ja. Da sind alle mit Schuld dran. Und da ist nichts von männlich oder weiblich. Ich kenne also, das. Der Täter hat vielleicht ein Geschlecht, aber der Hass, der zur Tat führt, der hat kein Geschlecht. Der ist... Ich denke, sogar wenn da ein Transsexueller in der Klasse wäre, würde er den auch hassen, rein aus Gruppendruck. Und das finde ich wirklich, das sind doch ganz einfache menschliche Dinge. Warum diskutieren wir über jeden Scheiß in der Politik, aber nicht über diese grundlegenden Probleme, die wir offensichtlich haben? Vor allem das Ding ist, ich bin 33 Jahre alt und ich habe selbst solche Erfahrungen gemacht. Ja, also ich war halt eben auch der Arsch damals in der Klasse, und das hat halt auch ist dann halt ausgeufert, ne? So das möchte ich jetzt hier nicht so genau erklären. Auf jeden Fall hatte ich auch meine Probleme, und den Lehrern war das scheißegal, den Eltern war das scheißegal, und geholfen hat eigentlich nur, dass ich irgendwann mal mit der Schule fertig war, ja. Und das, immer wenn ich das sehe, hier sozialer Außenseiter isoliert sich, radikalisiert sich dann und kann sich nur noch mit Gewalt aushelfen. Ja gut, bei mir war es halt anders. Ich habe dann halt mich einfach komplett von dem allen entfernt und so. Und dann, als ich nicht mehr damit zu tun hatte, da wurde es dann auch über die Jahre besser. Aber ist egal, wenn du da nicht rauskommen kannst und dir nur diese eine Möglichkeit bleibt, ja, das ist halt absolut tödlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass dir nur die eine Möglichkeit bleibt, ist ja auch sowieso ein Trugschluss. Weil du kannst ja schon was tun und es gibt. Ja, aber weißt du, dass du verstehst das, ich weiß nicht, ob du es verstehst, aber das ist halt so, du hast halt den ganzen Tag damit zu tun. Jeden Tag musst du in die Schule gehen und jeden Tag hast du Angst davor, in die Schule zu gehen. Ich war fünf Jahre lang der Typ, der einzige in der Klasse, der im Heim war. Aha. Weißt du, wie das ist? Kannst du dir das vorstellen? Wenn du der mit den alten Klamotten, der mit den ältesten Schulranzen und außerdem ist er im Heim. Ja. Ja, komm, da kannst, ich war nicht im Heim, aber meine Eltern waren halt auch arm und so. Ne, und, ja. Da kannst du, das ist die Hölle. Und lustigerweise ist das ja dann auch der Punkt, an dem die Existenz von vielen Leuten dann zu den Spielen hin auch tendiert. Weil die Nerds sind deutlich freundlicher zu Außenseitern, weil sie selber welche sind, oder war zumindest zu meiner Schulzeit so. Ne? Mhm. Und du kannst dich in diese Welten flüchten, du hast die Bücher, du hast Filme, du hast Spiele, Computerspiele, du hast die Möglichkeit, diesem ganzen Dreck zu entgehen. Und ich glaube, es ist eher der Grund, warum Amokläufer Computerspiele gespielt haben vor ihrem Amoklauf, nämlich, dass sie geflohen sind vor der Realität, weil sie die nicht mehr ausgehalten haben. Weil ja, klar, Mann, wenn man sich als Kind schon so fühlt, als würde man niemandem was bedeuten und als wäre das eigene Leben sinnlos. Und wenn man das begreift, dann wird man so ein Mensch wie der. Ja. Wenn man weißt du, ich hatte damals, das war ja in den 90ern, ne? Ich hatte damals 400 Spiele für die Playstation und die hatte ich aus gutem Grund, weil ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, außer gezockt und so. Ja? Das war halt auch eine Realitätsflucht. Und da dann zu sagen, irgendwie, ja, die Spiele sind daran schuld, das ist falsch. Das ist halt ein Nebeneffekt, eine Realitätsflucht, dass man vielleicht auch mal an was anderes denken kann, weißt du? Anstatt die ganze Zeit nur an die Scheiße. Ich glaube, die Spiele sind eher etwas, das dann halt dafür sorgt, dass es lange Zeit keine Gewalt gibt. Weil es halt eine Möglichkeit gibt. Ein Ventil, genau. Ne, ich meine, ich hätte auch mir irgendwie Knüppel schnappen können und jeder, der mir irgendwie mal was getan hat, totschlagen können und so, aber das ist. Also ich bin ja auch nicht ich bin ja auch kein gewaltbereiter Mensch. Also es kommt ja dann auch noch irgendwo dazu, weißt du? Und ja, klar, sicher, du beschäftigst dich auch mit den Sachen einfach. Also mit Videospielen, damit du nicht mal an die Scheiße denken musst, weißt du, damit du halt auch mal vielleicht ein, zwei Stunden Ruhe hast und so, weil wie gesagt, ne, du jeden Tag denkst du daran, ey Scheiße, ich muss morgen wieder dahin, ja, was passiert morgen, was machen die morgen mit mir, ja, das ist halt eben das Ding so, weißt du. Das hilft halt auch gegen Depressionen, Videospiele. Ja. Also, und der Ali hatte ja auch Depression. Menschlichkeit, am Ende geht es echt um Menschlichkeit, wie in vielen momentanen Konflikten. Ne? Ja, das war bei mir in der Schulzeit auch so. Ich war, das war halt ein Gymnasium in der Stadt und ich war so einer der wenigen, die richtig vom Dorf kamen. Und da war ich halt immer der stinkende Bauer. Mhm. Ist ja lustig. Aber na gut, es bringt halt gewisse Vorteile, wenn man dann halt der Stärkste ist. Aber das ist ja auch eine meiner Lieblingsschnurrentheorien, dass Gamergate nur aus so Leuten besteht, die einfach irgendwann genug hatten mit dem Bullytum. Und als sie gesehen haben, dass um sie rum noch ein paar mehr aufgestanden sind, haben sie das auch getan. Weil unheimlich viele Leute in Gamergate haben so einen Knacks in der Biografie oder irgendwas, was sie allergisch gegen Bullies sein lässt. Redpilled vom Leben. Na, das würde ich gar nicht mal Redpilled nennen. Es ist einfach so, wenn wir es verstehen, wissen wir, wie weh das tut. Ja, also bei Gamergate war es echt so, dass ich dann, ich habe das so empfunden, irgendwann habe ich ja mal dann so den Punkt erreicht, wo dann halt eben das ein Hobby war und nicht mehr irgendwie hier, das klingt auch wie Rumheulerei, aber es war halt keine Flucht mehr, sondern ich konnte mir halt aussuchen, wenn ich zocken wollte und dann hat das Zocken auch wirklich Spaß gemacht. Und dann kamen aber wieder so Leute an, die mir das wieder malig reden wollten und diese ganzen Strukturen, die ich da wiedererkannt habe, in der Art, wie die das machen, dachte ich mir, ja, das sind auch hier diese Halbstarken, diese Bullies, weißt du, von oben herab und die Entmenschlichung und ja, dieses lächerlich machen ganz einfach. Ach, die Nerds, die Gamer, diese Kellerkinder, ja, white cis male und keiner will die bumsen und so, ja. Wie es dann zum Beispiel diese, das habe ich noch im Kopf, von Jezebel, die Tante gemacht hat, ja, diese Chefredakteurin. Zeig mal einen Gamergater, hat sie geschrieben. Zeig mal einen Gamergater, mit dem ich ficken möchte. So, weißt du, da dachte ich mir so, was für eine arrogante Vollfotze, ja. Genauso wie diese blöden Tussis von damals, die glauben, sie wären die coolsten, so in der Art, weißt du. Und genauso stelle ich mir das auch vor, dass sie mal so eine war und dann halt eben irgendwie dann in diese Situation gekommen ist, wo sie noch mehr Druck auf andere ausüben kann, noch mehr Machtspielchen betreiben kann. Also, für mich passt das prima ins Konzept, wenn dann so einer ankommt und halt eben auch dieses Verhalten wieder an den Tag legt und zeigt, sie hat nichts dazugelernt. Ja. Aber vielleicht steigere ich mich da jetzt auch in was rein. Ja, also viele solcher Leute müssen ja auch nie dazulernen. Weil sie halt, das ist wieder, das immer wieder bei sozialer Intelligenz, die ja bei Frauen wesentlich mehr ausgeprägt ist, die sind dann natürlich in der Regel so, dass sie sich so sozial so positionieren, dass sie nie in der schwachen Position sind. Ja. Deswegen, auch das Nerds sind ja auch eigentlich dafür bekannt, dass sie ein extrem friedlicher Haufen sind. Und das macht sie ja auch so angreifbar, weil Nerds lieber dreimal sich umdrehen und sagen, ach lass doch, nimm mein Pausenbrotgeld, ja, mach, ja. Als sich dann zu prügeln oder irgendwie. Ja. Ich habe lang gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ich habe dann im Heim immer auf die Fresse gekriegt von den Älteren, bis ich Judo gemacht habe. Und irgendwann habe ich einen von den Älteren mit einem schönen Wurf gelegt, habe mich auf ihn draufgesetzt, Haltegriff und habe gesagt, so, und jetzt ist Ruhe. Und ab dann war Ruhe. Ne? Manche Leute verstehen das halt. Du lernst ja gar nichts. Hast du nichts von Counter-Strike gelernt? Du hättest teabaggen müssen und dann im Chat schreiben, GG easy. Damals war Counter-Strike noch ich weiß. Weit entfernt. Ich versuche hier nur das ein bisschen aufzulockern, weil jetzt wieder so ein Heule-Stream, weißt du? Nee. Wir haben sicher noch irgendwas Lustiges in der Liste. Komm, nächstes Thema. Oder wollen wir noch was? Will jemand noch was zu München anfügen? Ich mag München nicht. Die Leute, München ist eine Stadt in Bayern. Die Leute, die auf dem Balkon standen, das waren ein Serbe und ein Bulgare. Deutschland braucht serbische und bulgarische Einwanderer. Das sind die Fachkräfte im Umgang mit Muslimen. Remove Kleber! Nein. Ich habe es nur irgendwo auf Twitter gelesen. Nein. Polstreich. Ja. Ich hänge zu viel auf Pol rum, ich merke das schon, ey. Ja, zu dem, was hier gerade eingeblendet ist. Es wird heute eine gute Woche, ich merke da schon. Reichspepe im Chat und jetzt die identitäre Bewegung. Echt? Ja. Ach ja, stimmt, das war geil, was die gemacht haben. Die identitäre Bewegung ist mir extrem suspekt, aber was die gemacht haben, war schon echt lässig. Ja, die haben dann nämlich so eine Nummer abgezogen, wo sie quasi die Amadeo, also der AA-Stiftung, einen Besuch abgestattet haben und denen so eine Urkunde da überreicht haben, die man dann im Bild sieht, so komplett verkleidet als Stasi-Leute. Ja, aber irgendwie, also ich habe auch erst gelacht, aber dann ist mir die antisemitische Haltung der TTR-Bewegung wieder eingefallen und dann fand ich es nicht mehr so lustig, weil die Frau Kahane ja nun mal schon Jüdin ist. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht viel darüber, was überhaupt deren Punkte und so sind. Also mir ist schon das Wort identitär. Eine Jüdin, die bei der Stasi war, wahrscheinlich in der kommunistischen Partei. Echt? Der hatte wahrscheinlich keine andere Wahl. Als Jüdin zu sein? Nein, ja, also auf jeden Fall, was die identitäre Bewegung angeht. Das Wort, ich muss mich gerade so zusammenreißen. Das ist genauso wie patriotische Europäer. Da hört es bei mir halt auch schon auf, weil... Mhm. Das ist Identitätspolitik von rechts. Genau. Partei des demokratischen Patriotismus, ich sag's euch. Das sind, wie heißt es, Sozialnationalisten. Was ist eigentlich aus der populären Front geworden? Die sitzt da drüben. Ach ja, das. Ich hab's mir in ganzer Länge angetan. Noch jemand? Ich noch nicht, ne. Ich leider noch nicht, ich wollte es mir aber auch angucken. Ich stehe mit dem Namen Dunja Hayali und ist das überhaupt eine neue Produktion oder ist das das gleiche Ding von Sub vom NDR? Nee. Das ist eine andere Geschichte. Und auch aber das. Ich kann es ja mal kurz zusammenfassen, weil ich habe es mir angeschaut. Also im Endeffekt wird erstmal eine ganze Zeit lang auf Hoaxes rumgeritten. Also Die Klammer-Story ist praktisch ein Lokaljournalist, der in seinem Dorf ganz viele das Material ist teilweise identisch, ja. Aber erstmal geht es um einen Journalisten, der deckt halt lokal so Sachen auf, wie der Aldi gibt Brot umsonst an die Jungs aus, an die Asylanten aus und solche Sachen, diese üblichen angeblichen Gerüchte, was auch immer. Ne? Welche Aktivistin ist das hier? Oh, du, ich habe das nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Sieht er ja aus wie ein Drogenopfer. Kann mir die Augen an, ey. Das ist einer vom Spiegel, der sagt immer ganz schlaue Sachen, dass man das mal überdenken muss, vielleicht alles und so, aber sie haben ja da auch schon eingeleitet, dass man, also es ist so ein bisschen ja, vielleicht muss man den Leuten auch mal zuhören, aber es gibt ja, dann kommt dann ein großer Block. Bist du sicher, dass das nicht identisch ist mit diesem Sub-Beitrag? Weil den Typen hier kenne ich auch schon. Das ich meine aber nicht, dass mit diesem Reporter kannte ich nicht, der da irgendwo auf dem Land irgendwelche Hoaxes aufklärt. Das ist eine andere, dann ist es zumindest groß, vielleicht identisches Material, aber das ist nicht der gleiche Bericht, da bin ich ziemlich sicher, ja. Ansonsten, Jungs, ich glaube, ihr habt wirklich zu verdammt viel Zeit auf Paul verbracht, weil ich finde das geil. Immer wenn es ein Happening gibt, ist immer, ah ja, in den Medien wird das und das gesendet. Sie bereiten uns schon mal vor. Ja, dann geht es halt eine ganze Zeit lang um Rattenfänger, um hier Elsässer, Jepsen, und dann darf die Frau Halalia nochmal sagen, dass sie ja auch bedroht worden ist und schlimme Mails gekriegt hat. Und am Ende erstarrt das Ganze dann so ein bisschen in, ja, also wir machen unseren Job eigentlich schon ziemlich gut und vielleicht kann man auch noch ein bisschen mehr tun. Der ist vom ORF zum Beispiel, der Mann. Und der einzige Lichtblick ist im Endeffekt der Herr Hagerup vom dänischen Fernsehen, der in großen Teilen dasselbe sagt wie in dem Zap. Ding. Ja. Das ist ja, identisch aus dem Interview rausgenommen. Also und dann kommt hier nochmal ein ganz komischer Block über Weiß und dass Weiß ja Reporter in Krisengebiete schickt. Also was der da zu suchen hat, habe ich gar nicht verstanden. Also und dann darf der Hagerup nochmal salbungsvoll sagen, dass es schon besser wäre, wenn wir mal drüber nachdenken, wie wir das machen mit den Medien und ob ein bisschen objektivere Berichterstattung nicht eine gute Idee wäre, und dann ist der Bericht zu Ende. Also so ähnlich wie bei Zapp. Also hört sich an wie bei Zapp, nur ein bisschen diffused. Und er darf am Ende nochmal sagen, hier der Lokaljournalist darf am Ende nochmal sagen, dass die Bürger ihm jetzt viel mehr vertrauen, seit er so viele Gerüchte aufgedeckt hat. Ja, das Ding ist halt, dass sie sozusagen erklären, warum sie genervt sind und warum sie falsch berichten, weil es rechte Menschen gibt. Und dass sie aber versuchen, ihre Sache in Zukunft besser zu machen. Genau. Das ist dann so was man vermittelt bekommen soll. Ich meine, vieles von den alternativen Medien, was wir haben, ist ja zum Teil einfach nur Propaganda von Russland, 1:1 übernehmen und sagen, ha, bei uns, die Systemmedien, die sind böse. Aber ja, es machen viele links außen und viele rechts außen. Und es ist halt so ein bisschen von oben runter, so halt auch der Zuschauer kann das nicht immer verstehen, weißt du? Und der kann auch im Internet auf Scharlatane herein. Ja, das genau. Das weiß der Zuschauer. Ja, das auch dieses Bild, weiß ich noch genau, ist auch aus dem Zapp-Beitrag gewesen. Dann haben sie wahrscheinlich einfach den Zapp-Beitrag genommen und den Reporter außen drum gestrickt. Ja, ich glaube, der Zapp-Beitrag hat irgendwie 30 Minuten und das Ding hat jetzt hier 44 Minuten. Also. Das ist gutes Fernsehen. Vielleicht das Neue daran. Ja, Entschuldigung, ich habe es halt gesehen und dachte, nee, das ist relevant. Also, ist ja auch ganz interessant, dass sie das nochmal wiedercoin, um sich da nochmal auf eine andere Art und Weise irgendwie so, weil dieser Zapp-Beitrag kam ja auch schon so pseudo-selbstkritisch irgendwie vor, bei dem auch wegen diesem Tonfall, so nach dem Motto, ja, wir machen ja auch Fehler, wir sind ja nur Menschen, aber vertrauen sie uns natürlich vollständig, weil die anderen, die wollen sie ja richtig verarschen. Und nein, Journalisten sind Echsenmenschen, das sind nicht nur Menschen. Wir kontrollieren uns. Und den Hagerup, den haben sie ja auch schon zugeschnitten. Ne? Also das komplette Interview mit ihm, das hätten sie da mal einfach senden sollen. In 20 Minuten, anstatt die Hayali und die ganzen darin zu machen. Also diese Sprüche, die er da macht mit von wegen Journalismus wurde vom Aktivismus gehijackt und so, den haben sie ja hier auch nicht drin in ihrem Zusammenschnitt. Und der wurde definitiv vom Aktivismus gehijackt. Ja, aber 100%. Also ich sehe oft von sozusagen russischer Staatspropaganda sozusagen, deren Talking Points, ist es ja nicht verkehrt sozusagen die russische Perspektive zu erklären. Aber es ist halt zum Teil so, dass einfach nur die Propaganda wiedergekäut wird. Und ich persönlich interessiere mich auch für die chinesische Propaganda. Ich interessiere mich auch für die NATO-Propaganda, aber ich habe das Gefühl, dass Journalisten oftmals nicht in der Lage sind, das sozusagen den Leuten zu erklären, von welchem Narrativ sie gerade sprechen. Weil ich sehe es politisch, sehe ich das sehr häufig, dass einfach in Thinktanks bereits über Sachen gesprochen werden, die in den Medien als Verschwörungstheorien dargestellt werden, was aber wirklich von so Sachen wie Council on Foreign Relationships, Atlantic Council, von wirklich prestigeträchtigen Einrichtungen, einfach schon als Fakt in der Debatte erwähnt wird. Und dass dann da kein Journalist sich vielleicht abends das dann auch eine Stunde anhört, bevor er pennen geht und dann vielleicht am nächsten Tag nachrecherchiert, ist schon ziemlich peinlich. noch die schlimmeren Sachen halt eben, die aus diesen ganzen NGOs rauskommen. Und das wissen sie ja dann. Also die Hayali ist ja selber Mitglied bei den neuen deutschen Medienmachern und tritt ja auch für die da irgendwo auf. Das ist ein Aushängeschild von denen. Das Einzige, was ich mir von den Journalisten mal wünschen würde, ist, dass sie vorgehen wie wir. Nämlich, hey Jungs, ich habe die und die Info gefunden. Hast du die schon confirmed? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe sie aber da und daher. Ich guck mal, ob ich sie confirmen kann. Und jetzt habe ich die und die Info gefunden. Hab sie aber auch noch nicht confirmed. Die und die habe ich. Die ist confirmed, auf jeden Fall. Die hier ist, die kommt nur aus der Ecke. Die ist ein bisschen suspekt. So ungefähr. Und das kann man ja dann auch alles so schreiben und sagen, ja, hier so und so, in den und den Bereichen wurden die und die Infos retweetet, in den und den die. Leute, also wenn ihr schon über Twitter berichtet, dann aber richtig, ne? Gerade diese. Ja, also häufig ist es ja auch einfach nur selektives Rauspicken. Das muss ja noch nicht mal falsch sein, aufgrund von, wir haben irgendwas nicht geprüft, sondern auch einfach von wegen, ja, das lassen wir jetzt raus, das passt nicht rein. Ne? Ja. Und das machen sie andauernd. Das ist auch mit diesen ganzen Sprüchen wie ist das da immer mit von wegen, ist das auch gesellschaftlich relevant und diesen ganzen Scheiß, ne, wo sie sich das dann da irgendwie lügen, warum sie über die einen Sachen irgendwie berichten sollen, über die anderen Sachen nicht und so weiter und so fort und hin und her. Aber was auch schon helfen würde, wäre, wenn man bei solchen, egal ob es Artikel oder Beiträge sind im Fernsehen, einfach mal eine vernünftige Quellenangabe macht. Und zwar so, dass man, wenn man interessiert ist, wirklich nachvollziehen kann, woraus sich der Beitrag eigentlich zusammensetzt. Das vermisse ich halt wirklich sehr oft. Also ich sehe super oft, zumindest in Artikeln, wird von Studien gesprochen und so weiter und es gibt nicht mal eine Nennung teilweise, welche Studie das ist. Es wäre so einfach, einen Link zu setzen, ein kurzes Quellenverzeichnis anzulegen, wo wirklich jeder, der es möchte, es einfach nachprüfen kann und auf Nummer sicher gehen kann. Und das ist für mich teilweise schon sehr suspekt, wenn das einfach gar nicht gewürdigt wird. Dass man da haben sie das Internet nicht verstanden und wollen es auch nicht verstehen, weil ja, das würde ja quasi dem widersprechen, was das Ziel ist. Ne? Und weil das Internet ist immer noch Neuland. Das sagen sie uns ja immer wieder bei ihren ganzen Republika-Talks und diesem Kram, dass sie ja halt eben auch wirklich Ziele verfolgen und eine Haltung haben und dieses ganze Zeug. Also das hat ja für die alles einen Sinn und einen Zweck, was sie da machen. Und der Sinn und Zweck ist nicht, irgendwie die Leute umfassend zu informieren, damit sie sich eine eigene Meinung bilden können. Ich meine, man könnte ja problemlos gerne eine Haltung vertreten. Ich meine, das ist sowieso nicht, kriegt man nicht raus aus den Leuten. Jeder hat irgendwie seine eigene Agenda, will seine Meinung nach vorne bringen und selektiert dementsprechend Informationen. Aber wichtig ist der Kontext. Und ich meine, es würde auch diesen Leuten irgendwie eigentlich nicht schwer fallen, eben sowas offen zu legen, insofern es möglich ist, wo sie halt ihre Informationen herhaben, dass jemand eben eine PDF-Datei aufmachen kann und sich den Kontext durchlesen kann, wenn er die Zeit dafür hat. Und das ist das, was man es nicht einfach nicht macht. Und es wäre nicht wirklich viel mehr Arbeit, weil die Quellen brauchen sie ja sowieso, um ihren Beitrag zu erstellen. Es sei denn, sie denken sich jetzt alles aus, was ich jetzt mal nicht behaupten würde. Aber ja, dann verlinkt Dennis Kogel dann da bei Radio Trackback hier, we hunted the mammoths und sagt so. Ja, aber dann wäre es zumindest nachvollziehbar und zumindest wären sie dahingehend halt ehrlich und ich könnte mir dann halt, also das ich verstehe nicht, warum es diesen Standard nicht gibt, es, vor allem, weil es eben nicht mehr Arbeit wäre. Das heißt, da muss ich eigentlich schon eine böse Absicht unterstellen den Leuten, dass sie wirklich sagen, ja, wir wollen nicht, dass Leute rausfinden, wo wir unsere Infos her haben. Genau. Da deutet alles drauf hin, also mir fällt da keine andere Erklärung ein, sowieso, ne? Das ist auch was, wo ich mich immer aufrege, wenn ich keine Quellenangabe habe. Würde ich die Leute immer gerne, ich weiß nicht, böse Sachen mit ihnen machen. Einfach eine Quellenangabe, es ist einfach so, du kannst ja ruhig alle Behauptungen, Informationen darstellen, sag einfach nur, aus welcher Richtung das kommt und jeder ist happy. Also Poll. Wenn hier jemand sagt, es kommt aus Poll, dann denkt sich jeder, was ist mit dir falsch gelaufen? Nee, ganz ehrlich, selbst bei Poll. Wenn du wüsstest, wie viele Hinweise ich schon von gewissen Sub-Image-Boards habe, denen ich nachgegangen bin, und dann habe ich halt eben die Originalquelle verlinkt und nicht gesagt, ja, ich habe es aus dem und dem Thread, ne? Also. Ja. Nee, aber es ist halt dieses Ding, dass einfach die Quellenangabe ist einfach A und O. Ich weiß nicht. Ich wünschte, die Journalisten würden mehr auf Poll gehen, ganz ehrlich. Also jetzt wirklich ohne Scheiß. Dann würden die mal an abgefahrene Infos rankommen und dann. Wir nehmen die ganzen jüdischen Schilds und die Feetists und so, dann auch noch Journalisten oder was? Was kommt als nächstes? So Marketingforscher oder wie? Ja. Das war jetzt übrigens ein Witz. Okay. Lol. Ja, ich hab so gememt. Alt-Right Gamer, so nicht. Alt-Right Gamer. Ist das eine Ball of Peace? Das gefällt mir. Ah! Not all Paul. Das ist gut. Wie lange darf man sowas zeigen, bevor es nicht mehr Satire ist? Ich weiß nicht. Das dient der Aufklärung. Wir arbeiten unsere Geschichte als Deutsche auf. Wir wissen, dass die Swastika ein ganz böses, böses Symbol ist, die Leute verrückt macht und zu irgendwelchen Sachen anstiftet. Nur das Symbol. Darf man nicht drauf gucken. Ich hab drauf geguckt! Jeden Tag sterben sterben nationalweit 5 Schwarze durch die Swastika. 5 schwarze Juden. Wie nur 5? Nicht 5 Millionen. 5 Gorillionen! Nein, das ist halt politisch inkorrektes Forum, wo halt, ja, ist halt abseits vom Mainstream, desto extremer die Meinung sozusagen, desto besser. Aber soll ich dir was sagen? Wenn die Linken die Outcasts wären, ja, dann hättest du da die ganzen Ultrakommunisten und sowas alles, weißt du? Nee, die haben doch in die Media. Ich meine, hast du ja bestimmt auch auf Pole-Kommunisten und so weiter. Also, es gibt Paul auf Agen ein Board, das ist sehr einzigartig in seiner Art und Weise, weil es ist kein Legacy Board. Also Legacy Boards sind halt eben die bekannten Subboards, die man zum Beispiel von Forschern kennen könnte, sowas wie Bee zum Beispiel. Und dieses Legacy Board heißt Lefty Poll, wo sich dann halt genau solche Leute treffen und halt unterhalten und so weiter. Ja, das ist super. Das ist sehr interessant, doch wirklich. Also ich bin auch jetzt in den letzten 2 Monaten öfters mal drauf gewesen, um mir anzugucken, wie die denn, also aus welcher Sicht die denn solche gewissen Themen sehen. Und das ist wirklich sehr interessant. Also einmal natürlich, weil man halt viele Überschneidungen auch findet, ja, halt eben diese Abneigung gegenüber den Medien und so, ne? Und andererseits hat aber auch wieder dieser von der rechten Linse losgelöster Blick auf die Ereignisse dann in dem Fall. Ja, also wenn einer mit Sports frequentiert, also das macht ja auch nicht jeder und das kann ja auch nicht jeder, dann würde ich ihm mal empfehlen, dass er sich dann auch Lefty Poll anguckt. Das soll jetzt kein Schilling sein. Es geht einfach nur hier um die um den Ausgleich des politischen Handels, so sag ich mal. Und ich würde es generell empfehlen, wenn so ein Happening ist wie in der Türkei und so, auf die Image Sports gucken. Da ja, kriegt zum man Beispiel. Den Scheiß her. Also Ali Udlu folgen in dem Fall, wenn es um die Türkei geht. Ja, genau. Der macht da einen super Job. Ja, das Ding ist aber halt auch, ich verstehe auch nicht, warum sozusagen jemand wie Stalin nicht genauso geächtet ist wie Hitler. Also auf der anderen Seite, wo du jetzt Lefty Poll erwähnt hast. In Polen ist das so. In Polen? Ah, stimmt. Darfst du keine Insignien des Kommunismus durch die Gegend tragen. Hätte ich mein halbes Leben, wäre ich verhaftet worden. Ich hatte immer einen kleinen Karl Marx an meiner Lederjacke. Weil das ist halt einfach alles antidemokratisch und damit kann man halt nichts anfangen. Also, keine Ahnung. Also, aber ich finde es halt sozusagen interessant, in welchen Bereichen was verboten ist, was sozusagen das Tabuthema ist. Ja. Ich mein, ja gut, ich meine, Deutschland, Swastika und so weiter, das ist ja verständlich, ja. Ja, auf jeden Fall. In anderen Ländern macht's ja weniger Sinn. Naja, ja, das stell dir vor, dass ihr Inder verliebt. In Japan bist du von Swastiken umgeben. Praktisch. Ja, ja. Andersrum aber, ja. Das also in Amerika, da interessiert es ja auch keinen Schwanz, ne? Also immer, wenn ich so, hallo erstmal, dass ich so spät komme, sorry. Das Geile ist so, immer wenn ich so Kumpels habe, die nach Indien gegangen ist, das Erste, was ich von denen so kriege als Message, ist, wenn sie vor irgendeinem so Buddhistentempel mit den ganzen Swastikas und so, hey, das ist mal voll geil, ha. Was hast du für Kumpels? Ja, nee, ich meine, mit mir kann man es ja machen. Ich bin ja Anake und so, was weiß. Ja, das war jetzt Spaß. Und da trauen sich die Deutschen noch die ganzen Nacken. Ich weiß ja nicht, wie so die Außenwirkung von mir ist oder so. Bin ich von uns hier der Rechte, der Nazi oder so? Weil ich das, wir haben doch den politischen Kompass gemacht, denn du warst ganz eindeutig rechts, du Nazis auch. Ja, 1 Millimeter oder so, ja. Ohne Witz. Oha. Ja. Oha. Ja, das ist ja noch der Witz. Wir tendieren ja irgendwie. Ach, ihr verarscht also, mich doch gerade. Echt mal, Leute, ich war fast genau auf der Mitte und dann 1 Millimeter irgendwie, weißt du, in rechten Spektrum so, weißt du, das war dann kurz nach. Wenn du jetzt mit Paul aufhörst, kannst du vielleicht noch gerettet werden. Vor allem war das kurz nach Oregon, ne? Also. Ja, das Ding ist halt, dass ich weiß nicht, also sozusagen vom Mainstream würde, wenn die jetzt sich unseren Stream anschauen, würde auch jeder denken, aha, Antifeminismus oder einfach kritisch gegenüber Feminismus, ja. Das kann ja nur von rechts kommen, aber so theoretisch sind wir eigentlich sogar relativ links. Also wir sind halt nur anti. Was? Bullshit. Tschüss. Ja, nee, sag mal so, Vernunft wird in dem politischen Kompass ja irgendwie nicht dargestellt. Also, außerdem ist ja eher so auf die amerikanische politische Lage zugeschnitten. Also, ja, also aber dann hast du einen alten genommen, weil es gibt jetzt auch einen für die, der sehr auf Deutsch kompatibel ist, wenn du den Deutschen machst. Aber den musst du mir mal linken. Ja, den gibt's auf der, das ist die gleiche Seite und dann stellst du ihn auf Deutsch und dann sind da auch also spezifischere Fragen für die europäisch-deutsche Lage. Das fand ich ja gut, aber ich meine, ja, ich kann mir eh schon vorstellen, was da rauskommt, so, weißt du. Wohnen Sie in Paris oder Brüssel? Also, beim Wahl-O-Mat kam bei mir raus, dass für mich die Linke eine Rechtsaußenpartei ist. Ja, also ja, das. Na gut, so ähnlich war es bei mir auch. Wie gesagt, KPD und. Ja, mein Gott. Partei. Bei mir stand ja auch dann irgendwie, ja, Sie können entweder wählen die AfD oder die Piraten. Und da dachte ich mir, keine Ahnung, gebe meine Stimme den Grauen Panthern Emmending, danke, ja. Bei dieser Seniorenpartei. Die Seniorenpartei ist super, die kann man nicht sagen. Oder der APPD, ja. Der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands. Die sind doch für die Balkanisierung Deutschlands, da haben die doch ihr Ziel bald durchgesetzt. kennt ihr noch den Wahlwerbespot von 2000, wann war das, 9 oder wann waren Bundestagswahlen? Also, wo die irgendwie da... 2009. Wo die halt, keine Ahnung, der wurde 2-3 Mal ausgestrahlt, weil ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen müssen ja, glaube ich, irgendwie ein paar ausstrahlen nach dem Gesetz. Und dann ist halt in dem Video, sind halt nur so Penner, die halt nur Scheiße machen, Bier saufen, sich prügeln, irgendwie so rummachen. Das ist ja voll geil. Aber ich habe ja keinen deutschen Pass, deswegen war es scheiße. Was bist du denn für einer hier? Was willst du hier? Kein deutscher Pass? Dann hast du ziemlich verloren. Ja, hallo, erstmal bitte nachweisen, wo du die letzten 3 Jahre waren. Wir müssen ausschließen, dass du nicht in Syrien für den IS gekämpft hast. Ja, ja? Ich hab mir auch schon eine Axt und so gekauft. Nee, ich habe eine Axt und eine Machete. Montenegrinischen Pass. Ach ja. Aber hier geboren und aufgewachsen, ich bürgere mich gerade ein und keine Ahnung, das ist so eine Scheiße, also schwerer, wie man denkt. Warum willst du das eigentlich? Ich meine, heutzutage so, wenn man mir die Wahl lassen würde, also wäre ich jetzt irgendwie, hätte ich doppelte Staatsbürgerschaft und irgendwann sagt einer, geht nicht mehr, muss sich entscheiden, Deutsch oder keine Ahnung. Was für ein Rechter bist du überhaupt? Oder Syrien oder so, da würde ich wahrscheinlich irgendwie sagen, so, ja, gut, dann nehme ich mal meine 7 Sachen und tschüss. Ja, nee, weil ich will mir schon offen halten, dass ich ja in Staatsdienst gehe und so ins Auswärtige. Das Auswärtige Amt ist für mich so das Traumziel und da brauche ich halt einfach einen deutschen Pass. Aber in Deutschland ist es wichtiger beim Einbürgern, wie viel Geld man verdient und nicht, ob man hier geboren, aufgewachsen ist. Totale Blödsinn. Also mich trifft es halt total, vor allem als Student. Und dann fragt mich so der Einbürgerungstyp fragt mich dann so, ich gehe halt so hin, denke mir so, naja, kein Problem, juhu, endlich, deutschen Pass beantragen, wird ja schnell gehen. Dann fragt er mich so, oh, wie viel verdienen Sie eigentlich? Ja, hier ein Minijob, bin halt Student. Na, das ist aber zu wenig. Ich so, ja, ich bin Student, was soll ich denn Geld verdienen von der Uni kriegen oder so ein Scheiß? Was soll denn der Fuck? Was? Jetzt ist hier gerade wieder im Chat der Fryxonta lässt sich aus und sagt Gamergate Red Pill, so nach dem Motto implying, dass Gamergater Red Pill sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass halt eben vor Gamergate war mir das so futz, egal wer Feminist ist und wer nicht, ja, was die Linken machen, auch größtenteils, bis sie halt eben, ja, das klingt jetzt voll autistisch so, aber bis sie halt eben an die Videospiele gingen, ja, weil das war irgendwas, damit kannte ich mich auch ein bisschen aus und ich wusste ganz einfach, was sie erzählen, ist der letzte Scheiß, ja, und je mehr ich mich mit diesen absolut irren Progressiven auseinandergesetzt habe, desto mehr wurde mir eigentlich klar, dass diese so ein krebsiges Symptom von dem sind, was halt eben linke Politik verursachen kann. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass halt alles, dass ich jetzt alles, wie sagt man, das Baby mit dem Bart ausschütte oder so, ja. Ja, du aber willst nur sagen, Irren, weg mit den Juden. Diese Irren, genau, diese Irren werden ja, nein, Mann, Alter, das Ding ist ja, diese Irren, die werden ja nicht nur geduldet von den anderen Linken, ja, nein, die werden von denen finanziert, Mann, ja. Das ist ja ein ganzes Netzwerk und so weiter, da geht Staatskohle bei drauf und so, ja, und in dem Sinne muss ich ganz ehrlich sagen, haben mich Gamergate über die Linken auf jeden Fall geredpillt. Ja. Nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, um nochmal auf den Mobbing-Aspekt zurückzukommen bei den Gamergatern, für mich war das auch, als Gamergate passiert ist, das war für mich gar keine Frage, sondern es war einfach, so ist das passiert, also jetzt dem Aaron Joni spezifisch und was da und dann wie die Quinn bevorteilt wurde gegenüber den anderen Videodevelopern, und das ist eine Ungerechtigkeit. Fertig. Und Ungerechtigkeit mag ich nicht. Ja. Punkt. Und da war die Diskussion dann für mich auch vorbei, im Prinzip. Also für mich war es so, dass ich auf MSNBC einen Beitrag gesehen habe, der einfach so fürchterlich schlecht grauenhaft war, dass ich, selbst wenn du nur den Beitrag gesehen hast, der Beitrag sich widersprochen hat, dass ich mir einfach nur dachte, Alter, was ist das? War das der mit Quinn im Interview oder mit Wu? Ah, da war irgendwo so ein Kackfürst, der meinte, hier, ich tue irgendwie Leute auf Twitter stalken und tue die dann öffentlich shamen, und das hilft irgendwie, irgendwas zu lösen. War das dieser Chris Kluwe vielleicht? Ja, das war Matt Binder. Ja, genau, Matt Binder. Oh, süß. Und da dachte ich mir einfach nur so, Alter, das kann doch nicht sein. Also das ist keine Ahnung, das ist für einen Arsch. Und bei mir ist es halt auch so, wenn ich sage, ich bin Linker, ich meine damit, dass ich einfach für die Leute, die unten in der Gesellschaft sind, dass es denen nicht zu schlecht gehen soll, dass sozusagen die Schere nicht so weit auseinander gehen soll. Aber ich kann mit diesen Traumtänzer, geisteskranken Linken, die irgendein politisches Pamphlet viel zu ernst nehmen, einfach nichts anfangen. Und so die Feminismus-Kacke ist halt zum Teil einfach nur hingerotzte Grütze. Also einfach nur, keine Ahnung. Ja, und auch das, und es ist halt mit den Medien, mir ist es jetzt mittlerweile vollkommen egal, was die für eine politische Meinung haben, solange nicht gelogen wird. Ja. Und ja. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Ja, das kommt ja daher, ne? Actually, it's about ethics in journalism. Ja, nee, es gibt einfach, es gibt einen Standard für das. Man lügt nicht und man versucht einigermaßen die Wahrheit rauszufinden überhaupt. Okay, können wir uns darauf einigen? Nein? Schade. Ja, so sieht's aus. Das, was, wie, du bist für transparenten Journalismus, dann bist du ja ein Gamergater, dann hast du Frauen und bist auch noch rechtsgerichtet und so, ja, also da wird echt ein Schuh draus, ey. Also sollen sie mir gerne sagen, mit rechtsgerichtet, das interessiert mich mittlerweile sowas von nicht mehr. Ja, du bist ja eh hier der Oberkommunist von uns. Ich sag dann immer zu meiner chinesischen Frau, dass ich Nazi bin, und dann sagt sie, aha, das ist schon. Ich hab auch das Hospital gelesen. Ja, okay. Keine Ahnung, es ist einfach nur dämlich. Ja, apropos einfach nur dämlich. Ich habe hier gerade so einen Beitrag von Lori Penny. Oh, wieder. Auf Deutsch? Ja, ist hier übersetzt in der Zeit erschienen. Ist ja schön. Ich wollte schon lange mal wieder was von diesem... Smoothies, mach Yoga, während der Planet brennt. Wenn du dich schlecht fühlst, bist du das Problem. Das ist das übliche Geschwätz. Also ich... Selbstliebe ist leider noch keine Währung, die Vermieter als Mieter akzeptieren, ja. Aber in Zukunft dann. Dass die halt jetzt auf einmal so viel Geld kriegt von deutschen Medien. Ich kann mir schon denken, wer den empfohlen hat. Bringt doch mal mehr von Lori Penny. Ja, ich immer wenn ich ein Bild von Lori Penny sehe, geht mir ein Schauder den Rücken hoch. Und nicht reiner Schauder. immer diese schwarzen, seelenlosen Augen, wie bei der Weiße Hai. Black Eyes. Black Eyes. Sag mal, ist es nicht die mal in einer Debatte gegen irgend so einen Journalisten oder keine Ahnung, gegen Prof, und der die dann total fertig gemacht hat? Ja, genau. Ja, weil sie hat impliziert, also es ging darum, britische Kultur, gibt es so etwas? Und er hat gesagt, ja, natürlich gibt es britische Kultur. Sie hat dann impliziert, dass er sein natürlich unglaublich hohes Gehalt, weil er ja Professor ist, offshore halt unterbringt. Und dann ist er aufgestanden und hat halt eine Anekdote gebracht von einer anderen Debatte, wo sie hätte bringen müssen. Und die Debatte hatte aber kein Geld und sie hat aber trotzdem ihre Speaking-Fee drauf bestanden. Und deswegen musste die Debatte abgesagt werden. Und sagt er dann halt, I will not be lectured to by a jumped up public school girl like you. Ja, vor allem, was ich ziemlich mächtig fand, als er gesagt hat, hat er ja gemeint, der kam auch irgendwie aus einer Arbeiterfamilie und hat sich gearbeitet. Natürlich. Und dann kommt halt so eine Bitch daher und labert irgendeine Scheiße. Das ist halt immer dieses... Immer diese Leute, die kennen einen. Vor allen Dingen hat sie ja irgendwie behauptet, das würde nicht stimmen, was er sagt. Und er sagt dann noch so, ja, wie üblich, lügen alle und sie als Einzige sagt die Wahrheit. Das war auch der schönste Spruch. Ich frage mich aber nur, wann es mal, weil ich meine, das ist ja wie bei Gamergate und Gewaltscheiß und sowas. Irgendwie, wenn es alte Männer irgendeinen Scheiß behaupten, dann irgendwie kriegt man die Kurve. Aber wenn es so kleine Frauen sind, die irgendwie Feminismus schreien, dann heißt es so, ja, den muss man also glauben. Und dann ist es eigentlich genau das Gegenteil, dass man Frauen einfach nur glaubt und die nicht genauso behandelt wie Männer, einfach dass man auf die Argumente und die Fakten hört. Ja. Beatrice von Twitter-Account. Was ist das eigentlich? Warum haben die eigentlich immer gefärbte Haare? Was ist das für eine Scheiße? Ich habe einen ganzen Ordner, weil ich das für ein Video noch, das ich plane. Ich konnte mir nur leider nicht vom Fleck. Also den kann ich gleich mal einblenden, wenn ihr Bock habt. Das hatte doch was mit dieser. Es gibt doch in der Natur diese Warnfärbungen bei giftigen Fröschen zum Beispiel. Ja, damit hatte das was zu tun, das stimmt. Ja, genau, und da gibt es doch auch irgendwo ein Bild, das mal kursierte mit dem richtigen Begriff dafür, der mir jetzt nicht einfallen will. Ja, aber der hat das sehr gut erklärt, das muss man mal... Das war mit Quinn und mit Rebecca Watson und so. Die Sache ist, der Professor, ich bin mir ziemlich sicher, der hat sich sogar versprochen, weil sie ist Private School. Oh. Jumped up private school girl. Noch schlimmer. Oh. Wenn sie ja wenigstens public school wäre, ne? wie er dann mit Arbeiterfamilie und so weiter. Aber nee, die ist ja Kind von reichen Eltern. Ich finde es auch immer so geil, selbst wenn Briten sich streiten, ist es trotzdem so auf so einem voll den Gentleman-Bla-Niveau irgendwie. Ja. Ja, ihr habt ja mal Prime Minister's Questions geguckt. Ah, da ist es. Also diese wöchentliche Fragestunde im Unterhaus. Das läuft ja auch immer so, may the right honorable gentleman und so weiter, und dann verarschen sich da irgendwie, aber nennen sich die ganze Zeit irgendwelche... Mr. Speaker? Ja, genau, irgendwelche... The right honorable gentleman, the right honorable lady. Also in dem Video... I would imply that you sit down now, and Also in dem Video von Lori Penny finde ich es vor allem am Ende sehr bezeichnend, wo sie dann plötzlich sehr stark um Worte ringt, wo sie sich sehr fühlt und dann nicht mehr so richtig weiß und irgendwas mit violent und irgendwie Passwörter raushaut. So. Sie sagt ja dann, ich habe ja nicht erwartet, dass ich hier hinkomme und dann persönlich angegriffen werde und dann eine Frau aus dem Publikum, you fucking started it! Großartig. Also das Video sagt wirklich alles über die Person. Da muss man auch wirklich viel mehr wissen. Da hat man so einen Vorgeschmack, wie ein Christopher Hitchens damit umgegangen wäre. Also halt gute Bildung, sehr wortgewandt und also... Da gibt es doch diese wunderbare Debatte zur Meinungsfreiheit mit Peter Hitchens, glaube ich, war das sogar noch. Und dieser Dame, die halt eben eine sehr merkwürdige Position zur Meinungsfreiheit hatte. Das ist auch ein tolles Video, das muss man sich auch mal wieder angucken. Ja, das war von der Oxford Union. Genau. Mit dieser schrägen Haare, die dann irgendwie behauptet hat, dass sie ja nur professionelle Debattenfrau wäre und gar keine Ahnung von Feminismus und so hätte. Und sich aber hinterher herausgestellt hat, dass sie da ständig drüber redet, über Feminismus und so. Aber mal, das war Peter Hitchens, aber das war doch so Debatte. Das war doch so Turnierdebattieren, oder? Ja, genau. Ja, so eine Art, genau. Okay. Ja, okay, das mache ich auch, aber ich meine, im British Parliament Style oder generell Debattieren, da kriegst du ja deine Position ausgelost, also da kannst du nichts machen. Ich musste auch mal in irgendeiner Debatte auf einem Turnier irgendeinen pro-feministischen Scheiß labern. Und das war total geil, weil ich habe einfach nur den Blödsinn gelabert, was so... Feminist Frequency und so ein Blödsinn labern Und dann habe ich sogar in der Debatte gewonnen. Also ich mache das nicht lang und dann habe ich halt gewonnen. Und ich dachte so am Ende, also bevor das Ergebnis kam, oh, ich habe so einen Scheiß gelabert und das hat gar keinen Sinn gemacht. Das dann musst du, musst du am Ende, wenn du den Preis kriegst, so, vielen Dank für diesen Preis. Ihr seid alles Schafe, ihr seid Vollidioten. Ich nehme diesen Preis nicht an. Übrigens, unser Chat ist wieder mal schlauer als wir. Public Schools sind in Großbritannien Privatschulen. Oh, okay, dann war das Verständnisfehler von mir, ja. Tja, ne? Die Lori. Lori! Das sind doch Internatsschulen, dachte ich. Ach so. Oh nee, das ist nicht mal ansatzweise lustig. Was? Das da. Aber andererseits, ich finde das ein halbwegs gutes Meme mit der ISIS bekennt sich zu. Also, muss ich ja sagen. Das hätte man auch geiler aufziehen können. Also, wenn ich das gleich schon wieder lese. Beatrice von Storrs Twitter-Account. Oh, dieser Seitenhieb gegen die AfD, den wir nicht unterlassen können, weil das ist ja auch nicht. Das lesen wir ja auch nicht tausendmal am Tag oder so, ja. Und irgendwas mit Pokémon Go natürlich. Ja. Natürlich, wir müssen ja auch relevant sein und das ist total aktuell. Also Pokémon Go bitte irgendwie einbauen. Serverprobleme. Ja. Daily Show, die Heute-Show war für mich immer so Daily Show mit, keine Ahnung, Durchfall irgendwie. Die meisten Leute von der Daily Show, beziehungsweise Heute-Show, die waren ja früher bei RTL Samstagnacht, falls ihr euch noch erinnert. Was? Ja. Und das war ja damals schon echt so ein ganz niedriges Niveau. Ja, natürlich. Guck mal nach, der Oliver Kuritke oder wie der heißt. Was habe ich denn jetzt richtig gesagt? Kuritke. Kalkofe, der war da nicht dabei. Nein. Nee, und auch der Dings nicht. Kuritke, ja. Der Welke. Welke, ja. Der Welke, nicht Kuritke. Kuritke ist der Schauspieler, genau. Wie geil, Boning, das war doch die Doofen oder so, oder? Ja, ja, die Doofen. Ich wollte mal sagen. Die stinkte wie ein Aal. Genau die. RDL Samstagnacht hat nämlich den einzigen richtig guten Komiker hervorgebracht, den wir noch haben, mein Ingo. Das kannst du mir mal glauben. Der Ditsche, ja, da kann man drüber lachen. Ja, und der kommt von RTL Samstagnacht, der Dittrich. Und das ist meiner Meinung nach einer der wenigen Leute, die in Deutschland auch nur an das Podest von Loriot ranreichen. Genau, und so, der, was Humor erinnert ihr euch noch? Erinnert euch noch an den Tommy Krapp Weiß? Mit dem Mirko Lonchev zusammen diese total krasse diese Clips immer hatte. Der macht jetzt, genau, der ist jetzt auf Kinderkanal und macht Bernd das Brot. Das gibt's noch. Samstagnacht ist ja geklaut von Saturday Night Live aus Amerika und die Heute-Show ist zu 100% geklaut von der Daily Show. Also die haben sogar die Formate waren ja immer geklaut, egal ob bei Goldspalt. Die zahlen, glaube ich, auch Lizenz dafür. Für das ja, Format, aber die haben teilweise sogar komplette Sachen übernommen, also irgendwelche Gags und so. Aber also es gab halt, das Highlight waren auch da schon immer die Sachen vom Dittrich, zwei Stühle, eine Meinung, die geilen Imitationen, der Schopapapa, der kann alles spielen, praktisch vorne, hinten, der Schopapapa. Am Mittwoch so ein Seitenhieb in Filderstadt hat die Polizei einen Mann erschossen, der auch mit der Machete unterwegs war. Nur so als Seitenhieb. Heute ist Machetentag. Ja, warte mal, Sally, du hattest ja vorhin irgendwie, du wolltest ja schon früher kommen. Ich hoffe, deinen Leuten, die du in Reutlingen kennst. Ja, ist alles gut. In Ordnung. Ist alles in Ordnung. Das war wohl nur eine Schwangere, die angegriffen wurde. Ja, die haben auch irgendwie Bilder gemacht und so von dem Typ, der lag halt auf dem Boden mit Handschellen, weil der so also ein Türke oder so mit seinem BMW hat den ja irgendwie angefahren und die Bullen haben gar nichts gemacht. Habt ihr das mitbekommen? Ja, geil. Irgendwie, nein, ich meine nicht geil, aber halt so sehr meme-lastig. Keine Ahnung, der ist, nachdem er aus dem Döner-Ding rausgelaufen ist und was weiß ich, ist er halt zur Wilhelmstraße, das ist so die Hauptstraße von Reutlingen. Da ist auch ein Galeria Kaufhof und so. Und dann kam irgendwie ein Bullenstreifenwagen, ich glaube eher zufällig. Und der ist dann anscheinend auf den Streifenwagen drauf. Und warum auch immer, irgendein Türke von der anderen Straßenseite, so ich es verstanden habe, hat es halt gesehen und ist halt auf den draufgefahren. Ja, der ist Die Polizei bestätigte, dass der Autofahrer den Angreifer bewusst angefahren habe, um ihn zu stoppen, sagt der Spieler. Und wahrscheinlich kriegt er jetzt irgendwie eine Anzeige oder so, wie eine Körperverletzung. Ich hoffe nicht. Also eine obligatorische, aber die werden... Ich denke mal, dass wir der Rechtsstaat regeln. Da ja. Der Gesetze, ob das rechtens war oder nicht. Aber ich denke nicht, dass ihm großer Schaden dadurch entstehen wird. Die große Frage ist, ob er nebenbei noch irgendwas gesagt hat. Irgendwas, was Hasssprache war. So wie ja, du Trottel, ne? Oder so. Nee, der hat wahrscheinlich gesagt, scheiß Ausländer. Aber cool hier, der Türke, der ihn angefahren hat, das ist schon cool. Ich wollte Joghurtsauce mit Knoblauch, hat er gerufen. Ich meine, vielleicht auch überreagiert, keine Ahnung, aber gut reagiert. Ja, wahrscheinlich hat er Angst, dass irgendwas gegen Erdogan mit der Machete unternommen wird. Ja, guck mal, ne? So ist es halt. In Syrien, da wird Kebab removed und hier removed der Kebab, ne? Zivilcourage nennt man sowas. Wie heißt Zivilcourage auf Türkisch? Dazu kommt jetzt noch ein Angriff mit einer Machete oder was? Was? Ja, gerade hier, Polizei erschießt in Filderstadt, das ist hier ein paar Ortschaften von mir entfernt. Ja, Reutlingen ist auch nicht so weit von dir, oder? Ja. Achso, ja, kommst auch hier Raum Stuttgart und so, okay. Einschläge kommen näher. Ja. Wir kommen alle aus Baden-Württemberg, Schweiz. Keine Ahnung, Machete, das könnte auch ein Weep gewesen sein, der so einen leichten Orient-Fetisch hat. Da haben die Augenzeugen falsch wiedergegeben, das war eigentlich ein Katana, weißt du, über tausendmal gefalteter Stahl, das kann muss durch Panzer passieren schneiden. Mit dem japanischen Extremismus. Die Polizei konnte auch nichts machen, weil er hat die Kugeln in der Mitte durchgeschnitten. Ja. Kugelsicheren Fedora auf. Es ist halt lustig, weißt du, wenn du so das Bild siehst, wo der Typ liegt, wenn du halt dort auch schon warst, das ist irgendwie schon schickig. Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das ist halt so. Nee, wisst ihr, warum die Polizei, glaube ich, ratlos war und nichts gemacht hat? Jetzt weil dieses neue Polizeitraining, das ist ja gegen Äxte. Und die sind wahrscheinlich auf die Holzscheit-Taktik gegangen, aber der hatte einen Katana. Ja. So. Und wenn du einen Katana-Träger einen Holzstall hinschmeißt, dann fickt das den überhaupt nicht an. Das weiß doch jeder. Ja. Genau. So war es, glaube ich. Okay, der soll einen Streit mit seinem Vater gehabt haben, schreibt hier N24. Der Drachenlord aus der Gegend? Nein. Glaubst du, er wollte sich von ein paar seiner Hater entledigen, oder? Ja. Weil der Mann mit einer Art Schwert oder Machete randaliert haben soll. Etzala wird gehackt. Der 29-Jährige starb am Ort des Geschehens. Ich sehe gerade das mit Filderstadt. Ist das jetzt nicht was Älteres? Ist das was Älteres? Vom Mai? Ja, das ist was Älteres. Ah, Verzeihung. Okay. Verzeihung. Ich dachte, das ist. But fucking verify. Heute wird nichts mehr verziehen. Ich bin jetzt, wie hieß der, King of Paul? Nein. Das ist schon vom Mai. Verzeihung, ich wollte jetzt nicht hier eine Fehlimpression geben, sozusagen. Eine Fehlinformation war das, aber eine gerichtete. Ja. Die AA steht unterwegs zu dir. Welches Narrativ willst du denn pushen? Ich will nur kurz aus der Kompakt zitieren. München, Amoklauf, Einzeltäter, nichts mit dem Islam zu tun? Wollt ihr uns verarschen? Das ist halt auch gut. Ja. Ganz ehrlich, dass das nichts mit dem Islam zu tun hatte, das war mir klar, als rauskam, dass das Iraner war. Ja, als Schiite halt. Wenn er überhaupt praktizierender war oder was weiß ich. Zumindest unwahrscheinlich. Ja, gut, ich weiß nicht, für mich war das nicht so klar, weil er halt auch nicht so alt war, dass er da irgendwie noch was miterlebt hätte haben können, aber... die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, dass das was mit dem Islam zu tun hat, wäre, dass die Eltern nicht besonders religiös waren und dass er dann in eine sunnitische Moschee gegangen ist. Ach so, meinst du? Ja. Was schon sehr komisch war wo dieses Video, wo er auf dem Parkdeck steht und diverse Sachen sagt, wo dann, also das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das sieht jetzt nicht nach dem gleichen Muster aus wie... Nee, genau. Dieses Defensive, ne? Ja. Also wie er auch geredet hat, das ist genau, normal. Du würdest die Zeit nutzen, um Gottes groß zu rufen und nicht um irgendwie, ich komme aus einer Hartz IV-Gegend von Tralala zu rufen. Also. Ja. Er hatte, glaube ich, auch geschrieben, er hätte wohl gesagt, flamet mich nicht voll. Und das war dann der Link zu dieser ganzen Gamer-Geschichte, wo ich dann auch dachte, okay, das hätte ich jetzt auch nicht aus diesem Video rausgehört, aber gut, wenn er flamet mich nicht voll, ja. Oh, wurde boah, das ist ein ganz neues Wort. Was ist dieses Flamen? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Sogenannte Flamen. Heute in der Sendung mit der Maus. Flame hat seinen Ursprung genommen, als buddhistische Mönche angezündet haben wegen der Invasion der Chinesen. Ja. Das ist, da fällt mir gerade ein, es hat mich eigentlich irritiert. Ne? Ich meine, der war doch Gamer und hat einen Amoklauf gemacht. Warum ist er nicht irgendwie von dem Park der Grunter 360 Grad Drehung und dann direkt Kopfschuss, weißt du? Dann Airstrike rufen, den Helikopter und dann umgehauen. Ne? Weil der hatte kein Scharfschützengewehr dabei. Weißt? Ach so. Es ist halt kein 360 No-Scope. Es war ein Noob, hatte kein Skill und dann. Ja, wobei, weißt du, der Typ, wenn das mit seinem Steam-Profil stimmt, der hat halt 1000 Stunden hier rumgezockt, Counter-Strike, und dann steht er da und sagt noch so: Ich muss mir für dich eine andere Waffe kaufen, eine Waffe kaufen. Der meinte noch wahrscheinlich ein Scharfschützengewehr. Ja, ja, ja. Eine kleine Psycho. Wobei, ich meine, eine KD von 10-1 kann sich sehen lassen, also. Stimmt. So als Gamer. Ja, aber gerade was so Mobbing und so angeht, ich habe ja 2,5 Jahre unterrichtet und da haben uns zum Beispiel, was ein Mentor von mir gesagt hat, ist so, wenn man eine Klasse hat, also mit ganz vielen, man ist ja immer als Lehrer überlastet, weil man einfach nicht genug Geld vom Staat bekommt. Einfach. Das ist einfach ein Scheißjob. Und man hat dann 30 Kinder vor einem und man konzentriert sich immer auf die Lauten. Und dann hat er halt gemeint, man muss sich eigentlich auf die Ruhigen, auf die, die fast nichts sagen oder gar nichts sagen, konzentrieren, weil da stimmt irgendwas nicht. Und das kriegst du nicht irgendwie gesagt vom Lehrerbildungsinstitut oder so, weil die sind gar nicht so weit, sondern von Lehrern und Lehrerinnen, die halt ein bisschen Erfahrung haben. Das sind leider nicht viele, weil die einfach unter der Arbeit kriegen die das ja nicht hin. Ja, das stimmt. Also, und das mit dem Unterfinanziert, das stimmt auch. Also in Deutschland fallen ja 10% der Schulstunden regulär aus. Also jetzt nicht hitzefrei, tralala, eine Stunde früher, sondern am Anfang des Schuljahres kommt diese Schulstunde nicht auf den Schulplan, weil nicht genügend Geld da ist oder zur Verfügung gestellt wird. Obwohl hitzefrei auch ein Problem ist in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Hitzefrei. Ja. Geiler Titel für den nächsten Stream. Ja, war das eine Katze? Ja. Jedes verdammte süß. Der Feivel. Genau. Ja, da kann ich euch auch was erzählen. What the fuck, Alter? Ich hab gerade das Bild da links. Die Leute können nicht alle hören. Oh. Schamlos. Wie heißt die Katze? Feivel. Ich habe ihn mit dem Namen aus dem Tierheim geholt. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch anders genannt. Feivel, der Mauswanderer. Ja, ich habe mich immer damit herausgeredet, dass er wahrscheinlich zu den Mäusen gewandert ist. Ja, natürlich, um sie zu essen. Genau. Noch ein Stündchen oder so. Länger dauert es nicht mehr. Okay. Sieht so aus, als hätte dein Kater bereits Fans gefunden im Chat. Dieser Artikel von Spiegel Online ist echt unglaublich. Also, was da für ein Müll drin steht. Er nannte sich Haas. Das ist schon ein geiler Überschrift allein ist schon echt. Oh. Ganz ehrlich, der Titel ist Gold wert. Screenshot Amateurvideo. Aber soll ich euch mal was sagen? Sein Name war nicht wichtig. Was wichtig war, ist, was er tat. Er hasste diese Welt und all die Maden, die auf ihr herumkriechen. Begrabt meine Screenshots an der Biegung der Wupper. Da, wo der Elefant reingeht. Was steht da? Er war Mitglied im sogenannten TeamSpeak? Hä? Mitglied im TeamSpeak. Im TeamSpeak. Das Profil, was wir vorhin erwähnt haben, das wird hier bestätigt. Das hier. Das ist mein Profil. Krass. geile, Alter, das ist doch Battlefield 3 oder 4. Der ist Level 12, das ist voll der Noob, ey. Aber wenn er in dem Teamspeak war, dann muss er doch den Hacker 4chan persönlich kennen, oder? Ist das geil, er war im Teamspeak. Verstehe, oh Mann, das ist so geil. Ah ja, sicher, ja. Die reden über Counter-Strike, warum zeigen sie dann ein Bild von Battlefield 4? Das ist angeblich der Screenshot von seinem Smartphone gewesen. Steht zumindest unten drunter. Ich fand's auch komisch. War der auch noch ein Filthy Casual oder was? Das gibt's ja nicht. Also ich weiß auch nicht, was der Zusammenhang da ist, aber offenbar sah das Bild gut aus und dann. Auf dem Profil war ich vorhin auch mal. Das ist jetzt natürlich, da waren die Kommentare offen. Und jetzt natürlich die ganzen Leute schreiben ihm da irgendeinen Scheiß drauf. So. Sag mal, können so Leute nicht einfach zur Bundeswehr gehen und sich für einen Auslandseinsatz bewerben oder so ein Scheiß? Ja, nee, da schießen die Feinde zurück, weißt du? Das ist ja das Ding. Aber wenn du ein erhöhtes Gewaltpotenzial hast, dann ist gerade eigentlich so eine Einrichtung. Ach, dann der Ort, wo du sozusagen Disziplin, Strenge dir beibringst. Ja, eben. Weißt du, guck mal, das ist immer dieser Irrglaube. Also ich bin ja auch im Karateverein und wir haben natürlich auch ab und zu mal so Kids mit dabei, die wollen halt eben irgendwie prügeln lernen. Ja, die wollen halt eben Stress machen und denken sich so, ja, damit schaffe ich das. Ja? Und die sind vielleicht zweimal mit dabei und dann haben die keinen Bock mehr, ganz einfach, weil solche Sachen halt eben Disziplin, Ordnung, Verantwortung und so voraussetzen. Ja, bei der Bundeswehr, da wird dir der Arsch aufgerissen, wenn du mit der Waffe irgendeine Scheiße baust. Also von daher ist es der falsche Ort für solche Leute. Ja, ja, stimmt. Dann passiert oder das halt Gleiche, genau, wenn der richtige Metal Jacket. Oder halt genau der Richtige, weil sie da mal ein bisschen Disziplin lernen. Ja. Und ein bisschen... Also ich denke mal, wenn der zu Bund gegangen wäre oder so, keine Ahnung, da ist ja diese Kameradschaft, also das klingt jetzt komisch, aber da ist ja Kameradschaft vorgeschrieben. Du musst dich ja kameradschaftlich verhalten und ich glaube, das hätte dem vielleicht sogar gut getan, ja. Ja, die hätten den auch mit einer G36 einfach mit dem Fallschirm über Racker abwerfen können oder so ein Scheiß. Ja. Das ist halt, es gibt da natürlich auch... Leute, die ein bisschen doof sind oder die sind fett und können nicht alles mitmachen und so, aber die lässt man nicht zurück. Das ist halt eben das Ding, was du da lernst, weißt du? Ja, klar. Niemals aufgeben. Ja. Niemals. Nein, du hilfst denen. Natürlich, wenn die über die Mauer nicht rüberkommen, dann gehst du da hin und, weißt du, greifst du den Fettarsch und schiebst ihn rüber. Ja, das muss und halt klappen dann in dem Moment. Mach Mutti stolz! nur mal so, nein, weil da kam gerade wieder Tim K. und Winnen denn vor. Kennt ihr eigentlich diese Aktion Anti-Killer-Spiele? Das war so von den Eltern, von den Opfern irgendwie, haben die das gemacht nach dem Amoklauf. Kennt ihr die Aktion, die sie damals gemacht hatten, 2010 oder 2011? Nee, jetzt immer. Ja, die haben dann irgendeinen Container aufgestellt, einen riesigen Container, ja. Okay, haben dann gesagt so, ja, jetzt schmeißt alle gewalttätigen Computerspiele und sowas rein. Die standen einen Tag da, ich glaube bei der Königstraße oder sowas war das, also in Stuttgart. Hauptstraße, und dann lag drin GTA San Andreas und noch irgendwas. Da lagen zwei Spiele drin, weil sich kein Schwein dafür interessiert hat. Das ging voll in die Hose. Ja, war halt so blöd und schmeißt ein 45-50-Euro-Spiel irgendwie in die Mülltonne rein. Also, keine Ahnung. War halt wahrscheinlich so eine Helikoptermutter, die ihr Kind dann dazu gezwungen hat. Wie kannst du nur... Weißt du, das Kind hat dann den Topf den Müll nicht rausgebracht und dann wurde das mal als Erziehungsmaßnahme gemacht. Ja, wie war das hier, die Stufen des Trauerns? Also, weißt du, Verneinung? So, nein, wir haben nicht versagt, nein, unsere Kinder haben nicht gemobbt, nein, mein Kind ist nicht amok gelaufen. Dann Zorn, ah, mein Gott, die bösen Behörden, verhandeln, ah, es war doch gar nicht so schlimm, es hätte einfacher sein können. Depression, vielleicht habe ich auch was verkackt als Elternteil. Akzeptanz, ja. Das ist halt passiert, würde ich behaupten. So, weil, ich weiß nicht, Amoklauf hört sich für mich eher so nach Versagen der Gemeinschaft an. An der Schule, zu Hause, Nachbarn. Weißt du, dass nicht irgendjemand mal sich hinstellt, ein gammeliges Schulkind in der Klasse hat und sagt, hey, ich tue den jetzt einfach mal in meiner Clique ein bisschen pushen, ich gucke, dass ich auf die Person aufpasse, ich muss jetzt nicht Best Buddies werden, aber einfach die Person ein bisschen mittragen tue. Ja, das hast du bei Kindern nicht. Das ist vor allem, wenn das schon jahrelang so geht. Weißt du, es ist ja so, man freundet sich nicht mit Losern an. Verstehst du? Ich habe das gemacht. Ich habe die Leute in der Schule gemobbt, die andere versucht haben zu mobben und habe die dann geschlagen. Also, das ist aber auch nicht üblich. Also, Also, ja, aber ich war da so ein Stück weit, ich weiß auch nicht. Ja, doch, aber es gibt oft auch so Leute, gerade halt, wenn die ein bisschen größer und stärker sind, die dann sagen, nö, da mache ich nicht mit. Die ja. Dagegen schubsen. Das gibt's schon, aber das sind dann meistens auch Nerds, die halt einfach ein bisschen größer geraten sind. Weil ich meinte immer so, man kann ja ruhig blöde Sprüche bringen, aber wir hatten bei uns einen in der Klasse, der war halt einfach, der war mega klein, also der war richtig klein, klein, klein, so irgendwie anderthalb Köpfe kleiner wie der Durchschnitt. Du und bist mit Peter Maffay zur Schule gegangen. Ja, und den haben sie dann halt auch angestresst und dann habe ich die halt auch weggeschubst und meine, Alter, was soll das? Komm bist du nicht, mir. Bist du nicht auch so ein Gorilla, irgendwie 2 Meter groß und trainiert und so? Ja, 1,92. Und ja, ich war mit 14 ausgewachsen. Also ich oh, war. Ja. Aber stimmt, Gorilla. Aber uns doch mehr. Ja, das ist der Container. Nein. Funktioniert. Das ist gut. Vor allem, was steht da? Open Arena von Piratenpartei. Haben die das da reingeworfen? Oder? Nee, vielleicht haben die mal so ein Game gemacht oder sowas. Keine Ahnung. Das ist ein Promospiel von der Piratenpartei ist und irgendjemand hat sich einen Gag gemacht, das da reinzuwerfen oder so. Ah, okay. Ich hätte da, weiß ich nicht, um die zu verarschen, Kirby's Dreamland und so Sachen reingeschmissen. Obwohl, nee, hätte ich nicht, das Warum? Ist ein Spiel. Ich hätte Alex Lifschitz angeschrieben, aber noch die von der GTA. Ja, Depression Quest und Life is Strange. Übrigens, Life is Strange, erste Episode ist momentan frei auf Steam, ne? Ja, und? Ich glaube, ich an der Asse gibt es jetzt radioaktiven Müll zu mitnehmen. Ich merke schon, ich war der Einzige aus dieser Gruppe, der das Spiel ganz okay fand. Naja. Ja, das ist auch schlimm. So ein Walking Simulator, das Spiel. Das ist ja nicht nur ein Walking Simulator, Mann. Du kannst ja da auch mit der Zeitmechanik, ach, ja, jedem das sein. Ich ach, hört auf, mich zu mobben, ja, sonst lade ich die Glock durch. Ja, dann lade ich euch zu McDonald's ein und dann seid ihr dran, habt ihr verstanden. Aber ich stehe ich da oben und sobald ich den ersten sehe, dann 360 No-Scope Headshot. So sieht's Alter, aus. Da müsste mich jemand aber zu einem besseren Restaurant einladen, bevor ich meinen Arsch bewege. Ey. Zum Kentucky. Ja, genau, dann gehen wir noch ins Hähnchen-Restaurant. Obwohl, nee, das ist blöd, da komme ich erstmal mit. Aber du kannst doch dann rumlaufen und nicht interagieren, wenn du nur so Spiele gespielt hast. Ah ja, stimmt ja. Steh vor der Tür, versuch F zu drücken und komm nicht rein. Läufst dann so an der Wand. Ja. Beim Rollenspiel oder so. Mach so Bunny Hops. Das ist ja die schöne Simpsons-Folge, wo sie World of Warcraft verarschen und Marge auch mit dem Charakter an den Rand läuft und nicht weiterkommt und Opa steht daneben, halt neben der Tür. Das geht mir ständig so. Da ach, Grand Theft Auto. Im Container ein Gameboy-Spiel drin liegt im Jahr. Was war das? 2000 irgendwas, ja? Wahrscheinlich wollte es einfach nur loswerden, das Ding. Ja, das war mit der Helikoptermutter. Ah, da muss jetzt was machen. Und dann denkt sich der Junge so, okay, ich nehme jetzt irgendwie ein Spiel, was ich halte. Justus, gib mir dein Gameboy her! Ja. So, ich dachte, das wäre dann irgendwie so, keine Ahnung, da wirft ja gar keiner Spiele rein. Scheiße, mal schnell in Saturn fahren, was besorgen, weißt du? Vielleicht nicht haben da mehr, schon Leute Spiele reingeschmissen, nur die haben auch wieder Leute mitgenommen. take one, leave one, ne? Ja, ja. GTA 3, geil! Vice City, super! Manhunt, wow! Boah, Manhunt war auch so abgefuckt, Mann. Das habe ich nie gespielt, ich weiß nicht. Das ist eins von den wenigen Spielen, die beschlagnahmt sind, glaube ich, in Deutschland. Ja, ich glaube indiziert oder so, Männern 1 und 2. Habe ich mal durch. Ist echt sick so, aber die Spielmechanik ist geil, die müssen wir vielleicht mal in einem anderen Konzept irgendwie. Mit Zombies. Republika 2018. Oh. Manhunt, nein. Das ist halt so ein Stealth-Game, ganz cooles. Aber wurde Manhunt nicht generell zensiert sogar? Nicht nur in Deutschland? In Australien auf jeden Fall, auch in Amerika weiß ich es nicht. Ich glaube, es gibt 2 Versionen von dem Spiel, wo diese ganzen Tötungsanimationen irgendwie verschleiert werden oder so mit irgendeinem Filter. Das ist ganz komisch. Mit statischem Rauschen, ja, genau. Ganz ehrlich, wenn gewalttätige Videospiele Leute gewalttätig machen würden, da hätte ich so Probleme in meinem Leben mit. Ja, ja. Also ich habe schon so viele indizierte Spiele gespielt und Ballerspiele habe ich wahrscheinlich schon fast alle durch. Also das ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis ich durchdrehe. Nein, Quatsch, ich meine, es ist Humbug einfach. Ja. Glaubt ihr, Erdogan hat Command & Conquer oder Civ gespielt? Der hat nur Conquer gespielt, glaube ich. Ja, da muss man doch nur nach Amerika schauen, wo ein Mann namens Kane zum Vizepräsidentenkandidaten gewählt worden ist. Ja. Kane. Der sogenannte Kane. Ja, obwohl Udo Kier in Alarmstufe Rot war, super. Als Juri. Ja, Mann. Jawohl, Herr Präsident. Genau. Ja, genau. Super, ich gut, bin ey. Nicht Ihre Kuschelmaus, Herr Präsident. Ja, damals. Ja, ach, das ist. Ich weiß mein Psycho-Leuchtfeuer wird euch alle zerstören. Ich meine, diese Annahme und dann immer der Counter-Strike-Vergleich, ja, ist es dann, wenn du immer nur Terrorist spielst, wirst du Amokläufer, wenn du immer nur GSG-9 läufst, dann greift dann der Reflex, wenn du so einen siehst und versuchst halt irgendwie ihn auszuschalten oder was. Das ist wirklich dämlich, ey. Ja, SimCity, hier, ja. Subprime Crisis, weißt du? Mhm. Siehst du Verbindungen? Nein. Max Payne, Schmerzmittelmissbrauch, wir wissen es alle, ja? Yeah. Ja. Und ich meine, die 90er, weißt du, Pac-Man, elektronische Musik, Pillen? Ja, ja, klar. Wer hatte das noch gesagt, irgendwie, wenn Videospiele abhängig machen würden, würden wir jetzt alle in dunklen Zimmern sitzen, komische Lichter angucken, Musik hören und Pillen nehmen oder so. Das war doch so ein Prä-Disco- ja. Zitat von irgendeinem japanischen Spieleentwickler, glaube ich. Ja. Ja. So was habe ich in meiner Jugend nie gemacht. Ja, hast keinen Spieler dafür gebraucht, ne? Ja. Ich habe auch nie Castle Wolfenstein für den C64 besessen, als ich 14 war. Mein Leben! Ach nee, Castle Wolfenstein war ja nochmal eins davor. Ausweis! Richtig. Ausweis! Das war auch nicht schlecht, ne? Mit den Uniformen und so, und dann musstest du... Ja, so Old Gamer, weißt du, echt jetzt. Nein, ich meine von den, es gibt viel zu wenig Stealth-Spiele jetzt mal ohne Scheiß. Also für die damalige Zeit war das auf jeden Fall eine interessante Idee. In Deutschland durfte es halt wegen der Sprachsamples nicht erscheinen. Mich stört bei den Stealth-Spielen eher, also nicht, dass es zu wenig gibt, sondern dass die es gibt, einfach seit Hitman 2 nicht mehr besser geworden sind. Ja, stimmt echt. Das so viel von nicht. Keine Ahnung, Hitman, der dritte war dann nochmal genau das gleiche Spiel und nicht ganz so gut. Der vierte war dann noch weniger gut, viel zu casual. Der fünfte war ganz okay, aber viel zu linear. Und keine Ahnung, die Es gab ja auch im ganzen Rahmen dieser Zensurdebatte ja auch nicht immer nur die Situation, dass Spiele gar nicht mehr verkauft werden durften, weil wir gerade über Manhunt gesprochen haben, aber auch diese ganzen Pseudo-Überarbeitungsmaßnahmen, wo dann Shooter für den deutschen Markt verändert wurden, um sie dann halt verkaufbar zu machen. Also Soldier of Fortune. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist mir immer noch so im Gedächtnis geblieben. Soldier of Fortune 2, wo einfach so eine lächerliche zweite Story quasi entwickelt wurde in einem Paralleluniversum, wo dann alle Menschen mit Robotern ausgetauscht wurden und einfach die Textur der Gesichter mit einfach komplett grau war und dann waren halt so wie so Schrauben oder so Nieten im Gesicht, um halt dann zu symbolisieren, okay, das sind jetzt Roboter, deswegen können wir die halt einfach kaputt schießen. Oder, Command & Conquer 3, es waren halt auch alles Roboter, auch die normalen Roboter, ja. Alle über die Conquer-Teile waren es Roboter in der deutschen Version. Ach so. Und übrigens war auch bei Half-Life die deutsche Version zuerst mit Robotern. Und in Counter-Strike waren es die Geiseln, die getroffen worden sind, haben sie sich hingesetzt und traurig mit dem Kopf geschüttelt. Statt ja, genau. So. Also da gab es Unmengen von. Ja, das ist aber auch wirklich ein finanzieller Aspekt, den die Leute dann halt haben, wenn sie ein Spiel nochmal umbauen müssen und dann wird ja auch, zum Beispiel bei Hatred war das auch so, da haben gesagt, dass es wäre jetzt so viel Arbeit, die wir nochmal in das Spiel stecken müssten, um es für den deutschen Markt anzupassen, dass wir es gar nicht in Deutschland releasen. Ja, also es kommt gar nicht in Deutschland raus. Das finde ich auch schade, weil zu strenge Regulierungen dann halt auch einfach dafür sorgen, dass Spiele gar nicht in Deutschland erscheinen. Ne? Und deswegen gab es dann auch so ganz simple Veränderungen. Ich erinnere mich noch an Quake 4 war es, glaube ich, dann einfach ein kompletter Part der Story einfach entfernt wurde. Mhm. Ich glaube, diese Sequenz, wo man irgendwie umgebaut wird, in so einen Strock oder wie die heißen. Aber die erlebst du eigentlich aus First-Person-Sicht und bist dann halt auseinandergesägt und so weiter. Genau, und die haben es einfach komplett geschnitten. Im Deutschen wird es dann dunkel und du hörst halt dieses und dann bist du fertig. Genau, dann hast plötzlich Roboterbeine und keiner weiß warum, es wird auch nicht erklärt. Und das ist natürlich die einfachste Möglichkeit, um das eigene Spiel an den Markt anzupassen. Aber das tut dem Spiel selber ja auch nicht wirklich gut. Was echt schade ist, weil das war das einzig wirklich funktionierende Horrorelement aus dem Spiel, wo du dann halt auch merkst, dass diese ganzen Strocks sind alles waren eigentlich mal Menschen oder andere Humanoide, die dann halt so Borg-mäßig umgebaut wurden. Ja. Oder auch die Sinnlosigkeit, wenn ich mir die neuen Castle-Wolfenstein-Spiele angucke, wo alles Nazi ist, nur der Name nicht und das Zeichen an der Wand nicht. Und also es ist so sinnlos, jeder weiß, worum es geht, aber wir haben halt die Hakenkreuze weggemacht. Das ist dann so dieses Placebo-zensiert, weißt du, wo dann eigentlich jeder, weißt du, du kannst die Wölfe nennen und du kannst die Hakenkreuze durch eiserne Kreuze ersetzen, aber wir wissen alle, es ist halt hier, ne? Ja, und was ist am Ende besser für die Auseinandersetzung mit dem Thema? Wenn ich ständig hinter einer spanischen Wand irgendwie verstecke oder wenn ich die Leute machen lasse und sich ihre Meinung über Dinge bilden lasse? Ich habe ja auch noch was. Ist euch der Name Probotector ein Begriff? Aber natürlich, ja klar. Contra. Ich lese das gerade nach. Und das wurde für den europäischen und für den australischen Markt extra gemacht, dass in Contra alle menschlich aussehenden Sachen durch Roboter ersetzt wurden. Wieder gleiches Spiel. Und das steht hier, this was presumably due to the German Federal Agency BPJM. Which banned the sales of media deemed too violent for children, including, quote, content which glorifies war, thus necessitating the change to robotic character. Ich war verdutzt, weil eins meiner Lieblingsspiele auf dem Game Boy, das war Probotector 2. Mhm. Und irgendwann habe ich mal geguckt, ob ich vielleicht eins finden kann, aber das gab es in Deutschland gar nicht. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann herausgefunden, es gibt mehr Spiele, aber die nennen sich Contra. Und dann dachte ich mir irgendwo, aber das sind ja gar keine Roboter. Und da war ich ein bisschen verdutzt, so, weil ich dachte, das wäre halt so ein Androiden-Game. Die haben ja auch die ganzen Bosse angepasst und solche Sachen, also die Sprites verändert. Und das war das erste Mal, wo ich dann halt auch so richtig gesehen habe, aha, okay, hier wurde jetzt was geändert für den deutschen Markt. Ein paar Jahre später ist es mir bei Fallout nochmal passiert, wo die das wirklich sehr mit der ganz groben Schere gemacht haben. Fallout 2, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, isometrisches Rollenspiel, im Sinne dieser Dungeons & Dragons Spiele. Und auf jeden Fall, da gab es halt eine Stadt, wo halt Kinder einen beklauen können. Und die können einem auch Questgegenstände stehlen. Nur das Problem mit der deutschen Version war, dass die Kinder komplett entfernt wurden. Ja, also du konntest sie in der amerikanischen Version konntest du sogar auf sie schießen. Das geht natürlich gar nicht in Deutschland. Ja, und anstatt sie unverwundbar zu machen, haben sie die halt entfernt. Und das war ein Showstopper, wie man so sagt. Ja, also wenn du da hingegangen bist und die haben dir irgendwie eine Schlüsselkarte geklaut oder irgendwas, und du hast ja nicht gesehen, ob sie dir jetzt deinem Charakter nahestehen oder nicht, dann war das Spiel, wie soll ich sagen, im Arsch. Du bist nicht weitergekommen. Ja. Ich habe hier gerade meinen Link gepostet, das wusste ich auch noch nicht. Und zwar wurde offenbar beim allerersten Grand Theft Auto auch eine Zensurmaßnahme vorgenommen. Und zwar, laut dem Artikel, konnte man wohl 8 Charaktere in der Ursprungsversion spielen und in der neuen Version gab es nur noch 4. Und alle 4 Charaktere, die rausgenommen wurden, waren Frauen. Okay. Mit der Begründung, dass Frauen in gewalthaltigen Spielen nichts zu suchen haben. Lol. Da kann man mal sehen, so alt ist das schon. Erste Grand Theft Auto war ja, glaube ich, auch 97 oder 98 für die PlayStation, hatte ich es ja. Ja gut, das Problem gab es ja von Anfang an im Endeffekt, nur sind halt die Spiele dann nicht angepasst, sondern einfach verboten worden, was halt nicht viel geholfen hat bei den damaligen Verbreitungsmethoden, Amiga, C64 und so, du hast alles... Jetzt haben wir schon wieder voll die Zensur und voll die Videospiele-Debatte, ne? Hast alles kopiert und geklaut. Dementsprechend hast du natürlich auch Blue Max gehabt oder River Raid oder Burning Rubber. Ein Spiel, wo du mit einem springenden Rennauto andere Rennautos abdrängen musst. Das wurde in Deutschland indiziert, weil wahrscheinlich haben die Angst gehabt, dass auf den Autobahnen danach die Hölle läuft. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ne, wie es jetzt aussieht. Der de Maizière hat ja schon wieder angekündigt, dass er bald noch mehr durchgreift. Ich kann ihn schon schreien hören. Ja, verbietet Tor, verbietet VPNs. Leute, die sich illegal Waffen besorgen, die können das nur über Tor. Hm, ja, ja. Und dieses TeamSpeak. Ah, verbietet illegale Waffen. Verbietet das TeamSpeak. Das TeamSpeak ist eine verfassungswidrige Organisation und ja. Und illegale Waffen verbieten. Das ist ganz wichtig. Alle Mitglieder der TeamSpeak-Bewegung gehören ins Gefängnis gesteckt. Und Axtkultur muss hier überschaut ja, werden. Richtig, der Axt-Effekt, ne? Ja. Ja, Axt muss ich umbenennen, wegen Würzburg. Und wenn nicht, dann sind sie ganz fiese Sexisten, Rassisten und. Auch Bierflaschen besser nicht mit dem Taschenmesser öffnen. Warum? Taschenmesser tun heteronormative Gesellschaftsstrukturen reinformieren. Okay, also Frauen dürfen die Bierflasche mit dem Taschenmesser öffnen und Männer mit dem Lippenstift. Ja. Und wenn du es nicht so machst, kommst du ins Gefängnis. Ich dachte, es geht darum, dass sie mit dem Arsch Nüsse knacken können. Ja, oh. Nee, aber wenn du dein Messer mit dem Taschenmesser, wenn du dein Bier mit dem Taschenmesser öffnest, dann bringen sie dich in den Keller der AA-Stiftung. Ist eigentlich Angriff der Gruppe Kahane planmäßig erfolgt? Ja, das dürfen wir bewundern in den nächsten Monaten, wie weit die tatsächlich mimetische Kriegsführung beherrschen. Ach, da kommen dann wieder irgendwelche Social-Media-Platz-Patronen, wie immer, und dann wird immer getan, als wäre das das Größte und Beste überhaupt und so. Und dann hast du halt einen Aufschrei oder einen Zug passiert oder ausnahmslos. Aufschrei, ja, oh, 6. 7. Edition. Ja. Ja, Kinders, wir sind schon über 3 Stunden und so. Vielleicht tun wir Erdogan weglassen und den irgendwie nächste Woche besser behandeln. Ich habe das gar nicht, gar nicht zu behandeln. Ja, Handlung hat er zwar nötig, aber... Ja, wird vor allen Dingen sowieso sich nicht bessern, denke ich mal, bis dahin. Und eine AK für 300 Euro, das ist, ich wollte es gerade sagen, das ist ganz schön happig. Eine AKP? Eine AKP, nee, hier im Chat sagt er gerade, AK kostet 300 Euro, ey, so eine alte UdSSR-Knirfte, der will mich doch verarschen. Wenn du die selber nach von Polen nach Deutschland schmuggelst, dann kannst du bestimmt nochmal 200 Euro sparen, das sag ich dir aber, ja. Also bitte, ja, wirtschaftliches Amoklaufen, also direkt... Benutzt doch mal euren Kopf. Genau, das letzte Hemd hat jede Menge Taschen. Und bitte auch aus biologischem Anbau. Geht nicht ins Theater wegen der Schillerspiele.